Moin Moin und hallo zur letzten Ausgabe des Game One Plauschangriffs, zumindest was das Jahr 2011 angeht. Ich bin der Gregor und ich heiße euch willkommen im Namen von Wolf, Trant und Chris zum großen Finale der Spielebesprechung 2011. In den ersten beiden Teilen haben wir uns bereits sehr ausführlich über alle Spiele unterhalten, die bis zum August rausgekommen sind. Jetzt folgt das große Finale mit allen Spielen vom September, Oktober, November und natürlich dem Dezember. Ohne weitere Rumschweife sage ich deshalb, los geht's. Das war der August. September fängt jetzt langsam da fängt richtig das Durchgeknalle mit den Hardcore, also mit den jede Menge auch an richtig guten Spielen dann damit an. Erstes Spiel, was im September rauskam, okay, nachdem der zweite jetzt, glaube ich, eher bedingt beim Publikum angekommen war, immer noch ganz gut gesehen, aber Resistance 3 ist als eines der ersten Spiele im September rausgekommen. Ich war nie in Resistance wirklich drin, habe den ersten Teil damals für die Sendung gespielt, fand es interessant vom Ansatz her, hier so 40er, 50er Jahre plus Aliens auf der Erde. Das ist ein bisschen weggegangen, glaube ich, von dem Stil dort her. Und der dritte soll es jetzt abschließen. Mich hat es bisher noch nicht motiviert, da reinzusteigen, muss ich sagen. Wie sah es bei euch aus? Resistance 3? Ich bin ganz kurz reingestiegen. Bin aber dann auch gleich wieder ausgestiegen. Resistance. Ich kann mit dem Setting halt nicht so. Es ist halt ein guter Shooter. Das reimt sich. Aber mehr auch nicht. Also, das kann mich jetzt nicht so greifen und packt mich jetzt nicht so hart irgendwie. That's what she said. Alter! Ein schlechter Witz jagt den nächsten. Was geht denn ab? Ja. Nee, Resistance 3, ein Shooter unter Höhe. Wahrscheinlich tun wir dem komplett Unrecht, weil wir uns da nicht komplett investiert haben. Ey, ein Killzone ist doch viel besser. Wenn man schon auf die PlayStation 3. Das war letztes Jahr, oder? 3 spielen will. War letztes Jahr, aber ich dachte schon, ich hab's vergessen. Killzone 3. Ja. Ey, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie. Also, da finde ich noch eher Resistance geiler, muss ich sagen. Ich auch. Ey, Killzone, so halt eine Horde von... Kommt natürlich auch drauf an, weißt du erwartest hohe Unterhaltung und ich erwarte stumpfen Spaß. Deshalb magst du auch Gears of War. Stumpfer Spaß kann ja sehr unterhaltsam sein. Ey, gibt's ja nicht mal Monster bei Killzone. Ey. Ja, bei Killzone sind's halt irgendwie immer die gleichen, diese typischen Weltraum-Nazis. Oh, Weltraum und Nazis, Mann. Ja, toll, aber da reicht doch einer. Ey, Bastard. Da reicht doch einer. Okay, egal. Okay, Resistance 3. Also, ich find's nicht unsympathisch. Ja. Den nächsten Titel dürfen wir namentlich nicht nennen, weil er gerade auf dem Index gelandet ist, aber es ist Sparen wir Zeit. War auch, ich glaube, ich weiß, was... Es ist eine Landmasse im Wasser, die von Untoten bevölkert wird und man drauf lebt. Schlechter Fallout-Klon. Findest du? Ja. Und das, obwohl ich Untote mag. Ich mag sie auch, aber da finde ich auch viel Potenzial gehabt, wenig genutzt. Ja, so richtig, richtig viel verschenkt. Also wir können den Titel ja nicht nennen, aber jeder weiß ja ohne. Der Trailer war so gut. Also der erste war hat nichts mit dem Spiel zu tun gehabt. Aber das habe ich auch nie nachvollziehen können, wie Leute ernsthaft erwartet haben, dass das Spiel so werden würde wie der Trailer. Es kann ja gar nicht. Also seit wann das denn? Obwohl, auf der anderen Seite, was war denn zum Trailer schon bekannt? Weil ich wusste jetzt nicht, dass es so ein actionmäßiges Gameplay wird, was mir erst klar wurde, als ich den Trailer danach gesehen habe. Und ich dachte, und es hätte ja auch alles andere werden können. Ich hab mich nie damit befasst. Ich habe zu meiner Zeit bei Print, quasi bei der Action, habe ich auch nie Vorschauen schreiben wollen dazu, weil ich das Spiel haben wollte und ich wollte es zocken, weil es mich grafisch halt angesprochen hat. Direkt bei den ersten Screenshots schon. Und ich habe mich halt gar nicht erst mit dem Genre befasst. Und ich lege es rein und habe erwartet, hey, das wird so ein ganz knallharter Shooter. Weißt du, das Erste, was passiert. Irgendwie so, Koffer aufmachen, Geld sammeln, Koffer aufmachen, Koffer aufmachen, Koffer aufmachen, Kommode aufmachen, Glas sammeln, Glas wegstellen. Und das war so, okay. Ja, nee, ist keine knallharte Shooter. Habe ich mich drauf eingelassen, fand auch das Setting geil. Ich fand es auch geil, dass du wenn du das Spiel offen gelassen hast, für mehr Spielerpartien, dass Leute einfach reinjoinen konnten in deine Partie. Das gleiche auch halt du bei anderen. Das fand ich auch extrem cool. Aber generell war es für mich ein schlechter Fallout-Klon. Schade, dass ihr es nicht im Multiplayer gespielt habt. Ey, einmal, ich hab's gespielt und auf einmal stand auch so ein Spacko bei mir im Raum. Pff, auf einmal stand er da. Alter, hab ich sofort ausgemacht. Verbindung gekappt. Nee, will ich doch nicht. Ich will doch nicht, dass das irgendwie Heinz Doof mitten im Spiel zu mir da kommt und da rumdödelt. Hab ich keine Lust drauf. Der kann's ja ausmachen. Hab ich dann auch gemacht. Hat er dann auch gemacht. Nee, ich habe letztens Text gelesen, ohne den Titel das Spiel zu nennen, aber fand ich auch ganz gut, wo drin stand, das Spiel war das erste Mal, wo Zombies nicht mehr interessiert haben. So. Also, ja, wäre jetzt auch das Nächste, was ich gesagt hätte. Hoffentlich ebbt die Welle bald das mal ab. Das ist das Spiel, wo man erkennt, dass diese Zombie-Welle, dass sie jetzt gerade wieder zurückgeht. So, jetzt haben wir den Höhepunkt. Genau, es ist kein automatisch, es ist cooler durch Zombies. Fast wird schon uncooler, wenn du Zombies reintust mittlerweile. Ich fand schon auch so den Kampf, fand ich da, das hat irgendwie nicht funktioniert. So in Ego sich zuschlagen hat bislang nur in einem anderen Spiel funktioniert, was wir auch nicht nennen dürfen. Aber da musste man in... ist von Sega, gibt's zwei Teile, ist hart. Oh ja. Muss man auch in Ego-Sicht, du weißt. Gregson. Ah, okay, ja. Und da da hat der Hand-to-Hand-Combat ziemlich geil funktioniert und bei eben nicht. Also da fuchtelt man irgendwie mehr in der Luft rum und dann hast du halt ein Brett mit dem Nagel drin, naja. Das Einzige, was du konntest Waffen halt updaten, das war ganz cool. Also du konntest sie ja quasi craften, aber. Ja, sollen wir das Thema nicht einfach überspringen? Ja, es ist halt einfach nur ein, egal. Wie gesagt, gemacht wurde es übrigens von Techland in Polen, die gleichen Leute, die Call of Duty The Cartel gemacht haben. So. Haben sie auch The Cartel gemacht, echt? Ja, oder jedenfalls aus dem gleichen Entwicklerhaus. Ne? Es muss nicht genau das gleiche Team gewesen sein, aber sie wurden parallel entwickelt. Dieselben drei Leute. Es fehlt halt nur an Inhalt, weil technisch war es ja okay. Tatsächlich fand ich. Inhalt sind die auch nicht so gut, glaube ich, bei Techland. Ist jetzt aber auch egal, da haben wir schon genug drüber erzählt. Ja, vielleicht sollen sie dich anstellen. Jedenfalls im September rausgekommen. Lücken füllen. Fand es sehr merkwürdig, dass auf einmal ein Third-Person-Action-Game damit rauskommt, weil ich das eigentlich eher als Strategieserie auf dem Computer verbinde. Warhammer 40k Space Marine. Gears of War in Space hätte ich fast gesagt, aber Gears of War ist schon im Weltraum. Hey. Ja. Nein, es ist halt nichts gegen Gears of War, oder? Ja, nee. Nein. Aber auch nicht gegen Space Marine. Weil, darf ich kurz, weil ich glaube, bin ich der Einzige, der es gespielt hat? Ja. Ja. Tatsächlich? Ja. Echt? Ja. Was? Ja. Ach, kommt. Ja. Könnt ihr euch nicht, als die erste Version hier ankam, hat Hauke sich die geschnappt und war total begeistert. Und ihr habt es echt nicht gespielt? Nein. Mann. Okay, also Space Marine. Wie viel Zeit du verschwendest? Ja, genau, weil noch 8 Stunden davor verschwendet worden sind. Jetzt erzähl doch, los. El Shaddai. Mach doch. Alter. Genau, Space Marine. Fang doch einfach an. Ja, Space Marine ist Gears of War im Weltall. So, okay. Und was haben wir sonst noch? Nächstes Spiel. Es fehlt leider an einem Koop-Modus. An Hirn. Nee, an einem Koop-Modus. Das ist das Einzige, was mir wirklich fehlt. Weil ansonsten ist es... Hey, es ist stumpfes Rumgerenne, was aber tatsächlich stellenweise kacke, knacke schwer ist. Kacke schwer. Kacke, knacke schwer. Und grafisch ist es schön, also es ist halt ultra hart. Es geht gegen Orks, gegen riesige Monster. Haben die da nicht total bekloppte Namen, die Orks? Wo haben Orks denn keine bekloppten Namen? Nein, ich meine so irgendwie... Gridolin oder? Nein, so Crushers und dann mit Z am Ende und so. Die haben doch total bescheuerte Namen, diese Orks. Die haben generell und die... Alter, ich guck das jetzt nach. Erzähl du weiter. Das Warhammer-Universum, ich stehe gar nicht aufs Warhammer-Universum. Die Warhammer-Fans jetzt alle kollektiv ausrasten, die das hören. Wirklich. Alter, soll der Typ halt hier hinkommen? Der schmeißt total wütend sein Regal mit den Actionfiguren um. Nee, genau. Ich habe hier diesen Igor-Ork. Er wird dich vernichten. Igor-Ork. Nee, ja. Als Warhammer kann ich gar nicht so viel mit anfangen. Ich mag die Spiele dazu, aber das Universum ist mir eigentlich scheißegal. Und, aber dafür war es ein kompetenter Gears of War-Clown. Ja. Besser als sein, wie ist das? Wir haben uns vorhin drüber unterhalten, das japanische. Achso, Quantum Theory. Quantum Theory, besser als Quantum Theory war es auf jeden Fall. Ja. War halt ein Siebener, ein hoher Siebener. Ich würde es ja gerne mal spielen, weil ich die Space Marines an sich geil finde. Wir erinnern uns ja noch alle an die Space Quest-Werbung von damals, MB präsentiert. Ja! Wie gut das war, wenn der Space Marine durch die Alien-Gänge gerannt ist und hat noch das Alien, was durch die Wand bricht, weggeballert. Voll geil. Und da hatte ich Warhammer noch gar nicht gekannt und erst später finde ich raus, dass halt diese Space Quest in Zusammenarbeit mit Games Workshop entstanden ist. Und da habe ich gedacht, okay, darum war das Brettspiel damals jetzt schon das Geilste, was es überhaupt gab. Was gab es denn damals für Brettspiele? Mancomania und so ein Scheiß. Und dann kommen sie da mit Space Quest um die Ecke und du siehst halt schon diese geile Werbung. Boah, das ist das Brettspiel für Männer. Dieser fette, bulkige Space Marine und diese vier Hamming Aliens. Einfach nur aus dem Grund, weil das Space Marine Design so geil ist, hätte ich es gerne mal gespielt. Das ist ja quasi der Archetyp allem, hat Simon genauso formuliert in der Sendung bei uns, der Archetyp von allen stampfigen Marines, die du heute kennst. Wie auch Marcus Fenix und Konsorten, der Quantum Fury Klon, alles. Nicht vergessen, Stampfboys. Komplett StarCraft ist ja geklaut von Warhammer 2K. Also der kannst du 1:1 übersetzen eigentlich die Figuren. Noch besser war eigentlich nur Hero Quest. Dasselbe nur mit Barbaren. War aber früher, glaube ich, sogar noch. Alter, wie es übrigens hier, ich gucke gerade, ist nicht das, was ich meine, aber ich weiß zum Beispiel, dass ein Ork-Boss Varg-Boss genannt wird. Der Kriegszug wird nach dem orkischen Schlachtruf als Varg bezeichnet. Ein Varg-Boss mit 4a. Mhm. Ja. Varg-Boss. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall, es gab eine schöne Collector's Edition dazu. Tatsächlich, Collector's Edition. Mit da war ein Helm. Schönes Buch drin, da war ein Siegel drin und all sowas. Das war wirklich. Und hast du bestimmt selber bezahlt. Okay, okay. Nee, habe ich nicht selber bezahlt. Ein Buch mit sieben Siegeln? Ist ja ganz egal. Das ist ja ganz egal. Das waint doch gar nicht, ey. Okay, Warhammer 40k Space Marine. Ich find's nicht mehr. Eine der Sachen, die ich mir bald dann runterladen werde, noch nicht gespielt, Blood Rain Betrayal. Blood Rain, ein Metroidvania 2D-Download-Titel im Blood Rain Design. Soll das gut sein? Es soll, glaube ich, sogar ganz nett sein. Hier. Also, was gut ich, wie die also Filme? Jetzt, nee, es hat nicht viel mit dem Film und auch nicht mit, viel mit den alten Sachen zu tun. Es ist eben auf dem Universum basierend und es sah grafisch sehr, sehr aufwendig animiert aus und eben in diesem Metroidvania-Stil. Da, wie schon gesagt, eines meiner Steckenpferde als Spiele, werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal Ende des Jahres. Ey, ich glaube, ich muss das dann auch nochmal spielen, weil ich will nicht sagen, ich bin Blood Rain Fan, aber zumindest ein Spiel, ich war Blood Rain 2, das fand ich sogar ziemlich cool. 1 und 2 waren echt gar nicht so schlecht, es waren so Action-Schnetzel-Spiele, so ein bisschen, also stellt euch vor, die Mechanik und die Ansicht von Tomb Raider, nur halt viel schneller und mit Vampiren und Blut und so ein bisschen Sex-Appeal. Ich weiß, kannst du dich noch an den Trailer zu Blood Rain erinnern? Den ersten Trailer, das war so ein CGI-Film. Mit dem Nazi, so oder? Genau, saß so ein Nazi in der Burg und Blood Rain irgendwie schleicht sich von hinten durchs Dunkel an ihn ran und schneidet ihm so das Ohr ab mit ihrer Klinge. Und dann fällt so sein blutiges Ohr auf den Tisch und er fällt von an zu schreien. Die Nazi-Schergen kommen in den Raum gestimmt, ballern wüst rum, aber du hängst schon wieder als Vampirin da oben und beobachtest das alles. Das war schon echt ziemlich cool. Also wenn es gut ist, glaube ich, spiele ich bei mir. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Es sah sehr attraktiv aus für mich in der Attraktiv vom Spiel aus, ja. Im September ebenfalls rausgekommen, endlich mal wieder ein 3D-Spiel, was sich gelohnt hat. Noch ein Remake, Star Fox 3D. Star Fox 64 in der aufgebrezelten 3D-Version haben wir uns ausführlich im Star Fox Podcast drüber unterhalten, deshalb machen wir das hier. An dieser Stelle nicht sehr kompetentes Remake. Grafisch finde ich sogar besser gelungen als jetzt Ocarina of Time mit den Upgrades, die es gehabt hat. Der 3D-Effekt ist auch sehr schön, wie er drin funktioniert. Und Star Fox 64, ich finde den Super Nintendo-Teil noch ein bisschen am besten, aber das in neuer gloriöser 3D-Optik zu sehen, ist schon ganz geil gewesen. Auch einer der Titel, der sich dann wirklich lohnt. Nervt Slippy immer noch so? Slippy nervt nicht. Slippy ist der beste Videospielcharakter, den es gibt. Nee, der flennt immer rum. So wie Jar Jar Binks. Auch der beste Filmcharakter der ganzen Welt ist. Ich liebe Slippy. Ja, in Anti-Welt. Ja, natürlich flennt er noch immer herum. Du musst ihn immer wieder retten die ganze Zeit. Oh, na, ich sag ja immer noch, Slippy Toad ist der bestdesignte Spielecharakter, weil er hat eine Schirmmütze, obwohl er die gar nicht braucht, weil die zwischen seinen Augen ist und nicht von der Sonne schützt. Deshalb. Also aufgrund seiner Dummheit magst du ihn. Ja, ich finde einfach den dummen Frosch, den finde ich super lustig. Star Fox, wie ich gerade sehe, September, der Monat der HD-Remakes, natürlich God of War Origins. Die PSP God of War Teile kamen noch als HD-Version einmal für die PS3 raus. In 1080p habe ich auf der PSP damals gespielt. Die waren interessante so Prequels. Ghost of Sparta habe ich mir kurz bisher nur angeschaut, aber das werde ich irgendwann mal dort spielen. Nett für die Leute, die komplettieren wollen, ja, denn jetzt gibt es mittlerweile alle God of War Teile in HD auf der PS3 mit den PSP-Dingern und den ersten beiden, die letztes Jahr rausgekommen sind. Auch in dem Monat rausgekommen Resident Evil 4 HD. Ey, ich werde die, wo wir es gerade davon haben, ich werde die God of War Teile auf jeden Fall auch alle nochmal zocken, und zwar alle. Ich habe die PSP-Spiele nämlich noch gar nicht gespielt und ich weiß, dass die grafisch jetzt natürlich dann abstinken, bla bla bla. Aber es geht. Aber, ey. Nee, ich hab aber auch echt Bock, nochmal alle God of War-Teile zu spielen. Ich werde mir wirklich alle fünf nochmal in Ruhe anschauen. Chronologisch und, richtig? Ja, chronologisch und schön fröhlich durchziehen. Da habe ich nämlich schwer Bock drauf. God of War ist einfach der Shit. God of War ist, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Ja, God of War ist einfach geil. Also neben Gears ist es natürlich mit einer meiner Lieblingsserien. Muss man ganz klar sagen. Und, ey doch, Alter, tatsächlich, die PSP-Versionen sind fantastisch. Also Chains of Olympus und die ist die andere? Ghost of Sparta. Ghost of Sparta fand ich nicht ganz so geil, aber Chains of Olympus ist ein schönes Prequel auf jeden Fall. Ja, Chains of Olympus. Of Olympus fand ich richtig gut. Richtig gut. Also das hätte ich tatsächlich auch gerne als großes Spiel gesehen. Ja, mittlerweile echt, die haben es echt gut auf 1080p hochskaliert, alles und alles schön flüssig, 60 Frames und gehört auf jeden Fall zu den besseren HD-Remakes. Trant guckt gerade so brummelig und ich kann mich noch daran erinnern, als im Team Team so eine Mail von Trant rumging. Er war nämlich der God of War 3 zum Testen bekommen hat. Oh, ich war so sauer. Und dann hat er einen ganz langen Text geschrieben, wie scheiße God of War 3 ist und dass es so lächerlich ist, wie das hochgehypt ist. Und er sagt jetzt mal die Wahrheit und er lässt dann nicht mit sich reden. Und hat es wirklich auseinandergenommen, was so beschissen ist. Die beschissene Dunkelheit in den Rätseln. Oh, was, wie cool, ist alles dunkel. Dann hat er sich beschwert über die Kameraperspektive. Die Soundeffekte sind nicht wuchtig genug. Es gibt ein Input-Delay ohne Wenn und Aber. Das wird das im Dreh. Auch wahr. Das wird im Dreh wurde rausgepatcht beim Pferd. Egal, es war sehr schlecht. Oh, und ja, die super stylischen Entwickler in Santa Monica, leckt doch am Arsch. Ich sag euch jetzt mal, wie es wirklich ist. Und hat wirklich einen langen Rant geschrieben, wie beschissen God of War 3 ist. Aber dann zwei Tage später kam noch so eine Den Mail. Den hab ich so, gar nicht mehr. Ey, Leute, ja. Ich such noch mal durch, ja. Ja, da stand so, okay, aber am Ende gibt's so ein hammerkrasses Finale, was einem eine Stunde lang die Schuhe auszieht. So, ey, ich halt die Fresse, okay, das ist doch geil. Ich hab die Mail noch, ey, da muss ich immer sehr lachen. Ja, leit die mal weiter, dann. Ey, ich zeig nochmal, ich hab die nämlich nicht mehr, meine alten Mails sind weg. Echt nicht? Alter, Trant, ey. Weil ich weiß nicht mehr, was ich wirklich am Anfang für Kritikpunkte reingeschrieben hat. Also, was ich noch nach wie vor stehen lasse, ist halt, dieses Input-Delay war da und es war auch sehr schlecht. Weil das hat mir einfach den Spaß versaut, aber ich, ja, kann man nichts sagen. Ja, ist schon ich hab's gut. Dir schon gefunden. Der Betreff vom 2.3.2010, der Betreff ist lololololol God of War 3. Ey, und der erste Satz ist, manchmal hasse ich diesen Job. Da erst wird man vom Hype eines Spiels kaputt geschissen und wenn man sich nicht davon anstecken lässt, denkt man einigermaßen unvoreingenommen, naja, wird schon geil werden. 500 Billionen Superstar-Videospielfans können nicht irren, nur ich raff's im Moment noch nicht. Und dann kommt God of War 3. Alle sind ganz geil drauf, alle wollen's haben und alle sagen, ja, Spiel XY ist ganz gut, aber warte mal auf God of War 3, Alter, das wird so reinhauen, ey. Und auch die Presse jubelt es schon im Vorfeld in den Olymp. Amazing, stunning, phenomenal, great, epic, gigantic, ja, komm, ist gut jetzt. Genauso steht's da. Zum Glück gibt's den Trant, der jetzt die Wahrheit ans Licht bringt. Hey, komm, wir machen das jetzt nicht. Nee, jetzt will ich den ganzen Text vielleicht einfach mal als Blog veröffentlichen. Nee, er liest es jetzt vor, ja, und dann haben wir es da drauf. Nee, ey, nee. Alter, wie viel schreibst du denn in Caps Lock? Ja, er hat die ganze Mail gebrüllt. Er hat es auch so im Punkt unterteilt, was schlecht am God of War 3 ist. Zum Beispiel Punkt 3 ist, schon wieder diese motherfucking feste Kamera. Ich weiß, es geht nicht ohne, denn God of War hatte schon immer pompöse Levels, die auch entsprechend in Szene gesetzt werden müssen, bevor sie von einem Kameralegastheniker einfach übersehen werden. Aber wenn ich es gerade 20 Mal nicht schaffe, auf so eine behinderte Kiste zu springen, weil die Kiste und Kratos auf meiner Riesenkiste gerade mal 3 cm groß sind, halt die Fresse, ey! Genau so hat er es geschrieben, halt die Fresse, ey! Ey, Entschuldigung, wie wir das so gerade einbewusst davon hatten. Aber könnten wir das nicht mal mit Bildern einfach untermalen und als Video online stellen? Ja, eigentlich schon. Mit dem Text? Du kannst eigentlich nochmal neu einsprechen, ja, Trant. Mit dem Text. Weil eigentlich ist es ja nur lustig. Ja, es ist super lustig. Du weißt ja auch im Endeffekt, dass God of War 3 trotzdem die beste Spieleserie der Welt ist, hinter Gears of War. Ja, dieses kommt schon ganz gut, ey. Ey, egal. Heißt das, dir gefällt irgendwann demnächst Metal Gear? Nee, das glaube ich viele nicht. Viele Grüße, Flame Trant. Das war das unterschrieben. Ah, fantastisch. Ach, ist das sehr schön. Dann halt die Fresse, ey! Okay. Ja, aber ey, echt? Ich muss einfach mal meinen Gedankengang darlegen, weil ich diese Klopp-Spiele, ich nenne es ja, wir haben ja immer noch keinen Genrenamen dafür. God of War-Spiele, so. So, dann nennen wir sie halt God of War-Spiele, aber da ist ja schon der Hund begraben, weil es war nicht das erste Spiel, das sich so hat spielen lassen, das war meiner Meinung nach Devil May Cry. So, die haben nämlich angefangen mit dieser Stylish-Action und das war meiner Meinung nach auch cool, wie sich das hat spielen lassen. Da war sogar der zweite schlechte Teil, hat sich geil spielen lassen. Und dann kommt God of War und das ist auch geil. Aber für mich haben die Japaner einfach dieses Gameplay noch besser raus als irgendwelche Amis je zuvor. Oder danach. Also auch Dantes Inferno ist so ein guter Schritt in die richtige Richtung, läuft flüssig und bumst und so, aber das ist nicht so geil, wie es die Japaner machen. Die legen da nochmal 2 Schippen drauf, aber berechtigte Schippen und dadurch wird's. So, da sind wir wieder zurück und ich muss noch kurz gucken, ob ich mich noch einigermaßen beruhigen kann. Das Zittern ist noch in der Hand drin. Gerade gab es einen unerwarteten Absturz der Software, die mich jetzt... Achso, ich dachte von dir. Ja, den Absturz habe ich schon vor 2 Stunden erlebt. Ich lalle einfach nur noch so durch. Nee, der war ja auch nicht unerwartet. Die Software hat sich angekündigt. Die Software hat sich kurz verabschiedet und bedeutet für mich zwar ein bisschen Arbeit da im Nachhinein, aber es soll ja nicht unsere entspannte und vor allem mal wieder sehr lange Redesession groß unterbrechen. Ich will noch einen letzten Versuch unternehmen, mich aus meiner Misere rauszureden, wo ich angefangen habe. Aus der God of War Misere? Genau. Ja, so. Wo habe ich denn aufgehört? Nämlich, dass ich wollte sagen, dass God of War sich ja nicht schlecht spielt, aber es ist ein bisschen vereinfachter im Gegensatz zu diesen japanischen Schnetzelspielen, die einem so eine Fülle an Kombos und Kombinationsmöglichkeiten bieten, dass es auch bei späterem Spielfortschritt richtig geil wird. Am Anfang bist du überfordert von den Moves und später merkst du, was du eigentlich alles anstellen kannst mit deinem Charakter. Und diese amerikanischen Schnetzelspiele, sag ich einfach mal, sind mir ein bisschen zu simpel und das muss ja auch nichts Schlechtes sein, aber ich habe mich einfach immer dagegen wehrt, dass God of War und Co. in den Himmel gelobt wird und das ganze Genre schon danach benannt wird, obwohl es vorher und auch währenddessen andere Spiele gab, die das zumindest die Kämpfe geiler gemacht haben. Also ich würde ganz persönlich Devil May Cry und Ninja Gaiden nicht unbedingt zum gleichen Genre zählen, ehrlich gesagt. Ich schon. Wieso? Doch. Ah, ich weiß nicht, dafür spielen sie sich doch ein bisschen anders. Ja, aber kleines Männchen läuft mit krassen Waffen rum und schnetzelt auf möglichst kreative Art und Weise. Kratos ein kleines Männchen? Ja. Na, verglichen mit den großen Göttern ist er schon ein kleines Männchen, ja. Aber, also eigentlich muss man doch nur God of War ernst nehmen, Bayonetta und Ninja Gaiden, der ganze Rest. Bayonetta war auch so ein gutes Beispiel. Das läuft doch nur so nebenher, das ist so unter ferner Liefen. Naja, Bayonetta würde ich jetzt... Also Bayonetta Alter, war extrem Bayonetta. Geil. Du schuftest mal. Bayonetta war extrem geil, aber es ist halt keine Serie, deswegen brauche ich es noch nicht ernst nehmen. Nee. Was ich... Ah ja, das hat ja auch keinen Koop-Modus. Ja. Ich werf nur einfach in den Raum Crossover Bayonetta Devil May Cry demnächst. Fände ich gut. Ey, ja, Devil May Cry kann man total vergessen. Fände ich cool, wenn man Devil May Cry wieder rausnimmt. Ja. Fänd ich super geil. Nein. Devil May Cry ist dann am besten, wenn man stattdessen Bayonetta spielt. Devil May Cry ist auch gut. Genau, Devil May Cry war gut. Du isst ja auch Oliven. Schwung halt einfach verpasst, den Sprung. Was für ein Sprung? Der Sprung nicht nach der Hälfte des Spiels, die Hälfte des Spiels, den Rest des Spiels, die Hälfte des Spiels davor. Du redest dich im Kreis gerade. Okay, cool, aber da haben wir jetzt einen schönen Punkt festgemacht. Das ist natürlich bei God of War 1000 mal besser, da sage ich auch nichts dagegen, aber bei mir hat das Backtracking bei Devil May Cry 4 überhaupt nicht gestört, weil die Kämpfe so geil waren. Das hat mir schon gereicht. Echt, fandest du? Ja, so wie man halt seine Prioritäten legt. Also ich fand die Kämpfe ich hab mich auch durch diesen blöden, da gab es bei Devil May Cry auch so einen Bluttempel oder wie das hieß. Das war nur eine Plattform, wo du nur kloppen musstest. Da gab es überhaupt keine Levels. Es war einfach immer nur ein Bildschirm. Und selbst das hat mir Spaß gemacht, weil die Kämpfe so cool waren. Ich brauchte überhaupt keine Story-Geflechte zwischendrin. Gerade die Kämpfe sind doch gerade das Geile bei God of War. Nee. Was? Ja, doch. Klar auch. Aber nicht im, da geht's, es geht besser, finde ich. Und, nee, ich bin absoluter Xbox-Anhänger. Ich bin dafür bereit, irgendwie für Kämpfe, die noch ein bisschen spannender und komplexer sind, auch so eine Inszenierung wie bei God of War wegzulassen. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ja, so. Aber das ist ja nur meine Meinung. Nein, Trant, du sitzt da auf deiner Kanzel und sagst den Leuten, alle, die God of War gut finden, sind scheiße. Nein. Ich hasse dich, Trant. Das stimmt doch gar nicht. Ich find's doch auch sehr gut. Ich argumentiere nur. Aber so klingt nur. Das überhaupt nicht. Doch. Das klingt so, als wenn du es verteufeln würdest. Aber vielleicht sollten wir das Thema überspringen. Ich stelle mich einfach irgendwie gegen Sachen diesen allgemeinen Hype. Apropos die Spiele 2011. Alter, vielleicht sollen wir zurück zum Thema kommen. Ja. Von einer Spieleserie wie God of War, die... Na, noch nicht ganz. Zuerst hatten wir noch zwischendurch den Resident Evil 4 HD kurz ansprechen. Es gab ja eine PC-Version von Resident Evil 4, die war eher beschissen, weil die einfach schnell draufgeklatscht wurde. Die PC-Version war scheiße, bis der Patch kam. Ja. Der Patch hat es ja total gut gemacht. Ja. Ich weiß einige Sachen, ich habe es mit dem Patch jetzt nicht gesehen. Ich weiß, dass die viele Sequenzen einfach von der PS2 schlecht aufgenommen hatten, als 512 mal irgendwas mit dem Handy abgefilmt oder was? Ja, ja, es sah so aus. Du hast dann voll aufgelöst deine PC-Fassung, die auch noch mit schlechten Texturen war. Es gab einen Fan-Patch, das jedenfalls das verbessert. Nee, ich glaube, das war tatsächlich ein offizieller Patch. War es ein offizielles Patch tatsächlich? Aber ist auch schon wieder, wie lange her? Ist schon einige Zeit her. 3 Jahre her, 4 Jahre? Jedenfalls das erste Mal, dass man Resident Evil 4 offiziell in HD spielen kann, ist jetzt mit dem Remake für PSN und Xbox Live. Ist zumindest Full HD, ne, oder? 24p. Fand ich ein bisschen schade, dass es nicht 60 Frames gewesen sind. Hätte ich mich ehrlich gesagt drüber gefreut. Also, aber ansonsten, es ist Resident Evil 4. Es ist eigentlich immer noch geil. Es ist ein bisschen leicht überholt in gewissen Punkten, aber ey. Achso, wir sind bei Resident Evil 4. Wie viel Platz frisst es auf der Festplatte? 3 GB. Zu viel für mich. Ey, das macht schon leicht nochmal Laune, aber jetzt gerade aus der Distanz der Jahre sieht man auch wirklich die Schwächen, die Resident Evil immer hatte und auch Teil 4 hatte. Also wirklich. Was? Ey, also bei aller Liebe, aber die Story, das ist so. Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Leute, also, ja, dieser kleine, zwergenwüchsige Lord Settler-Gnom, der sich dann natürlich selbst dieses Ding initiiert, um dann als 5 Meter... Ich sagte nur, die Formel bei Shadow of the Damned war perfektioniert zwar da, aber es geht auch in die Richtung. Also Resident Evil 4 nimmt sich an keinem Punkt wirklich ernst. Und dann am Ende der Kampf natürlich irgendwie auf der, ich weiß nicht, war es eine Insel oder eine Bohrplattform? Irgendwo war es auf jeden Fall. Ölplattform, auf jeden Fall können sie dann mit dem Jetski davonfahren, während es hinter... Ja, aber das ist doch, naja, das läuft bei mir einfach unter Action-Kino und da gibt es ja genug blöde Story-Elemente und das fand ich genauso richtig, dass ich das so, das ist noch nicht... Ja, es hatte den Punkt, finde ich, auch ganz gut, vielleicht nicht ganz so gut wie Shadows of the Damned, weil da haben sie es perfektioniert, aber ich mochte Leon als Hauptcharakter, ich mochte die dummen, stumpfen Sprüche, where's everybody, bingo, ja. The president's daughter quit with ballistics und alles drüber. Voll super, ja, eben. Coole Charaktere. Dafür, also der erste Titel, der wirklich auch anerkannt hat, wie hanebüchen die Story wirklich ist und nicht eben dieses gewollt Ernsthafte gemacht hat. Ja, wobei, ich würde jetzt gar nicht sagen, im Sinne von nimmt sich ernst oder nicht, das ist eigentlich genauso wie bei den ersten Teilen. Das ist alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber es gibt genug Spannungsbögen und Wendungen und so ein Kram, die... Ey, ich bin da auch ein bisschen einfach gestrickt. Bei Filmen rege ich mich über sowas auch nicht auf. Wie ist der Hubschrauberpilot? Mike! Allein ja. So eine Stelle, stimmt. So super. Er wollte ihm ein Bier ausgeben, wenn er da rauskommt. Ja. Hey Mike, when we come out here, we drink a beer together. Ja. Und dann wird er abgeschossen und dann Mike! Nein, es ist ja auch echt ein geiles Spiel. Wie gesagt, ich hab's damals gespielt, ich fand es super auf dem Gamecube, fand ich total brillant. Ich hab's jetzt irgendwie vor, weiß nicht, 3 Monaten oder so nochmal auf der Xbox durchgespielt oder 2. Fand's auch nochmal super, aber die Schwächen sind mir da schon ins Auge gestochen. Also, was ich da vor allem schade fand, war, dass es am Ende so ein bisschen, ist es abgeflacht. Also ich fand, der Einstieg war super in dem Dorf. Das war geil, wie du dich ja so langsam ranpischst und dann nicht weißt, wo du zur Hölle hier du gelandet bist. Und dann rennen die Leute dir mit Fackeln und Äxten hinterher. Das fand ich viel schlimmer als später diese es war klassischer am Ende mit denen. Und halt so mutierte Viecher, die dich alle 5 Meter anspringen. Also, das fand ich zu konventionell. Da werden wir nochmal drauf zurückkommen, wenn wir den Resident Evil Podcast nachholen. Ja, stimmt. Wir wollen es nicht verwecken. Als HD. Der Resident Evil Podcast. Wie, aber der ist doch gelöscht. Der kommt doch nie. Ja, der wird auch nie kommen. Ja. Vielleicht. Ja. Eventuell. Jetzt habe ich wohl geträumt. Ja, falsche Erwartungen geweckt. Nee, als HD-Remake aber für, ich glaube, relativ teuer, umgerechnet so 20 Euro, oder? Ja, und frisst halt so viel Platz auf der Platte. Und ich habe immer noch noobmäßig 20 Gigabyte. Deswegen kann ich mir das nicht leisten. Roffel, lol. Ja. Okay, Chris, sollen wir kurz rausgehen? Aber jetzt ist Gears of War 3 dran. Sollen wir kurz raus? Achso, jetzt check ich den Gag erst. Ja. Ich dachte gerade, wir sollen jetzt rausgehen, weil wir irgendwas Schlagt machen. Schlagt ihr euch? Nein. So. Nee, bleib ruhig hier. Hab ich auch noch nicht gespielt. Warum soll Chris raus? Nee, wir sollen raus, damit er einfach dann mal seine Eloge dann auslassen kann. Also, Gears of War 3. Gears of War 3 ist mein... Portal 2 ist mein Lieblingsspiel. Portal 2 ist, glaube ich, doch mein Lieblingsspiel in diesem Jahr. Ich weiß es nicht. Aber Gears of War 3 ist für mich der bestmögliche Abschluss der Serie, der Gears of War Trilogie quasi, wenn man auch die Comics noch gesehen hat und die Romane und all das. Es hat eine fantastische Story-Auflösung, also alle Fragen, die in der Serie irgendwann aufgekommen sind, werden da aufgeklärt. Es gibt Spannung, so, was passiert mit den Charakteren, man merkt einfach auch andere Facetten der Charaktere oder man lernt andere Facetten der Charaktere kennen. Marcus, der Hauptcharakter quasi, ist halt nicht der mit Steroiden vollgepumpte XY-Chromosomen-Soldat, ja, sondern hat auch mal Gefühle, hat einen Vater, den er irgendwie vermisst, den er treffen will. Nach 3 Spielen, ach Papa, ich vermiss dich. Es hat sich angebahnt und im dritten Teil... jetzt kommt ein Spoiler, weil ist es eigentlich nicht. Aber nur ganz, ganz klein, bitte. Ich hab's auch noch nicht gespielt. Ach, nee, sag's nicht. Ja, okay, dann sag's nicht. Ey, was soll ich denn jetzt sagen dazu? Weil eigentlich alles, was das Spiel toll macht... Du musst über das Spiel sagen und es bringt ja nichts, dass du die Story nacherzählst. Lass doch diese eine Sache aus. Ja. Okay, das Spiel besitzt einfach sehr, sehr viel Herz, sehr, sehr viel Liebe zum Detail und ist aber zeitgleich einfach ein knallharter Shooter. So, es steuert sich richtig gut. Also ich komme ja eigentlich aus der E-Sport-Ecke und habe in einem Clan gespielt, der ähnliche Spiele, die so ähnlich hießen, nur mit anderen Zahlen, gespielt hat, halt in amerikanischen Ligen gespielt. Und es gibt in meinen Augen keinen Konsolenshooter, der sich besser steuern lässt als die Gears of War Serie, also Third-Person-Shooter. Und das ist jetzt perfektioniert, also das Strafen, das halt die Sprungpassagen sind super. Dann gibt's den Horde-Modus, der allein ist schon Stunden von Spielzeit wert. Ich habe tatsächlich, ich glaube, ich bin jetzt bei 1300 Wellen, die ich schon gespielt habe. Also jedes Durchspielen hat quasi 50 Wellen. Ja, dann Koop hat's, 4-Spieler-Koop, das erste Mal in der Serie. Dann gibt's jetzt DLC. Da gab's unter anderem jetzt vor kurzem den Realm's Shadow, wo du Teile der Geschichte aus anderen Blickwinkeln nochmal erlebst. Also Teile der Trilogie nochmal aus anderen Blickwinkeln erlebst und auch indirekt auf Charaktere triffst. Also du siehst den Impact, den du in einem anderen Teil hattest, indem du zum Beispiel dort den Hammer of Dawn benutzt hast. Das siehst du jetzt aus einer anderen Perspektive und fragst dich dann, hey, wir nutzen gerade Hammer of Dawn, was soll denn das, was soll denn das? Und eigentlich weißt du ja, was genau passiert. Du kennst ja die andere Seite. Du kannst dort dann auch das erste Mal in der Kampagne überhaupt in die Locust schlüpfen. Das Einzige, was mich genervt hat, da muss ich ganz ehrlich sein, ist die deutsche Synchro. Das ist nicht qualitativ schlecht. Also die Sprecher sind eigentlich alle relativ okay. Es ist halt nur kein bisschen lippensynchron. Das, was die damals dachten bei der Preview, kannst du dich daran erinnern, Wolf? Das wird noch ausgebessert. Ne? Das muss ausgebessert werden, weil so wie es jetzt gerade ist, ist total dumm. Haben sie einfach nicht hingekriegt. In der englischen Sprachversion ist es fantastisch, aber du kannst ja auch die deutsche Version, die du hier kaufst, kannst du ja auch im Englischen spielen, deswegen ist es, also sie ist multilingual, ist also nichts Schlimmes. Gut, das Erstaunliche ist natürlich, dass damit der erste Gears of War Titel, der offiziell und auch Uncut und alles drum und dran, genau. Oder ist es Uncut? Das ist der erste Gears of War Titel, der Uncut in Deutschland erscheint. Was hat sich denn innerhalb der letzten 3-4 Jahre so verändert, dass es vorher ganz, ganz schlimm war und jetzt ganz normal verkauft wird? Wir hatten ja auch ein Interview mit der USK, ich habe ein Interview mit der USK geführt und die meinten ja auch, dass es beispielsweise unter heutigen Gesichtspunkten, was jetzt auch passiert ist, Quake würde nicht mehr indiziert werden. So. Und da ändern sich einfach Maßstäbe. Aber so schnell? Ich glaube, also, aber warte, ja. Das Ding ist, ich glaube, dass sich die Maßstäbe in dem Fall nicht so schnell geändert haben, aber ich glaube auch, oder ich vermute fast, dass sie es vielleicht gar nicht so intensiv gespielt haben, einige der Passagen, weil in meinen Augen ist Gears 3 vielleicht sogar der härteste der Teile. Das erste Drittel, beziehungsweise die erste, etwas weniger als die erste Hälfte, kämpfst du aber hauptsächlich gegen die Leuchtenden. Die heißen im Deutschen die Leuchtenden. Und die sehen zwar stellenweise humanoid aus, aber explodieren halt nicht in einer Blutfontäne, ja, so, sondern halt sie leuchten im Prinzip. Und das nimmt natürlich auch ein bisschen den Gewaltfaktor quasi raus aus dem ersten Drittel der ersten Hälfte. Und erst dann, wenn du auf die Locust triffst, geht's halt in dieser Oldschool-Action weiter. Und ich habe auch den USK-Bericht gelesen. Da stand halt zum Beispiel drin, dass du nicht aktiv, wie stand es da? Genau, irgendwie du kannst nicht aktiv zum Beispiel einen Arm rausreißen und mit dem Arm auf den Gegner klopfen. Als Beispiel stand es halt drin. Ist aber durchaus möglich. So, also sie haben einfach. Da hat jemand nicht an den richtigen Stellen dann genau, den nicht Knopf an den richtigen gedrückt. Stellen den Knopf gedrückt. Und ja, für mich. Also es ist das rundum perfekte Gears einfach. Du hast so viel freizuschalten, du hast so viele Modi. Es gibt jetzt auch, vor allem die Grundversion des Spiels ist schon fantastisch, aber wenn du dann noch einen Online-Anschluss hast, den du haben solltest, falls halt ein Koop-Spiel ist im Prinzip, hast du den Versus-Mode, der allein schon massig Maps bietet. Du kriegst jeden Monat Download-Content dazu. Du hast wöchentliche Challenges wo das Spiel quasi verändert wird in einem bestimmten Modus. Das heißt zum Beispiel, dass du im Versus-Mode mit einer Boomshot, also mit einem Raketenwerfer quasi spielst, der aber Hühnchen verschießt. So in dieser Woche, dann verschießt der explosiv Hühnchen, so als kleinen Gag. Und zu den Thema Achievements möchte ich noch kurz was sagen. Es hat sehr, sehr ausgeglichene Achievements, weil das ja auch immer eine Sache ist bei Gears. Die Achievements sind sehr gut. Und für das letzte Achievements brauchst du ungefähr 2.500 Spielstunden oder sowas, weil du mit jeder Waffe halt unter anderem 6.000 Kills erspielen musst. Du musst mit jeder Waffe It's impossible. It's impossible. Ja, und ich bin dran. Also ich gebe nicht auf, aber ich bin ja, noch nicht. Demnächst kommt die Reportage, wie du daran dann verendet bist. Verzweifle. Ja. Und tatsächlich, der Arcade-Mode ist sehr, sehr gut. Also Arcade-Mode ist quasi das Spiel, der Story-Modus, nur dass du wie im Horde-Modus Punkte für jeden Abschluss bekommst. Und auf Insane ist das Spiel tatsächlich, wenn du es mit 4 Leuten spielst, fast unmöglich zu schaffen. Du musst wirklich perfekt als Team agieren, weil auf Insane ist es stellenweise schon richtig unfair. Ja. Also ich liebe das Spiel, wir können 3 Stunden darüber reden. Nee, wollen wir aber nicht. Nee, ihr habt ja eh... Und es ist günstig mittlerweile. Du hast ja auch gerade 30 Minuten mit. Was kostet es denn, Chris? Also ich habe jetzt vorgestern was für 32 Euro konntest du es bei Amazon schießen und bei GameStop. Und das ist echt schon ein gutes Angebot. Und auch bei allen anderen Händlern, wir wollen ja keine schlechten machen. Ja, ich weiß nicht, bei anderen Händlern wahrscheinlich auch, ja. Nee, auf jeden Fall, also deine Begeisterung in Ehren und da ich würde es auch dann spielen, wenn ich stumpf veranlagt wäre. Ich versuche es gerade so zu formulieren, dass ich mich nicht dann in Bredouille dann dort begebe. Ich sag nicht wieder, ob der gut oder schlecht ist, aber den zweiten muss ich noch spielen. Ich sag nicht, ob der gut oder schlecht ist. Ich kann dir sagen, und dann erst. Ey, aber wegen der USK-Geschichte, um das nochmal aufzugreifen, ich finde, es ist ein schlechtes Beispiel, gerade da den Punkt klar zu machen, ja, Zeiten ändern sich. Weißt du? Weil Gears of War ist nach wie vor noch harte Scheiße. Und das kannst du auch unter heutigen Gesichtspunkten immer noch verbieten, sag ich mal. Nicht, dass ich da jetzt dafür wäre, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Befürworter von Arm rausreißen und Gegner verkloppen damit, weil es muss nicht sein. Also wenn du in das Universum passt es einfach so, weil das ist eine Möglichkeit, die auch nur die Bösen haben. Und die Guten machen das halt nicht. Weil im gleichen Zug, wir hatten ja eben drüber gesprochen, God of War 3 hättest du dann genauso gut auf den Index setzen können. Absolut, und genau das ist ja eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Also allein die Anspielsession damals hat mir schon gereicht, um zu sagen, hey, ich verstehe nicht, warum das Ding nicht auf dem Index landet. Dass es jetzt so ist, ich finde es für mich ist es irrelevant, weil ich hätte mir das Spiel sowieso besorgt irgendwie. Bei meinem Glück kommt es doch noch auf den Index Ende des Jahres. Dann lass ich das Spiel und niemandem erzählen, wie du es fandest. Naja, was die USK gerne macht, ist kurz am 31.12. tatsächlich nochmal so einen Restindex zu machen. Deshalb musste ich letztes Mal im letzten Spiele 2010er Podcast ran und den Spieler ausblieben, nachdem ich schon hochgeladen hatte. Aber tatsächlich im USK-Interview meinte er noch, dass es nicht nachträglich indiziert werden kann. Okay. Also, aber sie reden nicht, das ist auch ein wichtiger Fakt bei der USK-Sache, weil sie eigentlich spannend ist, das ganze USK-Thema. Das beinhaltet noch keinen Download-Content. Das heißt also, wenn sich jetzt jemand über den Download-Inhalt beschwert und der das Spiel so weit verändert, dass es halt härter werden würde, dann könnte der Download-Content das Spiel quasi so beeinflussen, dass alles indiziert wird. Okay. Und da hoffe ich, dass sie keinen Blick auf Rams Shadow werfen. Knickknack. Knickknack. in meinen Augen, jeder erwachsene Spieler, der auf Teamplay und Teamshooter steht, hat dann einfach ein schönes Gesamtpaket. Vom Singleplayer-Modus, Story-Modus. Ja, und vor allem, was ich von der Story bisher, die mir schon gespoilert wurde, eben, ich glaube, langwierige Fans, die sie mit den Charakteren warm geworden sind, werden einen guten Abschluss bekommen. Es ist voll schlimm gewesen. War ich so, oh, das ist. Also seit Aeris tot in Final Fantasy VII. Ja. Was mich damals mitgenommen hat, weil ich mit den Charakteren 80 Stunden schon gespielt hatte und weil ich extrem jung war. Ja, und sie hat die besten Items angehabt vor allem. Ja, und hat mich selten was mitgenommen. Aber da geht es einfach um Brüderschaft, Brüderlichkeit, Kameraderie? Heißt das so? Kameraderie. Ja. Das hat mich mitgenommen. Ey, das ist so, als wenn Wolf einfach weg wäre. Wenn er weg wäre. Wieso gehst du, Wolf? Jetzt geht er wirklich tatsächlich. Tschüss. Ja. Von Gears of War ein weiteres HD-Remake. Es gibt auch kein Ende von den Teilen hier, aber... Ich habe mir gerade sehr böse das Knie gestoßen. Ja, ein Omen. Ganz kurz, mir fällt es gerade ein, bevor ich es vergesse. Wir haben ja vorhin über Contra gesprochen. Und ich gucke gerade, zumindest jetzt noch, ich weiß nicht, wie lange es gilt, aber als Deal der Woche über Xbox Live kann man sich für 600 Punkte runterladen. Habe ich jetzt gerade gesehen, wollte ich mal eben einwerfen. Wenn der noch gilt bei Ausstrahlung, dann... Coole Schnäppchen, oder ihr habt es verpasst, ihr Noobs. Ja, du musst den Vollpreis ausgeben. Aber 600 Punkte sind echt gut dafür, kann man sich auf jeden Fall. Twitter das ich twitter jetzt. Das jetzt. Also ist krass. Twitter ist jetzt. Wer das jetzt gleich über einen Twitter-Account mitkriegt, ist jetzt quasi live dabei. Bei diesem Podcast dabei, den ihr jetzt aber erst in 2 Wochen hört. Alter, hier verschieben sich gerade Zeitebenen. Ne? Denkt dran zurück, wie ihr diesen Tweet bekommen habt. Ne? Ja. Dann seid ihr live jetzt mit dabei. Jetzt, in diesem Moment. Cool. Jetzt gibt es auch Rayman gerade für 33 Euro bei Amazon und bei GameStop. Okay, worüber wolltest du reden? Kannst du noch deinen Affiliate-Link dann noch mit aussprechen? ein weiteres HD-Remake, für mich aber auch mit eins der besten des Jahres, Ico und Shadow of the Colossus kam endlich als HD-Version. Nicht wahr, Anne? Ja. Anne sollte ein letztes Mal für uns tanzen. Ja. Das hat sie getan, das war berückend schön. Was ist denn Solatorobo? So, du hast es rausgestrichen aus der neuen Liste. Ich habe es rausgestrichen, weil da können wir eh nicht lange drüber reden. Das ist ein Rollenspiel für den Nintendo DS, was mit anthropomorphen Funden in mobilen Roboteranzügen. Was? Anthropomorphe Funde? Funde. Hunde. Ich habe auch Funde verstanden. Du hast auch Funde gesagt. Ich dachte wirklich, was sitzt da? Da sitzt da so ein Pfund Hackfleisch oder so? Ey, das, Alter, so ein Pfund Hackfleisch, was ein Battlemag steuert. Ein Battlemat. Ein Battlemat, Alter. Ey, sofort copyrighten die Idee. Super. Battlemat. Aber die Modi heißt ja auch Deathmat. Genau. Und, ja. Anthropomorphe Hunde und schien auf jeden Fall sehr interessant zu sein, liegt aber auch auf meinem Stapel da drauf. Deshalb habe ich es rausgeschrieben. ICO and Shadow of the Colossus. Collection. Ich glaube, wir haben uns hier in tausend Sachen schon über Ico und Shadow of the Colossus ausgelassen. Innerhalb der Sendung gab es auch alles relativ ausführlich. Ich finde persönlich Ico, jetzt haben sie es ja alle korrigiert. Ico fand ich immer leicht überschätzt. Mir gefällt das Spiel sehr, sehr, aber es ist ein netter Zelda-Klon mit ziemlichen Längen. Shadow of the Colossus finde ich, ob in der HD, in der PS2-Version trotz des Ruckelns, aber auch jetzt in der HD-Version mit weniger Geruckel, eins der besten Spiele, die je gemacht wurden. 3D-Version, 3D gibt es ja auch mittlerweile bei den beiden. Shadow of the Colossus ist ein bisschen schlechter in 3D leider, weil dann ruckelt es stärker als die PS2-Version, wenn du 3D anschaltest. Das ist ein bisschen schade, aber anderweitig, ey, zwei Top-Games, speziell Shadow sollte jeder mal gespielt haben und ich habe auch schon in weiser Voraussicht meine alten Versionen vertickt, damit ich meine HD-Version dann haben kann. Leider jetzt verschütt gegangen aus Japan, jetzt muss ich mir nochmal kaufen. Ja, ist echt schade. Ja, aber ey, Top-Remake an sich und zwei gute Spiele. Ja, ne? So würde ich es auch unterschreiben. Also Ico? Ja, Ico fand ich auch immer ein bisschen überschätzt. Aber Shadow of the Cross ist ein fantastisches Spiel. Also, ja, ist so toll. Ja. Es war so wunderschön. Aber im gleichen Atemzug könnte man dann auch vielleicht nochmal, weil es mich auch ein bisschen an Shadow of the Colossus erinnert, das neue Castlevania kurz erwähnen. Achso, du meinst Lords of Shadow? Ja, aufgrund der Größe der Gegner und all dem. Es gab ja Sachen, die waren speziell aus Shadow of the Colossus entliehen. Genau, also das kann man dann auch nochmal erwähnen, denke ich. Ist auch ein schönes Spiel. War nett. Genau, haben wir im letztjährigen Cast bequatscht. Das ist, glaube ich, auch einer der Titel, der ein bisschen untergegangen ist eben. Das habe ich ja auch erst dieses Jahr durchgespielt. Das war echt super. War gut, ne? Ja, aber auch da, also da war ich schon so ein bisschen wegen meiner West-Slasher-Abneigung, war ich da schon ein bisschen besänftigt, sage ich mal, sodass mir Lords of Shadow auch noch ganz gut gefallen hat. Aber auch das wäre wieder so ein Ding, was meiner Meinung nach gegen die japanischen Vertreter ein bisschen abstinken würde. Aber dafür sah es saugeil aus. Es sah schon, also grafisch und soundtechnisch war es echt ein komplettes Brett. Ne? Ja, war echt meine gut. Ede hat es letztes Jahr ein paar Stunden gespielt. Du würdest es am Anfang als God of War Klon abtun, das ist ein bisschen was anderes. Ja. Ne? Vor allem auch wirklich schöne Levels und viel Abwechslung drin. Und auch schön knackig schwer. Ja. Also, ey, ich habe mir auch den Download-Content runtergeladen. Ich habe mir nur den ersten runtergeladen, der war ja ein Witz. Okay, dann gab es da noch einen zweiten gegen so einen großen Dämon, der aus seinem Gefängnis ausbricht. Alter, das war das Schlimmste, was ich je gespielt habe. Echt? Aber gut, wir wollen beim Thema bleiben. Ja, Battlemat. Über die nächsten beiden Sachen brauchen wir nicht lang reden, weil wenn Ede hier gewesen wäre, hätte er, glaube ich, drüber quatschen können. Die beiden PS und FIFA. Ja, stimmt, spielt ja sonst keiner hier, ne? Ja, spielt ja keiner. Ja, genau. Ich bin nur viel besser als Eddie. Wie toll fandest du die denn? PS fand ich tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Sah zu Beginn besser aus als gedacht. Es ist ein bisschen, wenn das Spiel gegen FIFA 11 angetreten wäre, wäre es ein hartes Duell gewesen. FIFA 12 ist aber einfach so over-the-top Fußball-Action mit der Impact-Engine, dass es mit allen Fußballspielen zuvor den Boden wischt. Leider. Rasen aufwischt. Oder auch den Rasen aufmäht. Schön die Tore vollballert. Ja, aber man kann es... Geiles Spiel, also wirklich empfehlenswert für jeden, der Fußball auch nur in Ansatzweise mag. Absolut empfehlenswert. Ja, FIFA 12 auch im Angebot bei Amazon? Wahrscheinlich. Ey, alles ist, es ist Weihnachten, ist alles im Angebot bei Amazon. So. Ihr spielt gerade hier, wie heißt es nochmal, Eternal Darkness durch, Silicon Knights. Silicon Knights hat tatsächlich dieses Jahr auch noch ein Spiel rausgebracht, X-Men Destiny im September. Alles, was ich davon gehört habe, also es hat mich nie so gereizt, dass ich es überhaupt mal eingelegt habe. Aber so ein Standard-Geschnetzel gehaue, jetzt nachdem die auf die Nase gefallen sind mit, wie ist nochmal das letzte Spiel hier, Trant? Von Silicon Knights mit den nordischen Göttern. Too Human, genau. Too Human, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie damals danach noch ein Spiel in die Hände bekommen, dass sie es machen können. X-Men Destiny jetzt rausgekommen, weiß nicht, einer von euch gespielt? Nee, ich hab's nicht reingelegt, ne? Also ich kann es nicht beurteilen. Ich bin ein bisschen skeptisch dementsprechend wegen Too Human, ob es was taugt oder nicht taugt. Hat ja leider nichts mehr viel mit dem Silicon Knights zu tun, die Eternal Darkness und Metal Gear Solid 1 Remake gemacht haben damals. Auf dem Gamecube. Also keiner gespielt. The Binding of Isaac. von den Super Meat Boy Machern. Ja, komm Chris, erzähl mal ein bisschen. Was ist das für ein Spiel? Und Binding of Isaac ist eigentlich, du läufst in alter Zelda-Manier. Jeder kann sich von euch wahrscheinlich an das Super Nintendo Zelda erinnern. Das ist so von der Optik her wahrscheinlich am identischsten. Läufst du als kleiner Isaac oder Isaac durch Katakomben, durch so eine Art Tempel, Verlies, was weiß ich. Eigentlich ist es der Keller des Hauses, aber er wird halt dargestellt als riesiges Verlies. Und beschießt halt Gegner unter anderem mit deinen Tränen. Und also es ist ein sehr, sehr trauriges Spiel. Das ist von Team Meat, also den Meatball-Machern. Ich möchte auch gar nicht zu viel über Binding of Isaac erzählen, weil die Geschichte oder das Spiel selbst sehr, sehr schön erzählt ist in sich. Also wer es spielt, sollte das alles selbst ein bisschen erleben. Allein das Intro ist schon fantastisch und zieht einen auch direkt irgendwie in die Atmosphäre rein. Gibt es für einen PC, aber nicht für Konsole. Also gibt es, glaube ich, nur auf Steam gerade. Kostet aber auch gar nicht viel. Also ja, genau, alles, was ich von dem auch gesehen habe, also das Intro hatte ich mir angeschaut und es ist schon, denkst, oh, was ist das denn für eine Art von Spiel? Ja, aber es ist und, auch hart. Also so, ja, ja, so natürlich, also, wirklich. Und daraus ein Twin-Stick-Shooter mit, also ein bisschen wie Robotron damals gewesen, zusammen mit Zelda-Anleihen draus zu machen, das ist schon was Spezielles für sich. Wir gehen in den Oktober und da gab es ein kleines Spielchen, aber ich glaube nicht, dass Trant das gespielt hat, Dark Souls. Ja. Ja, nur, yeah. Wie viele Stunden hast du jetzt auf dem Buckel? Weil ich weiß, Aaron hat jetzt so knapp 100 gespielt. Ja, ich glaube, es kommt bei mir auch hin. Mit 100 Stunden hatte ich das erst durchgespielt, was recht spät ist, aber man will ja irgendwie vor dem letzten Kampf nicht unvorbereitet reingehen. Und da reichen 80 Stunden nicht, da musst du schon nochmal 20 draufhauen. So, nach der Überraschung, die Demon's Souls letztes Jahr gewesen ist, wo es dann auch die Leute quasi von der Seite dann total überrascht hat, dass es so gekommen ist. Was macht Dark Souls neu? Was macht Dark Souls anders und gegebenenfalls auch besser? Hat es in die richtige Richtung bewegt vom Spiel her oder hast du es einfach aus, ach, jetzt spiele ich das auch noch weiter? Ach, das ist schwer zu beurteilen, weil rückblickend kannst du jetzt nicht sagen, dass es irgendwie deutlich besser ist als Demon's Souls. Die geben sich beide nichts, obwohl sie dann doch schon Änderungen haben. Bei Dark Souls ist halt die zusammenhängende Welt auf jeden Fall ein Pluspunkt im Sinne von, du nimmst die Dimensionen der Welt besser wahr. Du weißt, okay, das Zeug ist weiter oben, das ist weiter unten. Du kriegst richtig die Dimensionen von hoch und tief und nah und fern mit, was halt vorher nicht gegeben war, weil du ja vorher von diesem Nexus in die einzelnen Level teleportiert wurdest und du wusstest jetzt nicht, okay, ist das Gefängnis 100.000 Kilometer weg von dem Berg oder sind die nebeneinander? Und das ist eigentlich ganz schön gewesen fürs Gefühl der Welt und auch diese neue Bonfire-Idee, dass du quasi Lagerfeuer hast, die als Checkpoint dienen, an denen du wieder zurück teleportiert wirst, wenn du stirbst. Und die Gegner sich wieder... Genau, was ja auch, klar, das klingt immer am Anfang immer ein bisschen fies, wenn man sagt, so toll, die Gegner werden ja wieder respawned, wenn man sich neu... wiederbeleben lässt, aber das muss ja auch so sein, sonst wäre es ja viel zu billig, sonst könntest du die ganze Welt ja irgendwann mal leer räumen und dann wäre da niemand mehr und dann läufst du dann da durch ohne irgendwelche Gefahren, muss ja so sein. Also Dark Souls ist wirklich ein super Spiel gewesen, da gab es viele Punkte, wo manche auch gemotzt haben, ja, das mit den Bonfires war nicht so toll oder ey, technisch war es nicht so sauber, es hat auch jetzt in diversen Levels krass geruckelt, aber wie gut das ist, wie das Eddie könnte ja jetzt auch wieder da dick schwärmen, der wollte ja eigentlich mitlabern, aber ich glaube, der ist ja schon weg. Wie gut das eigentlich ist, wie die ganzen Levels miteinander verknüpft haben, sodass du nach nicht allzu langer Zeit in neue Gebiete kommst und da wieder staunst, wie es da aussieht. Du kommst von der Burg, wo die Sonne scheint, runter in ein anderes Gebiet, wo dann halt der Mond scheint und du hast quasi Tag und Nacht in einer Welt, ohne dass es befremdlich wirkt. Und so haben die da ganz viele verschiedene Gebiete aneinander gehängt, sodass da eine richtig geile, harmonische, zusammenhängende Welt entsteht, die aber auch nicht langweilig wird. Und das ist ja auch so ein Ding, was wir dann später bei Skyrim irgendwie ganz gern mal kritisiert haben oder was man kritisieren könnte, dass alles ein bisschen ähnlich aussieht, obwohl das Land so groß ist. Und bei Dark Souls hast du halt ein deutlich kleineres Gebiet, aber es ist halt so abwechslungsreich. Das ist echt super. Ja, aber dadurch, dass wenn du so ein Rollenspiel hast mit einer ausgearbeiteten Welt, wenn sie kleiner ist, können die Leute sich viel mehr darauf konzentrieren, dort Details reinzutun und alles ein bisschen variabler zu designen. Wolf hat es schön ausgeführt bei Contra, vorhin dieses Belohnungsprinzip greift natürlich mal wieder, so durch Arschtritte motivieren, Und ich meine, dafür wird ja From Software mittlerweile auch richtig abgefeiert, ne, dass sie auf dieses Konzept dort hingehen und das mit Dark Souls jetzt zum zweiten Mal jetzt auch offiziell legitimiert haben, dass das eine Art ist, Spiele zu designen. Wenn sie richtig diese Motivationswelle auch so halten, dann, wenn du nur Arschtritte bekommst und nicht genug dann wieder als Belohnung dann bekommst, dann hast du auch irgendwann keinen Bock, lässt es liegen. Aber ich finde es auch geil, dass das jetzt mit guten Verkaufszahlen belohnt wurde und dass auch viele hier im Umkreis sagen, so ey, das macht ja wirklich Bock, weil das Demon's Souls war ja lief immer noch unter Geheimtipp und nee, muss ich nicht spielen, ist mir zu exotisch. Und Dark Souls hat dann jetzt doch einen groß genugen Hype erfahren, sodass sich das auch mehrere Leute mal anschauen und die dann merken, ey, das ist ja wirklich geil. Da stirbst du zwar alle Nase lang, aber trotzdem übt es einen ganz gewaltigen Reiz auf dich aus, auch weil es mal wieder was Neues und Frisches ist. Mag gar nicht so klingen, aber es ist super motivierend einfach. Ich glaube, die Einzigen, die sich darüber beschweren, dass Dark Souls jetzt erfolgreich ist, so die Rollenspiel-Hipster, die dann sagen, ja, ich hab's, als ich hier Demon's Souls gespielt habe, da war es noch cool, ne? Aber jetzt kennt's ja jeder. Ne? Und jetzt ist es nicht mehr so toll, jetzt ist es ja ganz normal. Ey, ich wünschte, ich könnte in der Zeit vorwärts reisen und quasi mir selbst jetzt den Befehl geben, Dark Souls zu spielen, um dann wieder zurückzukommen, um bei diesem Podcast mitzureden. Weil ich ganz genau weiß, dass ich Dark Souls, sobald ich es anfangen werde, werde ich es total geil finden. Ohne Scheiß. Ich weiß jetzt schon, dass ich das... Meinst du? Ja, ich werde es total super finden. Ich weiß das schon. Ich fand Demon's Souls, die 3 Stunden, die ich gespielt habe, fand ich schon echt ziemlich cool. Und alles, was ich von Dark Souls bislang gehört habe, ey, gefällt mir. Und ich mag auch dieses Düstere, das Gefühl, so allein sein. Und weißt du, dass du emotional eine Verbindung irgendwie dazu hast, weil jeder irgendwie so ein bisschen auch in seine eigene Tiefe geht, so mit dem Spiel. Ich fand das total, ich werde das super finden, aber ich hänge halt noch so krass in Skyrim fest. Ich will jetzt nicht ein anderes 100 Stunden Rollenspiel parallel spielen. Deswegen, mich ärgert es eigentlich, dass ich gerade nicht Dark Souls spiele. Ich habe euren Storytelling-Podcast noch nicht gehört, aber das ist ja auch wirklich ein geiler Punkt, wie die in Dark Souls eine Story erzählen, gerade im Kontrast zu Skyrim, weil bei Skyrim wird ja alles erklärt anhand von Texten, anhand von Büchern, anhand von Gesprächen, die du mit Charakteren führst. Und bei Dark Souls musst du halt wirklich genau auf Kleinigkeiten achten. Du kannst auch nicht mehrmals mit einem Charakter labern, falls du beim ersten Mal nicht hingehört hast, sondern der erzählt dir das einmal und danach erzählt er es dir nie wieder. Das ist quasi eine fortlaufende Welt, die sich auch ohne auf dich Rücksicht zu nehmen, weiterentwickelt. Da gibt's kein Neuladen, da gibt's kein Frag den Typ nochmal oder lies mal irgendwas nach. Genau, Tode, ich meine, wenn du einen Charakter verärgerst, dann ist der bis zum Ende des Spiels sauer. Und wenn du ihn tötest, ist er bis zum Ende des Spiels weg. Das sind alles so Sachen, die dein Tun hat Auswirkungen, die nicht reversibel sind, im Gegensatz zu anderen Spielen und auch gerade bei Skyrim, was ja schon von sich aus 3 Autosaves anlegt. Mit Konsequenzen haben Gamer manchmal ihre Probleme einfach. Ne? Und das macht es auch so schwierig. Reizvoll. Und wegen Geschichte, da wird ja eigentlich gar keine richtige Geschichte erzählt. Es gibt nur am Anfang so einen Lorengesang, wo quasi nur so die Story erzählt wird, der 3 Typen, die die Menschheit ausgelöscht haben oder so. Ich raff selber nicht so ganz. Genau, im Grunde weißt du nur, du bist ein Untoter und gehst auf einen Quest, um sozusagen deine Untoten. Genau, im Grunde wird dir gar nichts gesagt, aber du erfährst viele Kleinigkeiten in Beschreibungen von Items, in kurzen Cutscenes, wo dir Charakter was erzählen. Aber auf einfach so, wie die Welt aussieht. Genau, die Umgebung erzählt die Geschichte. Auch das kommt mit dazu und du musst schon aufpassen, was dir das Spiel erzählt und dann fügen sich diese Puzzlestücke nach und nach zusammen. Das ist wirklich echt cool gemacht. Auch, dass du nicht, die Welt scheint ja auch nicht um dich herum gebaut zu sein, sondern die anderen Charaktere, da gibt's auch andere rastlose Wanderer, die ihre eigenen Abenteuer versuchen zu erleben. Und da hast du auch so das Gefühl, das sind auch Figuren, die wichtig sind für diese Welt und nicht nur du, weißt du? Aber du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. So, das ist das Gefühl, was dir das Spiel vermittelt und das ist recht wohltuend. Das ist absolut mal angenehm, einfach das in der Richtung zu sehen. Nee, Dark Souls mittlerweile eben kein Geheimtipp, den man mehr pushen muss, sondern ein erfolgreiches Spiel und ich hoffe auch, dass da in der Richtung jetzt nicht genau wie Dark Souls nochmal so eine Art Spiel kommt, aber dass das legitimiert wurde, dass man eben das Konzept auch mal dahin drehen kann und es nicht dann nur Checkpoints alle 5 Sekunden gibt, damit man bloß dann nicht total abgefuckt ist. Da habe ich schon ein bisschen Angst vor dem dritten Teil, also falls da mal einer kommt, aber... Ja, da, weißt du, wenn sie es noch ein drittes Mal schaffen, werde ich dann noch Bock haben, weil auch jetzt hier 2011 ist so ein Jahr, wo man merkt, dritte Teile saugen oft. Nicht alle, aber ich finde, dritte Teile sind manchmal einer zu viel. Es ist okay bei einem Spiel wie Dark Souls, weil es war ja effektiv einfach genau das, fast schon genau das gleiche mit leicht veränderten Elementen. Wenn du klassisch diese drei Strukturen nimmst, versuchen viele Games natürlich eine Trilogie zu machen, die teilweise auch unterschiedlich sich spielt und jetzt sehr, sehr viele speziell in diesem Jahr dann abgeschlossen wurden durch den Retail, wie wir es bei Gears of War hatten. Dark Souls 3, wenn From Software, die müssen sich schon jetzt ein bisschen was Neues überlegen, weil dann ist das jetzt altbacken und nicht mehr neu und frisch. Aber das ist ja auch das Schwere, weißt du, sobald du dir was Neues einfallen lässt, besteht auch die Gefahr, dass dich kacken wird. Ja, mal gucken, From Software hat eigentlich immer recht viel Scheiße abgeliefert, ehrlich gesagt. Ja, also From Software hatte auch mit Kingsfield eine recht lang stehende Reihe gehabt, die auch jetzt nicht konsequent besser geworden ist mit jedem Teil, sondern nicht ihre Höhen und Tiefen hatten. Der zweite war sehr cool gewesen, den dritten fand ich eher bläh. Der vierte war wieder okay auf der PSA und man weiß nie, ob die können keine Konstanz reinbringen, ob sie dann immer besser werden. Deshalb mal sehen, wie der dritte Teil dann ablaufen wird. Also ich will es nur kurz rein, weil das ist mir auch gefallen, ich habe es ja komplett vergessen in der Liste. Im August rausgekommen war Xenoblade, wir hatten kurz darüber vorher gesprochen. Großes Rollenspiel auf der Nintendo Wii, auch 150 bis 200 Stunden Spieldauer, hat Versatzstücke aus MMOs mit einem Kampfsystem, was quasi ähnlich wie bei MMOs abläuft, in Echtzeit, aber mit Menüs gesteuert und allem drum und dran, plus große Story, ultra viel Weitsicht, du hast eine riesige Gegend zum Erkunden. Also ich habe das mit einer Stunde mit einmal gemacht hier eben für die Sendung und etliche Stunden dann weitergespielt, bei mir liegt es auch noch dann demnächst, wenn ich dann wieder mehr Zeit habe, mich noch dann reinzufucken, bin jetzt so bei 40 Stunden und habe gerade an der Oberfläche gekratzt. Für ein Nintendo Wii-Spiel sieht es gut aus. Ja. Spielerisch ist es sogar so ziemlich allen Japaner-Rollenspielen, die auf anderen Konsolen rausgekommen sind, überlegen, finde ich. Also es ist mit das beste Japaner-Rollenspiel, das es dieses Jahr gab. Eigenständig, innovativ, alles, was du dir eigentlich wünschen könntest an Japaner-Zeugs, hat dann Xenoblade gehabt. Tolles Ding. Jetzt kommt ein Spiel, so Mittelmaß, Superheld, mittelmäßige Spiele, Spider-Man Edge of Time, will bestimmt niemand was sagen. Ich wollte dich nur provozieren. Ich weiß, aber... Ja. Ich habe es mit Bindestrich geschrieben, damals. Hast du einen Bindestrich gemacht, echt? Ja. Sehr gut, weil Spider-Man mit Bindestrich geschrieben wird. Nee, ich weiß. Tatsächlich ist es wieder von Binox, Edge of Time, die haben auch davor das Shattered Dimensions gemacht. Shattered Dimensions war ein stellenweise gutes Spiel, das aber durch bestimmte Passagen, also bestimmte Universes runtergezogen wurde. Also beispielsweise das Noir-Universum hat sich wirklich so krass unterschieden von den anderen dreien. Bei Edge of Time ist es so, dass du zwei Universen hast. Du hast das 2099er und das Amazing. Also unterschiedliche Gameplay-Arten durch Dimensionswechsel oder sowas zusammengebaut. Keine unterschiedliche Gameplay-Arten. Die Story ist total absurd, so, also es macht bei auch gar keinen Sinn. Bei einem Spider-Man-Spiel? Absurd? Macht auch gar keinen Sinn. Ich würde mir wünschen, dass sie zurück zu den Comic-Wurzeln kommen, dass sie halt auch immer auf die Charaktere eingehen, alles ein bisschen langsamer versuchen, auch mal ein bisschen Story aufzubauen. Aus Spider-Man lässt sich extrem viel Story rausholen, auch wenn man es aus den bisherigen Spielen nicht irgendwie vermuten kann. Ich habe damals schon gesagt, dass ich gerne so eine Art Heavy Rain hätte, halt hauptsächlich um die Person Peter Parker, die halt stellenweise dann zu Spider-Man wird in bestimmten Situationen. Bin ich aber wahrscheinlich auch der einzige Mensch, der sich sowas wünscht. Beziehungsweise es würden sich wahrscheinlich nur Hardcore-Fans wünschen. Für die meisten Superheld wollen lieber drück auf den Knopf und hau drauf. Genau, und Spider-Man Edge of Time hat mich überhaupt nicht geflasht. Also ich fand's stellenweise so schlimm, dass ich nach einer Stunde insgesamt ausgemacht habe. Weil es war wirklich repetitiv, ja, wiederholend. Ja, also Spider-Man Edge of Time kann man vergessen. Lieber Shattered Dimensions holen. Da hat man zumindest mit dem Amazing-Universum und dem Noir-Universum noch ein bisschen Spaß. Kurz überlegt, welches ist dein Lieblings-Spider-Man-Spiel von allen, wenn du es jetzt auf die Schnelle sagen kannst? Auf die Schnelle kann ich sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es da in Shattered Dimensions wirklich hingeht. Okay, Spider-Man 2 auf der PlayStation 1, fand ich am besten. Hattest du viel Open World, ne? Ja, oder? Also ja. Nicht die auf der PS2, sondern auf der PS1 damals, Spider-Man 2 meine ich. Also nicht das Open-World-Ding von Neversoft. Vielleicht ist meinst sogar Maximum Carnage für einen Mega Drive damals. Das war auch nicht schlecht. Mit Venom zusammen war das noch, oder? Genau, gegen Carnage dann quasi. Ja. Aber wie gesagt, das Universum bietet so viel. Shattered Dimensions hat einfach schöne Zwischensequenzen noch dabei, schöne CGI-Sequenzen. Und das Amazing-Universum ist sehr, sehr gut. Und ja, also Edge of Time sollte man nicht zwingend holen. Mhm. Okay, 3D Realms, respektive Gearbox, haben ja im Juni dann Duke Nukem Forever rausgebracht. Die Kollegen von id Software haben ihr langjähriges Projekt, zwar nicht ganz so lange wie Duke Nukem Forever, aber auch schon ordentlich, 5-6 Jahre in Entwicklung, endlich diesen Oktober rausgebracht. Rage ist rausgekommen im Oktober. War es die lange Wartezeit wert? Fragezeichen. Fragezeichen. Warum gucken mich jetzt alle an? Ja. Ja, ich habe die erste Preview gemacht, ne? Deswegen. Ja, deswegen. Ja, genau deswegen, als wenn du jede Preview von mir kennst. Ja. Rage war in meinen Augen nicht zwingend die Wartezeit wert. Also es ist ein nettes Spiel, aber viele Sachen werden einfach nicht konsequent durchgezogen. Es hat, wir hatten es anerwähnt bei so Spielen wie L.A. Noir, die eine Open World sozusagen haben. Vorgaukeln auch genau, ein bisschen. Aber dann rein diese Welt auch nicht wirklich, also nutzen, dass die dann auch wirklich was draus machen. Und Rage hatte eben sehr viel Wasteland, sehr viele Sachen, aber im Grunde hat es so einen konventionellen, fast schon normalen Ego-Shooter mit Auftraggebern, sagen, geh dorthin, mach das oder fahr dorthin, plus mit reingebaut. Ich glaube, einige Leute haben sich wahrscheinlich dran gestellt, dass da ein richtiger Buggy, also ein Buggy-Rennspiel mit dabei ist, so ein bisschen Destruction Derby-mäßig mit Waffen, die du dann weghauen kannst, die du auch gezwungenermaßen im Spiel spielen musst. Du musst sie an zwei Stellen spielen. An zwei Stellen war es, maximal, also du brauchst eigentlich auch keine Rennen fahren, wenn du nicht willst. Okay, du musst also nur an zwei Stellen. Du kannst im Prinzip auch immer laufen, aber gerade das Rennen fahren fand ich eigentlich ganz nett. Also ich glaube, mit der Engine könnte man zum Beispiel ein geiles Pure nachbasteln. Also Pure damals, das Quad Race Rennspiel, könnte man extrem schönes nachbauen, vielleicht für 64 Mann, was weiß ich, mit der Engine auf dem PC. Das wäre cool. Ansonsten, ja, Rage, also es ist ein gutes Spiel. Das wäre wirklich cool. Ja, das wäre wirklich cool. Ne? Aber ist mal eine Idee, falls du das jetzt verkaufen willst. So eine Art Paris-Dakar mit zig Teilnehmern, ey. Und ja, und dann einfach so ein 4-Stunden-Rennen. Das wäre sehr cool, ne? Wie gut das wäre. Ja, und die Engine liefert es ja, weißt du, du hast ja diese... Ja, Rage hatte ein bisschen so das Problem eben gehabt, dass es sehr, von dem, was ich gesehen habe, gewirkt hat, als ob trotz der Open World war sehr, sehr viele unsichtbare Wände überall. Also du konntest nicht mal irgendwo, was weiß ich, du bist oben auf einem Gebäude gewesen, konntest du nicht an manchen Seiten runterspringen, weil dort die unsichtbare Wand dich aufgehalten hat, hat gleich wieder die Illusion kaputt gemacht und es hatte ein bisschen was von so einem Gruselkabinett, du wirst von einer Ecke durch die andere geschoben und dann, wupp, kommen die Gegner raus und jetzt schießt sie alle kaputt. Was nichts gegen Spielprinzip oder sowas heißen muss, weil alleine die Schussmechanik und wie die Grafik aufgebaut ist und alles, id Software kann das eben, können das auch dementsprechend gut. Das Gegnerdesign war auch nett. Genau, aber ein Spiel, was jetzt im Jahre 2011 rauskommt und dann Game Design Sachen macht, die vor etlichen Jahren gewesen sind und ein Endzeit-Szenario, was das neue Zweiter Weltkrieg-Szenario plus Modern Warfare mittlerweile ist, also es gibt so viele Endzeit-Spiele, ist auch nichts mehr Besonderes. Die haben von sich selbst gesagt, wir sehen nicht aus wie Borderlands, fucking ihr schaut genau aus wie Borderlands, nur dass es dann nicht gleich Comic-Grafik ist. Also leider ein paar Sachen, die haben nicht so ganz gut gegriffen bei Rage. Freuen wir uns auf Borderlands 2? Ja, auf jeden Fall. Borderlands fand ich super und ich fand auch Claptrap richtig gut. Aber der Johansen wettert immer gegen ihn. Aber fernab davon, ja, aber die Welt wettert gegen Johansen. Ja, okay, aber... Claptrap Johansen. Was bei Rage, was mir auf die Nerven ging, waren einfach ein paar Spielelemente oder Designelemente beispielsweise, dass dieses Selbstwiederbeleben ging mir total auf die Nerven. Es war schlecht gemacht. Achso, mit so einem Quicktime-Event. Genau, war ein Quicktime-Event, wo du dann quasi die Sticks selbst und die... defibrillieren musst. Genau, musst dich selbst defibrillieren. Selbst wiederbeleben. Das hat einfach nicht funktioniert, das war langweilig. Ich fand, ich habe Rage nicht wahnsinnig lang gespielt, deswegen kann ich jetzt kein endgültiges Urteil abgeben, aber ich fand das spontan sehr gut aussehend. Grafisch war das echt geil. Aber, also ich will nicht sagen Grafikblende, aber ich fand, es hat dann doch weniger gehalten, als es tatsächlich versprochen hat. Was mich zum Beispiel wirklich genervt hat, ganz am Anfang, um nochmal auf unseren Storytelling-Podcast anzuknüpfen. Das hat Rage nämlich zum Beispiel, finde ich, katastrophal schlecht gemacht. Du bist aufgewacht in so einer Kapsel, bist hier einer der Überlebenden in der Sturm und Katastrophe und dann sagt dir irgendein Typ, zu dem du überhaupt keine Beziehung hast, du hast zu deiner eigenen Figur keine Beziehung, du hast zu deinem Auftraggeber keine Beziehung, drückt dir quasi jetzt im übertragenen Sinne Knarre in die Hand, sagt, geh da rein und knall die alle ab. Wenn du zurückkommst, gebe ich dafür eine bessere Knarre. So, und das ist die gesamte Dramaturgie in Rage. Und wie gesagt, ich habe es jetzt nicht komplett durchgespielt, deswegen vielleicht mag sich das noch ändern, aber nach all dem, was ich so gehört und gelesen und erfahren habe, passiert es wohl auch erst ganz spät im Spiel, dass du überhaupt die eigentliche Bedrohung kennenlernst, diese anonyme Organisation, die dann halt irgendwie die letzten Überlebenden bedroht oder was auch immer sie will. Auf jeden Fall lernt man sie sehr, sehr spät erst kennen. Und bis dahin führt man eigentlich quasi nur irgendwelche Quests aus für Leute, die man nicht kennt, zu denen man keine Beziehung hat. Und deswegen kann man auch keine Beziehung zu eigentlichen übergeordneten Story aufbauen. Und das in der Tat hat mich bei Rage echt ein bisschen genervt, weil ich es in meinem Kopf sehr schnell mit Fallout verglichen habe. Automatisch fast schon, ne? Ja, genau. Also ich habe mich sofort an Fallout New Vegas erinnert gefühlt, was ich auch sehr, sehr geil fand, was mich nicht ganz so ähnlich geflasht, also nicht ganz so sehr, aber ähnlich geflasht hat wie Skyrim. Also ich bin in New Vegas bin ich auch völlig versunken und da gab es in der Tat eine größere übergeordnete Story und Charaktere, denen du dich so langsam annäherst und die du im Laufe der Geschichte immer besser kennenlernst. Und ich weiß, dass die beiden Spiele jetzt nicht vergleichbar sind und andere Ansätze haben, aber das fand ich spontan, hat ein Spiel wie Fallout besser gemacht und da war ich von Rage echt so ein bisschen enttäuscht. Also ich habe es da liegen, ich habe ehrlich gesagt aber keine große Motivation, das nochmal reinzumachen und durchzuackern. Also da ohne Scheiß, also fange ich lieber Dark Souls oder 1000 andere Spiele an. Ja. Es ist schade, weil ein Spiel, was so lange Entwicklungszeit hat, du merkst vielleicht ein bisschen mehr an, wenn sie sich konzentrieren, ihr Spiel so zu bauen, wie sie es wollen, aber innerhalb dieser Jahre, dass viel innerhalb des Gamings dann weitergetrieben wird. Ja? Da, wo Rage angefangen wurde, die Entwicklung, da ist 2-3 Jahre später Fallout 3 rausgekommen und Fallout New Vegas und solche Geschichten. Alles, was da innoviert hätte werden sollen, durch Rage ist schon passiert und wirkt dementsprechend ein bisschen, ja, ärmlich hört sich wieder zu hart an. Aber antik. Ein Tick ärmlich eben. Ein Antik. Antik. Ja, das ein Tick antik. Man muss auch mal knallhart sagen, also das sind gute Jungs und so, aber die sonnen sich immer noch in einem ziemlich untergehenden Licht. Also die sind bessere Technik-Jungs eben als Spiel-Jungs. Ja, also und seit langen Jahren. Also, was waren das letzte wirklich geile Spiel von It, was man gespielt hat? Da Doom 3. Das hat er auch schon seine Fehler hin, fand ich. Da würde ich noch weiter zurückgehen, obwohl die sind mittlerweile nicht mehr indiziert. Quake 1 ist nicht indiziert. Das so, und jetzt überleg mal, wann war Quake 1? Also, 96. Weißt du, wenn jetzt jemand wie It sich da hinstellt und sagt, wir machen jetzt ein First-Person-Open-World-Rollenspiel-Shooter, rasten erstmal alle kollektiv aus, weil es It ist, aber das letzte geile Ding von denen ist jetzt auch ein paar Jahre her. So, das ist dieses seltsame Denken, nur in Anführungszeichen, ich will ja gar nicht in Abrede stellen, wie wichtig das alles war. Aber, dass sie wirklich hier mal so ein paar Duftmarken gesetzt haben, das ist jetzt einfach auch schon ein paar Jahre her und deswegen ist jetzt nicht jeder Shooter, der aus dem Hause It kommt, ist jetzt nicht irgendwie der geilste Shit unter der Sonne. Also ich glaube, deswegen ist man dann vielleicht auch ein bisschen mehr enttäuscht, weil man einfach so unfassbar viel erwartet. Das ist wie John Carpenter Podcast war ja bei euch letztens, wenn der jetzt einen neuen Film dreht, jetzt mal, da rechnet ja auch keiner ernsthaft damit, dass das noch ein wirklich, wirklich guter Horrorfilm ist. Also langsam muss man dann irgendwie auch mal erkennen, was war, was in der Zwischenzeit passiert ist und wie es weitergehen wird. Und das ist meistens geht es dann eher nach unten, anstatt steil nach oben. Also ja, du nimmst natürlich mit, was du kriegen kannst. Wenn du Pech hast, kriegst du Ghost of Mars 2. Ja, das ist Rage jetzt nicht unbedingt geworden. Nein, ich sage, es ist ja auch nicht schlecht, es ist auch ein gutes Spiel, aber vielleicht sind wir alle ein bisschen sehr enttäuscht, weil halt jeder so diese It-Hype-Brille aufhat und sich dann wundert, warum das vielleicht doch jetzt nicht mehr denselben markerschütternden Impact hat wie damals ein Doom. Okay, Tran, fürs nächste Spiel bist du ja extra nach München gefahren, hast dort ein Fahrtraining gemacht. Forza 4. Nein, hab ich nicht. Hast du nicht? Ich hab's auch nicht gespielt. Du hast es nicht gespielt, du bist nur im Auto gefahren. Jetzt hör mal auf so. Was denn, warum hast du Forza 4 denn nicht gespielt? Ich hatte es dann nur immer in München kurz angespielt, den Beitrag hat ja der Tim gemacht. Ja, nur mal ganz kurz, aber ich kann darüber absolut nichts sagen. Also es hat dich nicht motiviert, nachdem du dich in Gran Turismo versteift hast im letzten Jahr, jetzt Forza 4 als das große Äquivalent für die Xbox dann anzugehen. War nichts dabei, was dich wirklich groß gereizt hat? Ja. Nö. GT5 aber geil, ne? Hä? Gran Turismo 5 mit dem neuen Patch, was gekommen ist, wo die alles neu gemacht haben. Also ja, Forza ist bei mir halt auch das Lenkradproblem, dass ich kein Xbox-Lenkrad habe, sonst würde ich es auch mal spielen, aber ich, also so Rennsimulation möchte ich mit dem Joypad gar nicht mehr spielen. Weil ich leider nur eins für die PS3 habe, fällt Forza damit so für mich flach. Ich hätte es auch gerne mal gespielt, weil ich weiß, dass Forza-Spiele immer ein sehr rundes Paket sind. Das war der 2er, der 3er und der 4er wohl auch schon, aber ich, ja. Ja, was soll's. Egal. Forza 4, lieber den Beitrag angucken, da ist alles dann drin. Ebenfalls im Oktober rausgekommen, ein bisschen übersehen, weil der Titel so Standard 0815 flach klingt, wo ich finde aber auch ein sehr, sehr schöner Download-Titel, Renegade Ops von Sega, rausgekommen. Was war das denn nochmal? Ist ein bisschen so, kennst du noch die alten Desert Strike-Teile aus Mega Drive? Bisschen wie Wolf of the Battlefield. Ja, aus der Top-Down-Sicht, die Entwickler aus Schweden, glaube ich, sind sie gewesen. Ich bin mir da, also jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber die meinen so Top-Down-80s-Action-Movies to play. So wie A-Team aus der Vogelperspektive ungefähr. Und du bist im Dschungel, spielst so, hast Hubschrauber, mit dem du so Zeug wegballern kannst aus der Top-Down-Perspektive. Und das ist ein echt schöner und netter zweiter Download-Titel gewesen, der ein bisschen untergegangen ist, vor allem, weil Renegade Ops klingt für mich wie Multiplayer SOCOM Doppelpunkt ja, Renegade ja, ja, Ops. Ja, stimmt, genau. So klingt könnte das für mich. Könnte auch SOCOM sein. No. Und dementsprechend, aber wer das nicht kennt, dem geht da echt ein schöner kleiner Download-Titel, den man haben kann. Ebenfalls im Oktober ein kleines Spiel, Batman Arkham City. Wir haben noch ein Batman-Spiel gemacht. Ist unglaublich. Ist im Oktober rausgekommen. Das war ja wohl geil. Batman Arkham City. Ich hab jetzt andere Stimmen teilweise auch gehört. Ich habe den Anfang nur gespielt, die ersten 15 Minuten einmal kurz, um reinzugucken und dann auch für lieber aufsparen, wenn ich dann Zeit dann dafür habe. Ich habe mit Uke zuletzt drüber gequatscht und der fand zum Beispiel Arkham Asylum wesentlich stärker, weil ihm das Open World ein bisschen merkwürdig dort eingebaut war, dass ich dich einfach, es war zu viel, wo zu wenig passiert und ständig wirst du abgelenkt mit Telefonanrufen und niemand bekommt genug Zeit von den Bösewichten sich vernünftig dort einzubinden, weil schon bumm bumm, gleich kommt der Nächste. Also ich habe es nicht gespielt, ich habe mich kurz nur mit Uke darüber unterhalten. Ist es denn so, dass es sehr viel, sagen wir mal, nicht ganz so perfekt macht, wie es hätte perfekt machen können? Aber du scheinst ja begeistert gewesen zu sein. Also ich bin jetzt noch nicht mal der ganz große, krasse Batman-Fan unter der Sonne. Also ich finde nicht alles geil, nur weil es Batman ist. Aber was gerade Arkham City absolut perfekt rüberbringt, ist wirklich dieses Gefühl, Batman zu sein. Und dazu gehört für mich eben nicht nur, wie in Arkham Asylum, seine Gadgets auszuprobieren und die Riddler-Rätsel zu lösen und mit der Thermalsicht zu gucken, wo man Wände sprengen kann und ab und zu mal ein bisschen zu kloppen, sondern eben auch aus einem, weiß nicht, vom Hochhaus irgendwie da irgendwie auf den Steingargoyle zu sitzen, dich nach vorne zu beugen und unten Verbrecher zu sehen und dich dann 20 Sekunden einfach wie so ein Stein auf die Erde fallen zu lassen und in der letzten Sekunde abzubremsen und den so richtig wegzukicken. Und auch dieses Schweben von einem Häuserdach zum anderen, also weißt du, dass du quasi irgendwann echt in so eine Art Freiflugphase bekommst. Du musst es ja wirklich, ist auch ein wichtiger Bestandteil des Spiels, du musst es wirklich meistern, dass du quasi lange in der Luft bleibst und dich immer wieder quasi nach oben ziehst, um dann auf den Luftströmen so zu reiten. Und das gehört alles für mich schon zum Batman-Gefühl, also ob das jetzt ganz authentisch ist und die eigentliche Idee von Batman, und ich werde in den Comics waren, das ist immer alles ganz anders, ist mir aber egal, für mich persönlich macht das Batman aus und ich finde, das hat Arkham City echt besser gemacht als Arkham Asylum. Also Arkham Asylum, fand ich, hat mich dann zu schnell, nicht gelangweilt, aber ich habe schon gemerkt, auch da, wie so oft hatte ich das Gefühl, so okay, jetzt weiß ich eigentlich alles. Also gerade als ich so zum dritten Mal an derselben Gabelung vorbeikam, weil ich jetzt mittlerweile ein anderes Gadget bekommen habe und ich weiß, jetzt kann ich endlich durch diese Luftschleuse da oben, die ich aber schon vor 4 Stunden gesehen habe und ich wusste da schon, ich komme hier später nochmal zurück. Da habe ich so gemerkt, dass es anfängt, so ein bisschen mein Interesse zu verlieren. Und bei Arkham City hat es mich echt bis zum Ende bei der Stange gehalten. Also natürlich ist es dadurch, dass es jetzt in so einem Open-World-Setting ist, ist es nicht mehr ganz so fokussiert und nicht mehr ganz so konzentriert. Also Arkham Asylum war so sehr, sehr dicht, was die Atmosphäre angeht, und es war immer sehr, sehr dicht dran an Batman und was er tut und an seinen Gegenspielern. Und quasi die Kameraperspektive ist jetzt echt eine größere und eine von weiter oben. Also jetzt im übertragenen Sinne. Aber und was man auch als Kritikpunkt so ein bisschen äußern kann, ist mit dem Bösewichtern, das stimmt schon ein bisschen. Teilweise fühlt sich Arkham City echt an wie so eine Aneinanderreihung von Set-Pieces, ja, die so ein bisschen durch... Parade, jetzt ist so, der dran. Ja, ich meine, die sind alle schon echt gut eingebunden und allein so, dass das zugefrorene Museum, wo der Pinguin drin ist, das ist einfach geil, das sieht super aus. Du siehst in den ganzen Schaukästen, siehst du die ganzen Gegenspieler von Batman, und da wird dir kurz auch was über so eine Elektrostimme, wird dir kurz was zu denen erzählt. Also da gibt es schon eine Menge Details zu entdecken, aber stimmt schon natürlich, dadurch, dass du halt eine größere Welt hast und mehr Gegenspieler hast, wird es so ein bisschen vager mal zwischendurch. Aber trotzdem ist es für mich das weitaus bessere Spiel, weil es echt einen schöneren Fluss hat. Es spielt sich für mich einfach besser. Die Steuerung ist noch sinnvoller ausgearbeitet gewesen. Du hast irgendwie die Möglichkeit, im Kampf jetzt auch die Extras zu benutzen. Also quasi relativ schnell kannst du irgendwie mitten im Kampf so ein Batarang zücken oder eine Tretmine legen oder so ein Quatsch. Also das funktioniert absolut hervorragend. Die Grafik ist echt geil. Generell die ganze Präsentation war absolut fantastisch. Das Finale geht nochmal gut ab. Das zieht echt ordentlich nochmal an, wenn da echt die Hölle losbricht. Dass der Plot vielleicht nicht immer ganz so sinnvoll ist, so was genau Dr. Strange jetzt wollte, das würde ich jetzt auch mal, da würde ich jetzt mal großzügig drüber hinwegsehen. Also ich fand Arkham Asylum von vorne bis hinten eins der besten Spiele echt des Jahres. Also das war so ein Spiel, das war vorbei. City. City. Das war vorbei und ich dachte, das habe ich ganz selten bei Spielen, boah, ich glaube, ich mache jetzt direkt weiter. So, ich hab noch Gegenstände zu entdecken, ich habe noch Rätsel zu lösen. Ich glaube, ich möchte noch ein bisschen in dieser Welt sein. Und das hatte ich. das hatte ich immer. Ja, das habe ich bei Arkham Asylum zum Beispiel nicht gehabt. Da war es vorbei, ich dachte, cool, das vorbei ist, aber ich habe es rausgenommen und seitdem nie wieder reingemacht. Ich habe kein Interesse, da jetzt nochmal in die Welt einzusteigen. Und bei Arkham Asylum hätte ich mich da locker noch ein bisschen aufhalten können. Und ich meine, dass man... Mann, Arkham City, scheiße. Bei Arkham City hätte ich mich locker noch in der Welt aufhalten können. Und dass man die ganze Zeit von Sachen abgelenkt ist, das ist, glaube ich, auch so eine persönliche Geschmacksfrage. Aber ich zum Beispiel habe das ganz gern, wenn ich immer mehr Sachen freischalte, um die ich mich dann kümmern kann in der Stadt. Also wenn ich eine Karte habe voller Symbole, die ich in meiner ganz eigenen Reihenfolge abarbeiten kann, dann finde ich das geil. Dann finde ich das total, total super. Also ich hauf mir echt... Ja, gern Verantwortung auf und arbeite die dann so nach und nach ab. Ich meine, klar, wie bei den... Wenn ich bin der Man, ich mach das jetzt alles. Zack, ja, zack. Genau. Und wenn ich mal spontan entscheide, ich kümmere mich jetzt 2 Stunden mal nicht um die Hauptquest, sondern ich mach einfach Nebenquests, die mir am Ende aber noch was bringen, weil ich dann irgendwas freischalte oder wenn es nur ein Achievement ist, was ich bekomme, auf jeden Fall irgendeine Form von Belohnung, dann, wie ich dich angucke, Chris, dann finde ich das persönlich sehr befriedigend. Also ich fühle mich da nicht abgelenkt. Ich habe dann eher das Gefühl, ah, cool, eine weitere Möglichkeit, Zeit zu verplempern. Muss ich aber nicht. Wenn ich nicht will, dann lasse ich es halt, dann fliege ich jetzt direkt zum Pinguin, wo ich als nächstes hin muss. Also, ey, ich kann die Kritikpunkte nachvollziehen, aber ich sehe es einfach anders. Also ich fand Arkham City ziemlich geil. Ich gebe auch nur das wieder, wie Uke mir das geäußert hat. Einfach, er ist auch, glaube ich, viel mehr in diesen ganzen Comic-Sachen drin. Uke war es doch auch schon zu mainstreamig. Wenn das jetzt alle geil finden, dann ist das doch schon scheiße. Also es könnte dementsprechend sein, wie wir vorhin ausgeführt haben, ich bin ja Fan der ganzen Sandbox-Superheldenspiele sozusagen, ja, genau, der Art wie Infamous. Genau, ein cooles und wie besser kannst du es machen mit dem Hauptcharakter, als wenn es jemand wie Batman eben ist, ne? Dass du einen richtigen Superhelden hast, den du nicht extra finden musst für das Spiel. Eine Sache nur hat mir nicht gefallen, das war ganz explizit Catwoman. Also nicht nur... Hast du den Code eingegeben, damit du es downloaden kannst? Klar, natürlich, da war ich direkt dabei und natürlich habe ich ihn eingegeben. Und das war ein Charakter, der hat mir überhaupt gar nicht gefallen, weil die war so dermaßen übersexualisiert und so plump. Also ich weiß nicht, wann Spieledesigner oder generell Writer angefangen haben, starke Frauenfiguren mit so einer arroganten Unverletzbarkeit gleichzusetzen. Also weißt du, Catwoman baumelt kopfüber so einen Bottich voll Säure und bringt halt irgendwie einfach nur so flapsige Sprüche und wackelt dabei aber mit dem Arsch. So. Also da dachte ich, okay, das ist jetzt kein echter Mensch, das ist einfach gut, nur... Aber, gut, echte Menschen würdest du da nicht finden, das sind eben Comics. Nee, aber jemand wie Batman, also auch im Zuge der Story, zeigt dann irgendwie Schwächen, so, weißt du, und zeigt, dass er verletzbar ist, verwundbar ist, angreifbar ist. Das ist aber auch eine Sache von Batman eben, wenn er nicht Batman. Oder jemand wie Mr. Freeze im Spiel zeigt er wirklich eine sehr, sehr coole Seite, wenn man so eine Art Halballianz mit dem eingeht und man, selbst wenn man jetzt, ich kenne es auch nicht die genauen Hintergründe von Mr. Freeze und warum, wie, was, klar mit der Frau, die ist eingefroren, weiß ich alles, aber ich kenne jetzt nicht den genauen Story-Hintergrund von Mr. Freeze. Aber im Spiel selbst wirklich irgendwie bist du so gezwungen, ihm quasi ein Stück weit zu vertrauen und er dir auch, aber die Allianz ist sehr brüchig und so. Also da passiert was zwischen Charakteren. Und Catwoman, ich habe irgendwo gelesen, irgendjemand hat sehr schön beschrieben, der hat geschrieben, Catwoman wirkt so, als würde sie die ganze Zeit mit sich selber flirten. Und das kann ich genau unterschreiben. Das hat mich nämlich wirklich genervt. Ich dachte, ey, warum macht die nicht eine echte Frau, die andere Seite von Batman quasi darstellt, aber trotzdem echter Mensch ist, die trotzdem Schwächen hat, die verletzbar ist, die Angst hat. Also in so einer, ey, die baumelt kopfüber einen Bottich voll Säure und verzieht nicht mal eine Miene. Weißt du, das hat mich tierisch genervt. Da hatte ich spontan kein Interesse mehr an dieser Figur. Das ist, ich dachte, okay, das ist jetzt einfach nur eine Kunstfigur, das ist jetzt Catwoman TM, aber kein echter Mensch, um den ich mich sorgen muss. Und das fand ich sehr schade. Das klingt wirklich ein bisschen schade, speziell, weil ich allgemein fand, dass bei den Arkham-Spielen speziell im Charakterdesign, wie solche alten klassischen Charaktere reinterpretiert wurden mit Batman, Joker, Bösewicht, speziell der Pinguin, anstatt dass er ein Monokel, eine abgebrochene Glasflasche, ja, rein, super. Visuell, was das über ihn aussagt und über seine Handlanger und alles drum und dran, finde ich, sind die immer dann sehr gut mit irgendwie. Ich glaube, Paul Dini oder so hat dementsprechend die Geschichte oder sowas dann geschrieben und gemacht und es ist wahrscheinlich, irgendjemand wird dir wahrscheinlich ellenlang erklären können, warum Catwoman so ist, wie sie ist und das und das und das und das, aber das macht deine Argumentation ja nicht unbedingt, enthebelst irgendwas. Es hat ja auch nicht kaputt gemacht und man spielt ja Catwoman nur zu einem ganz man kleinen muss es, Part. Genau, man muss es ja nicht, wenn man den Download-Code nicht eingibt. Genau, dann sowieso nicht, aber ich fand das sehr schade, weil ich mich echt auf diese Figur gefreut habe, einfach mal um eine Abwechslung zu Batman zu kriegen und ich fand es sehr schade, dass man irgendwie das Potenzial nicht genutzt hat, mal so eine andere, ja, weiblichere Seite dieser ganzen ganzen sehr, sehr Machismo geprägten Sache zu zeigen. Und ich fand den Lostest von Joker, fand ich sehr gut. Mhm. Der mal kurz über Intercom irgendwo, er sagt nicht Lost, aber eindeutig, er sagt irgendwie sowas wie, kennst du das, wenn man seine Lieblingsfernsehserie jahrelang verfolgt und man fragt sich die ganze Zeit, wohin führt das alles, und am Ende stehen sie alle in der Kirche. geil, so ein kleiner Lost, das hat mir sehr gut gefallen. Fand ich cool. Also ey, Arkham City, eins der schönsten, flutschigsten Spiele, die sie erfahren. Arkham City wird wahrscheinlich auch mein Weihnachtsspiel werden dieses Jahr, nachdem ich Zelda schon durch habe. Arkham City, ein weiteres Spiel, was im Oktober rausgekommen ist, nur in den USA, kommt hier Anfang nächsten Jahres, glaube ich, raus, wenn die Lizenzen gerecht fertig gemacht wurden. Rocksmith, möchte ich einmal kurz erwähnen, habe ich mir importiert. Das ist ein Spiel, respektive Programm von Ubisoft, wo du deine richtige Gitarre an die PS3 oder Xbox anschließen kannst. Das ist ein Adapterkabel, kannst normal mit Klinkenstecker an deine Gitarre rantun, deine E-Gitarre, und dann mit USB ans Gerät anschließen. Da wird ein Effektgerät raus, das so richtig also verschiedene Stufen im Verstärker einstellen kannst, und du kannst dort richtige Songs richtig nachspielen, wo deine Performance auch aufgezeichnet wird. So die nächste Stufe von Guitar Hero sozusagen. Ist in den USA gerade rausgekommen, habe ich viel Spaß damit gehabt. Ich kann jetzt Are You Gonna Go My Way von Lenny Kravitz spielen, was ganz hilfreich war durch, also kannst dir auch ein bisschen was beibringen lassen dadurch. Und wenn es nächstes Jahr in Deutschland erscheint, ich werde mal gucken, dass ich mich irgendwann demnächst hinsehe, mal ein Video oder sowas bastel, wenn ich dazu komme, auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Stück Software. Kirby's Adventure brauchen wir, glaube ich, nicht lange für reden. Neues Kirby-Spiel, 5 Jahre in Entwicklung für die Nintendo Wii mit Multiplayer-Modus. Habt ihr ja auch einen Beitrag zuletzt in der Sendung gehabt, Trant, ne? Klassisch Kirby, jetzt mit Multiplayer nicht ganz so toll wie in New Super Mario Bros. Wii oder Rayman später aus, aber wer Kirby mag, man kennt Kirby, wie es ist. Ebenfalls im Oktober rausbekommen, dort den ersten Schuss, dann gesetzt im großen Ego-Shooter Showdown, Battlefield 3 ist 28. 29. Oktober, glaube ich, rausgekommen, kurz eine Woche vor Modern Warfare. 27. war. Sag mir doch mal was über die Kampagne, ey, wo ich überall höre, dass sie so kacke ist, weil eigentlich war das Einzige, weswegen ich das mal spielen wollte. Multiplayer, ja, bin Kampagne ich eh zu blöd mittlerweile für. Die Kampagne ist nicht kacke. Nee. Also sie ist einfach nur durchschnittlich. Ist sie okay? Sie ist einfach nur okay. Mehr ist es nicht. Es ist ein hübscheres und zerstörerenderes Call of Duty im Kampagnenmodus, aber es spielt sich nicht so gut wie Call of Duty, und es hat auch nicht diesen Pace und auch nicht natürlich nicht die ganzen geskripteten Sachen, aber es hat immer noch, dafür, dass es ein Battlefield ist, zu viel geskripteten Scheiß. Und Battlefield ist für mich immer noch ein reiner Multiplayer-Shooter, und das macht es perfekt. Also hat das ganze Ding jetzt einfach auf ein komplett neues Level gezogen. Ist echt schade, weil ich bin eigentlich ja nicht so der Military-Shooter-Fan, aber die ersten 12 Minuten, die da ewig lang durchs Netz geisterten von Battlefield, da habe ich gedacht, boah, hast du irgendwie Bock drauf, das spielst du mal. Es fühlt sich jetzt ganz anders an, das ist ein neues Niveau von Shooter. Nee, gar nicht. Ja, scheiße. Nee. Also es war wirklich so dieses Standard-Kram eigentlich. Also es ist tatsächlich 0815, und wenn nicht Battlefield draufstehen würde, dann glaube ich, würdest du auch nicht, ich weiß nicht, ihr habt's nicht, kann man euch spoilern? Ja, also ich weiß schon, was dort passiert. Also es ist der gleiche Scheiß wie bei einem Call of Duty auch. Es gibt Atombomben, es gibt böse Russen, gute Russen, es gibt Amerikaner, die gut sind, Amerikaner, die schlecht sind. Und ich hab eine Liste gemacht, ich hab's ja live quasi geblockt, mein Singleplayer-Erlebnis mit Battlefield. Ich habe eine Klischee-Liste gemacht mit 10 Dingen, die ich davor aufgeschrieben habe. Da war halt auch Atombombenbestand drauf und irgendwie Verrat und Brüderlichkeit verloren und sowas oder so. Und 8 von den 10 Dingen habe ich dann auch abstreichen können nach dem Spiel. Also alles dein Klischee-Bingo hast du dann. Wobei ich gemacht, ja jetzt da gar nicht irgendwie eine tolle Story erwartet hätte, sondern einfach, dass das Feeling von dem Spiel anders ist, weil Call of Duty ist für mich eher so, dass das die Art Action-Kino, die so straff inszeniert ist wie ein Film. Und bei Battlefield habe ich erwartet, dass das Ganze sich ein bisschen authentischer anfühlt. Wie so eine neue Art Hollywood-Film, weißt du? Ja, es ist ein bisschen schwierig bei Battlefield, weil ich habe das Gefühl gehabt, der Singleplayer ist dort die Pflichtübung, die gemacht werden muss. Weil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist das erste richtige Battlefield, jetzt nicht ohne die Spin-offs wie Bad Company auszunehmen, das eine Singleplayer-Kampagne hat. Eben, ne? Battlefield 1, absolut Multiplayer. Aus der Ära hast du ja auch damals nur Multiplayer-Sachen gehabt. Zwei und heute, ja auch, also. Genau, und heute musst du einfach, weil Call of Duty die Marke gesetzt hat. Battlefield hat eigentlich den Fokus im Multiplayer. Es muss aber auch irgendwie eine Singleplayer-Kampagne mit bei sein. Es gibt ja auch einen Koop-Modus mit Koop-Kampagnen. Ist auch nicht so toll tatsächlich. Wie gesagt, also ich würde den Modus einmal durchspielen, damit man ihn zumindest mal gesehen hat, muss aber auch nicht zwingend sein, und mich komplett auf Multiplayer versteifen, weil das macht es perfekt. Also die Karten sind richtig, richtig gut. Jetzt hast du mit dem DLC hast du wieder zwei Karten, die du kennst, Wake Island und Back to Kirkland, also Kirkland. Und es gibt geile Fahrzeuge, die Fahrzeug-Action ist super, wenn du voll aufdrehen kannst in deiner Bude, dann ist der Sound, wie immer im Battlefield, ist er fantastisch. Also Call of Duty hat in diesem Jahr nachgelegt in Sachen Sound, aber Call of Duty, Battlefield legt halt einfach noch immer wieder eine Schippe drauf. Ja, audiovisuell alleine auf dem PC speziell, wenn du einen guten PC hast, mit der Frostbite Engine und sowas, das ist schon wirklich eine Ansage. Ey, es ist so geil, wenn du Leute mit der Taschenlampe blendest und du die blenden dich zurück und dann gibt's und alle blenden sich und das ist fantastisch. Feuergefecht und ja. Ja, das fand ich ein bisschen lächerlich, diese ganze Taschenblendennummer. Nee, es macht schon ja. Sinn irgendwie. Kann ich das teilweise irgendwie so patchen, dass die Taschenlampe aus Battlefield 3 bei mir in Doom 3 dann eingesetzt wird? Dann eine, die man dauernd dann anhat und nicht immer wechseln muss. Nee, leider nicht, glaube ich. Schade. Vielleicht schon, wer weiß. Vielleicht kommt da was. Also Battlefield, wer Bock auf Multiplayer-Taktik-Shooter hat, gibt's in diesem Jahr, glaube ich, nichts. Nee, gibt's in diesem Jahr einfach nichts Besseres. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt mal was Besseres gab. Na ja, gut, ja, Modern Warfare quatschen wir eh gleich. Das hat eh einen leicht anderen Ansatz. Ich bin der beste Medic. Genau, Daniel hat für mich einen Online-Vergleich gemacht zuletzt zwischen beiden Spielen und da auch von da aus, es spricht eben leicht einen anderen Gamer an, je nachdem, welches du im Multiplayer eher machst. Also es ist, ja, es ist ein komplett anderer Spielertyp, der da angesprochen wird. Das eine ist halt fast. Achso, wir quatschen gleich da bei Modern Warfare dann drüber. Lord of the Rings möchte ich nicht reden, scheiß drauf. Das war auch schlecht. Es war nicht gut. Es hat keine Strategie mehr gehabt wie der Vorgänger. Aber auch der war doch. Also wir reden von... Er war okay. Also es war ja quasi... Die Eroberung, ne? Conquest. Genau, Herr der Ringe, die Eroberung war Star Wars Battlefront mit Herr der Ringe-Skin sozusagen gewesen, was ganz nett gewesen ist. Ein Multiplayer, Massive Multiplayer-Game, ganz okay gewesen damals. Das ist jetzt mit War in the North, das ist ein Action-Slasher sozusagen geworden. Alles sehr reduziert und nicht... Also wie so oft ein passables Spiel, was komplett untergeht im Allen drum und dran. Und echt, ich kann auch keine Herr der Ringe-Games mehr sehen. Ja. Hat nichts gegen die Herr der Ringe-Filme, sage ich ja nichts. Wie wär's mit Herr der Ringe Strategiespiel? Gab's schon auch länger nicht mehr, ne? Vor 5-6 Jahren gab's, glaube ich, eins, ja, ne? Auf dem PC damals und PS2. Da von mir aus gerne, also in Richtung der Hobbit wird eh nochmal ordentliches Zeug kommen, wenn das dann released wird. Aber das Spiel hätte ich jetzt hier nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Nö, das ist einfach so ein random, ach, wir haben ja die Lizenz, lass uns mal gucken, ob wir damit $1-2 verdienen können, Geld. Genau. Anderes Spiel haben wir vorhin gerade angesprochen, das letzte im Oktober war GoldenEye Reloaded, was rausgekommen ist. GoldenEye! Oh. Nein. See Reflections in the Water. So ging's los. Es geht immer noch. Tina Turner, natürlich. Remake, oder besser gesagt HD-Version des Remakes auf der Wii, was ja bereits letztes Jahr rausgekommen Kein war. Kein Remake. Ein Remake. Soll aber irgendwie auch nicht so gut sein, ne? Ja, also auf der Wii ist es ja ganz gut angekommen. Damals als Remake eines... das dürfen wir, glaube ich, gar nicht reden, wie das auf dem N64 gewesen ist. Auf der Wii selber, das Wii-Spiel ist ganz okay angekommen. Jetzt natürlich aber brauche ich ein Wii-Spiel mit leicht aufgebrezelter Grafik. Es gibt ja nicht später. Nur auf der Wii. Das GoldenEye, was jetzt als Reloaded ist, gab es als Wii-Spiel und ist jetzt als HD-Version als Reloaded rausgekommen. Ja, das meine ich. Ja, und über die andere Version dürfen wir ja nicht reden. Nein, eben. Aber ich meine, also selbst wenn ich jetzt es nicht auf der Wii spielen würde, sondern jetzt irgendwie auf der PS3 oder Xbox. Genau, das meine ich. So richtig geil ist es nicht, oder? Auf der PS3 oder Xbox. Also du meinst, ja. Wir reden aneinander vorbei. Wir reden, glaube ich, aneinander vorbei. Reload ist das Remake quasi des Remakes, wenn das so, oder der HD-Version des Grundspiels. Ihr redet voll aneinander vorbei und... Ich glaube, Wolf meint das aber auch, aber wir greifen leicht in den Formulierungen. Vielleicht können wir euch küssen, um egal, ob sie auf der Wii oder die Remakes auf der PS3 oder Xbox sind, es ist nicht besonders doll. Ich glaube, da hast du durchaus recht. Ich hab's nur gehört, ich will's nicht sagen. Vielleicht ist es auch super. Du musst aber reingucken, irgendwann. Ja, irgendwann. Vielleicht dann in 10 Jahren. Irgendwann gucken wir rein. Auf jeden Fall, wenn wir dann alle Spiele durch haben, die im November gekommen sind, Überleitungs-Champion. Champion. Alter, okay, pass auf. Pro Monat jetzt, wir haben noch 2 Monate, 10 Minuten, dann sind wir um 8 Uhr fertig. Dann sind wir um 8 Uhr fertig, geil. Also haben wir nur 9 Stunden gekauft. Wie lange läuft der Quatsch jetzt eigentlich schon? Insgesamt, wann haben wir angefangen? Um 2? Ich würde 5 Stunden ungefähr sagen. Oh Gott im Himmel, Alter. Trans, wir haben den Rekord gebrochen vom Rennspielcast. Der war doch 5,5 Stunden. Nee, der war 5 Stunden knapp insgesamt. Aber den haben wir auch in 2 Teilen aufgenommen. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Ja. Der November hat angefangen mit Uncharted 3, dem großen Abschluss der Uncharted-Serie. Ich als PlayStation 3-Fan möchte jetzt was zu sagen. Nein, tatsächlich, Uncharted 3 ist das erste PlayStation-Spiel, das ich mir geholt habe seit God of War 3 und seit Heavy Rain. Mhm. Und ja, was mich ein bisschen genervt hat tatsächlich, ich habe es auch noch nicht so lange gespielt, weil ich mir das eigentlich aufbewahren will, wenn für schwere Zeiten. Der Notgroschen, Spiele-Notgroschen. Aber das ist auch was wir in der Sendung besprochen haben, dass du halt wirklich durchgeleitet wirst. Also, ja, aber ist, Uncharted war immer ein Filmspiel, ja, ein filmisches Spiel. Also. Genau, also es, und ansonsten, ich hoffe halt, dass die Story noch ein bisschen, dass ein paar offene Fragen irgendwie geklärt werden. Und ansonsten erwarte ich einfach das eine konsequente Weiterentwicklung von Teil 2. Also du hast noch nicht gespielt, oder? Ich hab eine Stunde gespielt oder sowas. Und ja. Genau. Genau, ich habe es auch kurz angespielt bisher bei mir, links neben Batman jetzt für die Weihnachtszeit dort. Was ich im Umfang oder im Zusammenhang mit dem Spiel gehört habe, war eben ähnlich wie bei Gears of War 3. Es wird sehr viel, sagen wir mal, weitergeführt. Ein richtiger Abschluss ist es, glaube ich, noch nicht ganz. Ne? Anders als bei anderen Serien. Aber du merkst schon, dass es ein Teil 3 ist. Ne? Alle sind so sehr komfortabel mit ihren Art, wie die Dialoge gemacht werden, wie das Spiel verbaut ist. Nachdem es jetzt viele Leute fertig haben, habe ich gehört, dass es sie nicht mehr ganz so geflasht hat wie Uncharted 2 damals. Aber das war damals auch ein richtiges Brett vor dem Herrn, ne? Wie das gekommen ist. Einfach, weil du schon dran gewöhnt bist, dieser Bombast, der da abläuft. Ey, das ist übrigens, das ist nicht nur ein Phänomen bei Uncharted. Also ich persönlich gebe jetzt nicht so wahnsinnig viel auf Metacritic-Score. Das ist schon ein Fehler im System, aber das wird jetzt irgendwie zu weit. Aber als Litmus-Test lässt er sich gut absehen. Genau, ja. Und wenn man sich das mal anguckt, sind fast alle dritten Teile, obwohl die objektiv gesehen ja meistens durchaus besser sind als die zweiten, sind immer einen Tacken schlechter bewertet. Das war bei Modern Warfare, das war bei Uncharted, das war bei Gears. Mhm. Also ich glaube, man unterschätzt es in der Tat, dass dieser ganz große Aha-Effekt allerspätestens mit dem dritten Teil einfach weg ist. Also das ist es sei denn, der dritte Teil kommt einfach zu früh. Nee, also ich meine, vorausgesetzt, der dritte Teil kommt zu früh. Was heißt zu früh? Aber irgendwann hast du einfach keine Lust schon auf den dritten Teil. Ja, der kann ruhig noch mal ein, zwei Jahre auf sich warten lassen. Und dann denkst du dir, oh geil, Teil 3 kommt endlich. Aber jetzt die viele der dritten Teile, die wir dieses Jahr hatten, sind einfach noch zu frisch im Gedächtnis, sodass du die eigentlich gar nicht willst. Genau, mir. Selbst bei sowas wie Uncharted, ich meine, darüber sprechen wir gleich noch, aber Assassin's Creed, wo jedes Jahr neu gekommen ist, so gut Revelations jetzt gewesen ist, ich kann es echt nicht mehr sehen. Ey, ich sehe es ganz genauso. Also wir wollen jetzt nicht zu lange über Assassin's Creed reden, obwohl das kommt auch im November. Es kommt gleich vor, ja. Aber Uncharted, wenn wir schon in der Diskussion drin sind. Also man ist gesättigt in der Richtung. Und wenn das Spiel einen nicht mehr flasht. Exakt, das sehe ich ganz genauso. Deswegen hatte ich so das ähnliche Gefühl auch bei Dead Space, obwohl es ja erst in Anführungszeichen der zweite Teil ist. Aber genau da hatte ich exakt nämlich das Gefühl, schon cool prinzipiell, ich werde auch wieder Spaß haben, aber ich hätte noch so ein Jahrpäuschen hätte ich verteilen können, damit ich noch mehr wertschätzen kann, wenn es dann endlich wieder da ist. Mhm. Man sieht das Fahrwasser des alten Teils eigentlich noch. Ja, genau. Und da setzt es sich dann rein und läuft dann. Stimmt, ich hab meine Endorphine reichen noch bis hierhin. Ne? Ich muss das jetzt nicht wieder alles nachfüllen, was das Spiel in mir erzeugt hat. Sagt aber auch nichts aus, dass Uncharted 3 irgendwie schlechter oder sowas dann von der Art sein soll. Uncharted 3 ist in meinen Augen, was ich bisher gesehen habe, hat mich die erste Stunde mehr geflasht als in Teil 2 damals. Bei Gears ist es ähnlich. Oder bei einem Modern Warfare 3, das ist auch nicht schlechter als der zweite Teil. Ja. Ohne da zu spoilern, Uncharted 3, glaube ich, was auch zusammenhängt mit den leicht geringeren Scores als beim zweiten, hat ein anderes Pacing, weil es fängt nicht gleich mit einem Knalleffekt an, so wie wie der zweite und der erste, der zweite speziell, ne, mit der Eisenbahnszene, die man hatte, sondern es fängt langsam eher an oder besser gesagt auch mit kleineren Tönen einfach Charakter bilden und alles und kleine Action-Sachen und wird dann immer größer und expansiver und hat eine Kurve sozusagen nach hoch auf und ab. Viele Leute fahren das vielleicht im aktuellen hektischen Tempo, was man gewohnt sind, doch ein wenig langsamer, als man es gehofft hätte. Was ich nicht schlecht finde. Also nee, so ein Tempo. Gar nicht. No? Und vor dem Zusammenhang ist es vielleicht gar nicht so dumm, wie das zum Beispiel Valve mit Half-Life 3 oder zumindest Episode 3 macht. Die ganze mal sehen, Welt. Was rauskommt, was es sein soll. Ja, aber ich meine, irgendwann wird es ja auf jeden Fall kommen und es sollte mich schwer wundern, wenn das wirklich eine Enttäuschung wäre. Ich meine, stell mal vor, die hätten jetzt wirklich im Fahrwasser eben von Battlefield und Modern Warfare und Rage und tausend anderen Shootern pro Jahr nochmal zwischendurch Episode 3 raus. Gehauen. Also ich finde das sehr clever, dass sie so ein bisschen warten, bis sich so der Staub ein bisschen gelegt hat und das erst aber dann raushauen. Ein bisschen warten ist auch ein bisschen untertrieben, oder? Ja, okay, ein bisschen untertrieben, aber ich meine, ey, guck mal, alle haben Bock drauf, alle scharren echt mit den Hufen, ich freue mich drauf, jeder freut sich drauf und das Gefühl hätte ich jetzt beim nächsten COD oder beim nächsten Battlefield oder selbst beim nächsten Assassin's Creed, ich kann nicht sagen, dass ich mich drauf freue. Also richtig so Vorfreude habe ich da jetzt nicht. Also bei einem Spiel wie Revelations ist eben so, egal wie gut das Spiel selber ist, was ja auch dann storymäßig Sachen abschließt, die haben, bevor das Spiel rausgekommen ist, schon Assassin's Creed 3, das richtige 3, angekündigt fürs nächste Jahr, wo ich dann schon sage, hey Ubisoft, was soll denn das? Ne? Echt, ne? Das Brotherhood, dann Revelations, ja, dann kommt 3. Ja. Und alles wird immer größer und expansiver und du musst so und so viel wieder investieren, obwohl das alles cool ist, du hast dieses Sättigungsgefühl automatisch in Richtung, speziell Uncharted 3. Anderes Spiel im November, Trant guckt schon ganz, ganz gierig. Rauskommt so. Sonic Generations. Naja, nicht ganz gierig, aber... Aber du, wir haben es damals gemeinsam gespielt und eingespielt und alles. Und ich kann mich an das Gekeifer und Gezeter erinnern, weil du ja kein klassischer oder besser gesagt neuer Sonic-Spieler ist von den Sachen aus und musstest erstmal mit den ganzen Unzulänglichkeiten kämpfen lernen sozusagen. Ich finde, Sonic Generations ist ein echt guter, netter Versuch, die Sonic-Reihe zu modernisieren. Viele der Stolperfallen, die in den alten 3D-Teilen vorhanden sind, wurden ein bisschen ausgemerzt. Du musst da aber zurecht dann kommen, dass Sonic, speziell in den neuen Arten, weil du spielst ja beide Sonics diesmal, die durch irgendeine hanebüchene Geschichte, der alte klassische Mega Drive Sonic und der neue durch Zeitlöcher gegen den Zeitfresser, wie sie irgendwie kämpfen, durch Portale zusammenkommen, sind in beiden verschiedenen Spielmodi und der neue Sonic ist für meiner Meinung nach effektiv eher ein Rennspiel mit sehr viel auswendig lernen, zum Beispiel den neuen Sonic, während die alten mehr Jump'n'Runniger sind. Wie war deine Entwicklung daraus? Ja. Die anderen war doch auch teilweise recht rennspielig. Ja, teilweise. Sonic Colors sieht auch so ähnlich aus. Nee, Sonic Colors ist aber das neue Sonic. Also ich meine mehr die Mega Drive Sonics, die sich durch den fetten Sonics repräsentiert sind. Aber das andere ist, dass diesen Rennspiel... Die haben mir auch nie so gut gefallen. Also ich war nie ein Sonic-Fan. Also ich fand den natürlich immer cooler als den blöden Mario. Aber ja. Ja, cool. Ja klar, damals gab es eben die beiden und cooler war Sonic auf jeden Fall, ist er heute noch. Er hatte Turnschuhe, Mann. Ja. Nur, ich konnte mit diesem langsamen Beschleunigen nichts anfangen. Auch, dass er bergauf manchmal so lahm wurde, dass er eine kleine Steigung nicht mehr hochkommt, fand ich ganz schlimm. Du hattest halt damals schon diesen Flow gebraucht, um das Spiel genießen zu können. Und wenn du den nicht hattest, dann war das halt auch nichts für dich. Und das so war es bei mir. Ich habe nie die Muße gefunden, mich da einzuarbeiten, um dann halt mit dem Spiel Spaß zu haben zu können. Also mit den alten Teilen. Und auch daher war ich kein Fan von den Neuauflagen, weil Sonic, mir wurscht. Ja, und es wurde dir immer schwerer gemacht durch Sonic and his Shitty Friends und alles drum. Ja. Oh Mann, oh Mann. Hey, da gibt's geilste Cutscenes, ne? Mit den selbst im neuen Teil. Hey du, danke Sonic. Ja, wer sind die Leute, Mann? Sonic Generations musste ich jetzt spielen und war echt angenehm überrascht, wie cool Sonic sein kann, weil da musste ich mich tatsächlich ein bisschen reinfrickeln und die Levels auswendig lernen und dann hat sich tatsächlich sowas wie Spaß eingestellt. Also es war dann diese Art von Combo-Gameplay, die bei guten Rennspielen Spaß macht, die bei guten Prügelspielen Spaß macht, bei Action-Schnetzlern so. Wenn du einfach das Spiel intus hast und beherrschst das so langsam, dann kommt auch der Spaß und das hat Sonic halt auch wirklich geboten. Vor allem, weil die Levels auch schön waren. Wenn du da schön durchflutschen konntest, hat wirklich eine Menge Laune gemacht. Hätte ich nie erwartet, dass mir das Spaß macht. Ja, und nach deinen Tiraden eben während des Spiels und so weiter, also es wenn man erkennt, was das Konzept hinter den Sonic-Sachen sind, sie sind keine perfekten Spiele. Sie haben sehr, sehr viele Sachen, wo man auch legitim sagen kann, das ist irgendwie scheiße gelöst, speziell was die Steuerung und alles angeht. Ich finde, eines der wenigen Spiele, speziell jetzt in Generations-Sachen aus, weil da haben sie von den neuesten oder von den modernen 3D-Spielen, finde ich, ist es eindeutig das Beste, auch wenn ich die ganz alten 2D-Sachen immer noch persönlich lieber mag. Ein Spiel herzustellen, wo es tatsächlich ein Runner's High sozusagen gibt, wo du da einmal wirklich dann schnell läufst und dann einmal kommt man sich slow wirklich cool vor. Dann ja, und jetzt springe ich da und da kicke ich den dort weg und mache ich das. Wenn man das erreichen kann, dann ist es auch ein sehr, sehr eigenständiges und auch gut verarbeitetes Spiel. Ja, ich habe am Anfang auch nie gedacht, also dass mir das Spaß machen wird, weil eben der Sinn für mich fehlt. Ich habe ja immer gern irgendwas zum Aufleveln oder zum Aufrüsten oder zum Entdecken, zum Freischalten und sowas. Und bei Sonic war für mich unterm Strich eigentlich nur, es ist nur Rennen. Was habe ich denn davon? Muss ich nur vom Punkt A zu Punkt B kommen, in der Richtung was. Nee, aber Sonic Generations ist eine angenehme Überraschung, aber natürlich immer noch ein sehr, sehr klassisches Sonic-Spiel. Ebenfalls im November rausgekommen, eine Woche knapp nach Battlefield 3, hat man genug Zeit gehabt, den Singleplayer durchzuspielen. Call of Duty Modern Warfare 3, das große Finale der Modern Warfare. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Hallo? Ich bin auch. Gibt es dazu noch irgendwas, was wir noch nicht gesagt haben? Eigentlich nicht. Nö, eigentlich nicht. Es ist Modern Warfare, es ist Call of Duty, es ist bombastisch. Singleplayer, Multiplayer, so wie man es kennt. Genau. Ja. No? Und tatsächlich gibt es eine schöne Neuerung im Multiplayer. Also einen neuen Modus des Kill Confirmed heißt er. Es ist ein bisschen geklaut bei Crysis, aber es ist eigentlich auch egal. Und zwar ist es so, dass sie versuchen damit Taktik oder Tiefe ein bisschen mehr ins Gameplay reinzubringen. Mit den Dogtags da? Bitte? Mit den Dogtags? Genau, mit den Dogtags. Ist ein bisschen, das ist natürlich ein Arcade-Gameplay. Und sie versuchen durch die Dogtags ein bisschen Tiefe reinzubringen. Das heißt also, wenn du einen Gegner erledigst, musst du den Kill quasi bestätigen, indem du über das Dogtag, das er liegen lässt, läufst. Dann kriegst du erst einen Punkt. Wenn ein weiterer Gegner über das Dogtag des Freundes läuft, dann wird er denied, also dann kriegst du den Punkt nicht. Das ist so, als wenn du den Gegner nicht erledigt hättest. Und das hat Crysis erfunden? Naja, es gibt einen Modus bei Crysis 2, wo sowas ähnliches ist. Stimmt, daher kam mir das so bekannt vor. Genau. Echt ohne Scheiß. Ja. Ja. Aber da waren alle immer unsichtbar, deswegen war es auch egal. Und ja, da macht der Modus Spaß. Also das Ding ist, du musst definitiv bei Modern Warfare oder bei der Call of Duty-Serie generell, sie haben so viele Modi, halt im normalen Modus, Hardcore-Modus, dann 10.000 verschiedene Spielarten. Du musst dir ein, zwei Modi raussuchen, die dir gefallen. Und bis du das herausgefunden hast, brauchst du halt ein, zwei Stündchen. Und dann hast du auch Spaß. Also ich spiele zum Beispiel nur noch Hardcore und Kill Confirmed, weil mir das am meisten Spaß macht in Verbindung. Andere können damit gar nichts anfangen, spielen dann den normalen Modus oder so. Ich habe zum Beispiel mit dem Daniel zusammen gezockt. Der spielt auch nur Hardcore. So, da waren wir natürlich direkt auf einer Wellenlänge, während ich mit Simon gespielt habe und er will Hardcore ums Verrecken nicht spielen. Der hat auch einfach keinen Spaß dann. Also du musst wirklich den Modus finden, der dir irgendwie zusagt und der dich dann auch im Spiel hält. Mhm. Ja, Multiplayer wird es dann parallel zu Battlefield laufen. Beide Sachen werden gut und für lange Zeit sehr viele Leute unterhalten. Ich werde tatsächlich selbst als Shooter-Agnostiker den Singleplayer noch durchspielen, einfach weil ich Hamburg in Schutt und Asche sehen will. Das ist total traurig, dass du sowas sagst. Ey, ich hab da auch Bock drauf. Ja, einfach, also es hat ein bisschen was davon gehabt, eben so, hey, Call of Duty geht jetzt global, geht zu verschiedenen Spielen, ist immer, okay, jetzt wir, bitte uns. Ne? Und solche Spiele selbst, das ist ja der Reiz auch an so einem Dreck wie Autobahnraser, ne? Dass du dort durch dir bekannte Locations fast dann durchfahren kannst. Und wenn ich dann die Kühlbrandbrücke im Hintergrund sehe, während dann komplett Hamburg in Schutt und Asche gelegt wird, also ich habe schon Bock drauf. Also es gibt einige Dinge, die da echt cool waren in Call of Duty. Also beispielsweise, es ist kein Spoiler, beziehungsweise ein halber Spoiler. Spoiler. Dass du direkt, wenn du nach Hamburg gehst oder nach Hamburg eingeflogen wirst, fliegst du halt mit einer Armada von Helikoptern und Schiffen und einem ein. Und fliegst quasi am Hafen entlang und siehst da auch die Kräne und sowas. Das ist extrem geil. So, da war ich auch so, okay, das ist fucking Hamburg. Da bin ich heute Morgen noch gewesen. Geil. Und danach hast du aber auch nicht mehr... Ja, du erkennst, aber weil es kaputt ist, erkennst du das nicht alles mehr sofort. Du erkennst nicht alles und dann gibt es halt auch, was mich ein bisschen geärgert hat, was ich auch ein bisschen nervig fand, waren einfach viele deutsche Übersetzungen auf den Schildern. Also anstatt Stopp steht halt Spott. oder Stopp. Und das ist ja großartig. Die Bank ist einfach Technikar-Bank. Ey, ja. Aber das mit dem Stopp jetzt mal ernsthaft oder was? Ja. Das ist ja kein deutsches Wort, ey. Also, Technikar-Bank aber auch nicht. Ja, klar. So. Ja, aber Stopp heißt auch Stopp auf Englisch. Ja, aber da steht einfach Spott oder Ott oder Sotp oder sowas. Auf jeden Fall sind halt viele der Schilder einfach nicht... Oh, Mann. Da muss man doch nur mal jemanden fragen. Weißt du, rufst hier bei der deutschen PR an und dann so, ey, heißt es bei euch Stopp oder heißt es Pop oder Blocks? Blocks. Oder wie sagt ihr Bank? So, weißt, wie wird es bei euch geschrieben? Auch Techniker? Technikerbank? Und dann denkst du dir so, nein, was soll denn das? Und ja. Da gibt es halt viele, viele Beispiele. Fallen mir jetzt natürlich nicht alle ein. Aber das ist natürlich speziell für uns hier. Wir ziehen den Extra-Reiz, dass wir es in der Heimat sozusagen hier spielen können. Für die Amis könnte es egal nicht sein, ob das Spott oder... Absolut. Für uns ist ja auch egal, ob was, wenn was auf Kyrillisch irgendwo steht, was da steht. Eben, ja. Für uns sieht alles gleich aus. Kaputt. Ja. Weiß ich nicht. Und deswegen, also für uns ist es halt ein bisschen ärgerlich. Vor allem, es sind halt diese Kleinigkeiten, weißt du, die haben so ein dickes Budget und können halt nicht mal kurz das Telefon nehmen oder sich ein deutsches Wörterbuch kaufen. Und das ist halt das, was mich ärgert daran. Jetzt haben sie genug Geld, womit sie es auf jeden Fall kaufen können. Das hat, glaube ich, jetzt Avatar sogar im Einspielergebnis überholt, von der Geschwindigkeit her. Wie wird das innerhalb der ersten 24 Stunden 6,5 Millionen Einheiten nur irgendwie in den USA sowas. Und UK? Und irgendwann muss der Punkt kommen, wo Activision Also irgendwann kannst du die einfach keinen Wachstum. Die haben zu viel Geld, Activision. Also irgendwann ist der Speicher voll. Ja, du kannst auch kein Wachstum mehr haben, weil jetzt selbst jedes Jahr kam ein Call of Duty raus, ein Black Ops und so weiter und so fort. Mit jedem Spiel kontinuierlich seit dem ersten Modern Warfare immer neue Rekorde, immer mehr verkauft, immer etwas. Und ich meine selbst, was wir als Gamer, wo dann gesagt, oh, das ist ja ein Spiel von Treyarch, das ist ja bestimmt nicht so gut, das interessiert den Käufer überhaupt nicht. Ja? Da war Black Ops erfolgreich genug, dass sich Modern Warfare 3 noch mehr verkauft. Sogar als alles drum und dran. Also das ist die eine Sache, wo Activision die Käufer melken kann, ja, und zusätzlich jetzt mit dem Elite-Modell, mit dem Subscriben, was 49, du dann machen kannst. $49 im Jahr. Im Jahr, nochmal, ne? Hast du Zugriff auf alle Multiplayer-Maps, solange du subscribed hast. Aber es ist halt, es sind ja fucking $49 und wenn auch nur die Hälfte der Leute, die es kauft, das macht, dann hast du $49 mal 5 Millionen. Ist schon recht viel. Recht viel. Activision, ja, die eine Serie, bei der das Melken funktioniert, immer noch. Irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach kein Wachstum mehr gibt, aber noch ist er bei Weitem. Also, sie wachsen noch nach, die Gamer wachsen nach. Das wird immer weitergehen und irgendwann in 10 Jahren hat jeder ein Call of Duty. Ja, das ist echt der Unterschied. Sogar Call of Duty-Spiele besitzen Call of Duty-Spiele wahrscheinlich. Das letzte Mal, wo sie sowas gemeldet haben, das war ja Tony Hawk, was dann halt spätestens beim 8. Teil wirklich abgekackt. Ne? Das ist gestorben, früher. Guitar Hero haben sie zu Tode gemolken. Also es ist, Activision macht das sehr gerne. Im Grunde kannst du denen keinen Vorwurf machen. Ja, also du kannst ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen, weil warum sollte man die Käufer nicht melken, solange es läuft? Wenn es halt nicht mehr läuft, dann stößt man es ab. Die machen es eigentlich genau richtig. Genau, es ist die einzige Serie, wo es so schnell, aber also immer noch funktioniert, weil Guitar Hero hätte nicht so schnell sterben müssen. Ich sag aber mal, privat und auch tatsächlich beruflich würde ich das alles gerne ignorieren. Im Grunde mache ich das auch. Das sind doch gute Spiele. Ja, aber ich sag ja, man soll sich ja nicht beschweren, wir müssen uns gezwungenermaßen damit auseinandersetzen und wer das freiwillig tun möchte, der ist da ja fein raus, aber ich wie Wolf, ich kann es nicht mehr hören und ich finde es immer ganz schlimm, wenn ein neues Call of Duty kommt. Einfach weil ich diesen Hype schon vorher, wenn ich den schon riech, weißt du. Also komm hier, Brofist, Call of Duty kommt, ne, ja, zack, Mann, hier. Ich gönne jedem den Spaß, den er damit hat, aber ich möchte damit so wenig wie möglich behelligt werden, weil ich damit einfach nichts anfangen kann und das meine ich auch nicht böswillig, aber ich kann auch das Wort schon nicht mehr hören. Für mich sind 1 bis 2 Abende Call of Duty, also 6-7 Stunden und dann halt nochmal Call of Duty Multiplayer. Eine Woche hast du damit Spaß. So. Und danach, je nachdem, bei uns im Job ist es halt so, dass wir natürlich recht viele Spiele bekommen und recht viel spielen müssen auch. Ich habe 1-2 Wochen Spaß und dann vielleicht nochmal einen Monat später nochmal 1-2 Wochen Multiplayer. Und dann ist gut. Und dann ist gut. Also Pepper beispielsweise und ich, wir haben extrem viel Black Ops noch gezockt. Es macht Spaß. So, es ist einfach schöne Action. Du kannst es reinlegen, 20 Minuten spielen und dann ist gut. Wenn du ein Battlefield reinlegst, dann die erste Runde, die du spielst, kommst du irgendwie nur in ein Match rein, das schon läuft. Das ist für dich so halb geil. Und danach die Runde wird geil, aber dauert halt einfach eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und das ist halt nichts, was du mal kurz reinlegst, weißt. Okay, das sollte genug sein, glaube ich. Ja, eigentlich schon. Nur noch kurz ein Satz, dass mir Battlefield aus dem Grund besser gefallen hat, dass du da halt nicht. Du kannst doch auch mal chillig spielen. Als Medic zum Beispiel. Das fand ich immer toll. Medic ist Krieg. Ja, okay, dann halt von mir aus als. Das ist das Schlimmste. Ja, Scharfschütze ist auch zu gefährlich irgendwie. Aber, oder als Engineer irgendwie. Oh, ja, okay, ich bin geduckt und repariere mal dein Auto. Sowas mag ich. Ja. Zum nächsten Spiel, von dem ich ein bisschen Angst habe, dass mir komplett alle freie Zeit dann wegstellen wird. Aber ihr habt euch schon dann groß investiert: Skyrim. Ah, ja. Wolf ist gerade in Skyrim gelandet. Nee, ich war nur entsetzt, dass wir immer noch im November sind. Ich find's total geil, wenn Wolf jetzt kommt nicht ja zu Skyrim sagen darf. Ja. Wir sind ja fast fertig. Ja, ey, ohne Scheiß, ich glaube, ich sage noch nichts mehr zu Skyrim. Müssen wir gerade jetzt drüber reden. Ah. Also meine Meinung hat sich jetzt doch ein bisschen abgewandelt, sag ich mal. Sag, wie sich deine Meinung gewandelt hat, Trant. Ich kann ja mal meinen Gedankengang nachvollziehen oder darlegen. Also zuerst war ich skeptisch, dann habe ich es eingelegt und habe gedacht, Alter, das ist ja voll super. Das ist ja total das beste Spiel, was es gibt. Ich hatte auch Befürchtungen, dass mich das nach Dark Souls nicht mehr so flashen wird. Es sind zwar keine vergleichbaren Spiele, aber rein so, was den Spielspaß angeht, habe ich gedacht, okay, Skyrim ist jetzt vielleicht nicht mehr so toll. War aber nicht so. Es war super toll. Die Welt war noch geiler, als ich es mir vorgestellt habe. Und die ganze Atmosphäre und die Musik hat mir alles super gut gefallen. Und jetzt habe ich wie viele Stunden auf dem Buckel? Ich glaube, es sind schon 100 oder sowas. Habe die Main Quest vielleicht bis zur Mitte getrieben und alles andere drumherum gemacht. Und ich sich in Rage gehustet. So, ich muss jetzt zugeben, dass viele Befürchtungen, die ich vorher hatte, leider eingetreten sind. Zum einen, die Welt ist mir trotzdem nicht abwechslungsreich genug. Also ich habe, glaube ich, jetzt jeden Fleck gesehen und auch wenn ich, Wolf, du verpönst es ja, aber wenn ich viel die Schnellreisefunktion benutze, aber du kannst einfach nicht diese ganzen Quests ab. Nein, das geht nicht. Ja, wenn man alles wie du wieder in seine Kisten wirft. Ey, sorry, die Quests sind auch nicht so designt, dass du die alle in Echtzeit abläufst. Du musst wirklich oft von der einen Karte, von einem Ende zum anderen Ende der Karte. Dann reist du da gefährlich hin, du faules Schwein. Nein. Ja, klar, natürlich. Ich habe einmal fast getravelt und das war, weil ich hängen geblieben bin. Ich habe meinen Punkt noch nicht klar gemacht, nämlich die Befürchtungen, die ich vorher hatte, sind jetzt eingetreten. Die Welt ist nicht abwechslungsreich genug, die Gegnertypen sind zu wenige. Irgendwann habe ich die Schnauze voll von Banditen und auch die Items, es gibt für mich leider keine mehr zu finden. Das ist das, was ich befürchtet hatte und es tritt gegen Ende des Spiels auch ein. Allerdings kann ich dem Spiel jetzt nicht zum Vorwurf machen, weil bis dahin hatte ich so viel Spaß und ich werde auch noch, ja, eben. So, natürlich, du hast doch alles rausgefruchtet aus dem ganzen Ding. Genau, ich habe alles das rausgeholt, worauf ich Bock hatte und ich werde auch jetzt eigentlich noch jede Quest fertig machen, sowohl Neben- als auch Main-Quests, aber dummerweise merke ich, jetzt ist die Luft so ein bisschen raus. Es wird für mich nichts mehr zu finden geben, die Drachen überraschen mich nicht mehr, also viele Sachen werden jetzt leider lästig. Das mit den Drachen muss ich auch sagen, was mir ein bisschen gegen den Strich ging, ich habe jetzt nicht 100 Stunden gespielt, so wie du, sondern ich bin jetzt vielleicht bei 12, 15. Was mir ein bisschen auf den Senkel ging, war einfach, dass jetzt mittlerweile manchmal Bären oder irgendwie diese Hexenrabe, wie hießen die nochmal? Hexenraben, dass die eigentlich fast schon stärker und gefährlicher sind für mich als Drachen. Ja, das wechselt hin und wieder mal. Es wird auch wieder einen Drache geben, der dir den Arsch versohlt, hatte ich dann auch. Ja, aber dann, manchmal nervt mich das ein bisschen so, dass man nicht einschätzen kann wirklich, so, ey, das ist jetzt so ein Gegner, mit dem lege ich mich besser nicht an. Zum Beispiel war es halt so, ich gehe durch irgendwie ein Gefängnis oder sowas, hau jeden um, du weißt, der kommt, mache ich ihn weg. So, und dann, Bin ich in der Stadt, ja? Normalerweise steht ja da, wenn du in ein Haus rein willst, du kannst es nicht öffnen oder hey, das wäre jetzt gerade Einbruch oder sowas. Und ich kam einfach so rein und da war ein Zauberer drin. Der guckt mich an, ich guck ihn an und dann dachte ich so, hey, der will vielleicht mit mir reden. Und dann schmettert er mir ein und ich bin tot. Ja. So, aber wirklich, so einfach aus dem Nichts und ein Zauberer, ein Schlag. So, weißt du, und davor habe ich gegen 18 Drachen gekämpft, 34 Kolosse besiegt, also und das fand ich ja aber nicht es ist, so einsehbar. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ein Zaubermagier stärker ist als ein Drache. Ja, aber das ist mir einfach so oft. Ich finde auch, das sind so kleine Ungereimtheiten, die finde ich gar nicht schlimm. Es gibt ja ganz viele solche Sachen, die du an Skyrim aussetzen könntest. Da gibt's ja noch Sachen irgendwie, du nimmst Gegenstände mit und dann könnte man sich drüber aufregen, dass keiner rafft, dass es geklaut ist, weißt du? Wo ich mir denke, ja, wen juckt's denn, Mann? Es sind so viele Kleinigkeiten, die man dem Ding ankreiden könnte und die Liste wäre unendlich lang und man müsste fast sagen, ist ja voll das Scheißspiel, aber das macht's ja nicht aus. Ja, aber es ist halt in sich so stimmig, das ist das Schöne daran. Ja, das ist ja das Geile daran und deswegen, als ich angefangen hatte zu zocken und hatte so die ersten 10, 20 Stunden auf dem Tarot, hatte ich auch gedacht, so, das ist mein Spiel des Jahres, aber mittlerweile ist es das, glaube ich, dann doch nicht mehr. Ja, da, ich weiß es nicht, entweder Portal, Dark Souls oder vielleicht doch Skyrim. Das haben wir gleich am Ende dann nochmal, aber ja, da werden noch etliche Stunden bei Skyrim drin verschwinden, so oder so, auch wenn du jetzt noch nicht ganz auf dem Game of the Year, auf der Stufe das für dich dann dort ansiehst. Ich hab gesagt, ich habe Angst davor, nicht nur Zeitinvestitionen, sondern... Warum sagt denn der Wolf nix? Ey, weil er hat schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ich habe wirklich das Gefühl, dass man mittlerweile alles zu Skyrim gesagt hat, was man nur hätte sagen können. Ich weiß gar nicht, was ich da noch groß sagen kann. Vor allem hat er ein schönes Review gemacht. Du hast auch im Prinzip echt mit allen Punkten recht, aber mich stört davon nicht so wirklich. Also ich finde es eher, ich glaube nach so 100 Stunden oder so wird es mich eher so ein bisschen nicht stören, aber irritieren, wenn die Welt radikal anders aussehen würde innerhalb von 20 gelaufenen Kilometern. So, weißt du, was ich meine? Also ich finde, so hat es halt einen sehr homogenen und dichten und konsequenten Gesamteindruck. Natürlich, also das stimmt schon, das sieht schon sich alles relativ ähnlich. Also so Schnee umwehte Spitzen sehen schon anders aus als im Tal, aber im Prinzip hast du schon immer so einen durchgehenden Look. Aber also ich habe eher das Gefühl, dass es mich mit der Welt noch mehr verbindet, weil ich die dadurch sehr, sehr greifbar und sehr real und sehr nachvollziehbar finde. Wenn ich auf einmal irgendwo, weiß ich, ganz unten rechts ist dann aber auf einmal so eine Lava-Welt. So, das hätte ich jetzt voll komisch gefunden, das gehört da nicht rein. Oder auch nö, andere. So, aber es funktioniert doch. Also nehmen wir wieder das gute Morrowind-Beispiel. Da war in der Mitte ein Vulkan, der war kein Fremdkörper, der hat da gut reingepasst. Der war aber optisch auch komplett anders zum Rest der Welt und das hat ja auch funktioniert, weißt du? Ja, okay, aber wenn du mal ehrlich bist, bis auf den dem Vulkan hattest du ja aber jetzt auch nichts groß anderes. Also was die Gestaltung der Welt angeht. Also Vivek war unten eine Stadt im Wasser mit großen Tempeln, das war optisch komplett anders. Ja, okay, aber jetzt nimmst du dir Sumpfgebiet, Aschland, Steppen, Pilzland. Naja, also gab ja alles. Wunderland. Küstengebiete oben also noch. Also Küstengebiete hast du auch und Sumpfland hast du in Skyrim auch und so eine, also okay, eine Pilzstadt hast du jetzt nicht, aber ich habe jetzt gerade die letzte Stadt der Dwemer entdeckt und da sind auch 20 Meter hohe Pilze, die aussehen wie in Avataren. Du stehst da und guckst und denkst, Alter, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Also ich meine, ich sag ja, du hast im Prinzip recht, also ich kann dir ja nicht mal widersprechen, aber mich stört das einfach alles nicht, weil ich merke, dass ich das fast jeden Abend spiele und dann ist irgendwann 3 Uhr morgens und ich muss mich zwingen auszumachen, weil ich permanent in so einem Spielfluss bin, dass ich nie denke, ich habe nie den Moment, dass ich denke, okay, und hier ist ein guter Schritt, um eine Zäsur zu machen. So, jetzt speichere ich ab und jetzt gehe ich ins Bett, jetzt habe ich irgendwas geschafft, Kapitel ist zu Ende. Ich bin die ganze Zeit in so einem Flow, das geht immer organisch weiter, wie so ein Perpetuum mobile. Ja, bei mir ist das leider nicht mehr so, das war mal so, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Aber total. Ich habe mittlerweile halt Quests, sei es jetzt, ich mache immer Quests, wo ich was kaputt hauen muss, die wiederholen sich mir dann zu schnell, dann habe ich auch keinen Bock und ich speichere ab und mache aus. Gleichzeitig gibt es auch Quests, wo du lange Zeit gar nicht kämpfst und bringst irgendwas von A nach B und denkst dir dann auch irgendwann, okay, jetzt ist aber mal gut für heute. Man macht doch immer mehr Quest gleichzeitig. Wenn du unterwegs noch irgendwo vorbeikommst, dann gehst du da auch mal hin und machst da noch was. Machst du das nicht so? Ich hake die einfach so willkürlich, wie sie bei mir in der Liste stehen. Also wenn ich weiß, Diebesgilden-Quests, da muss ich was klauen, dann denke ich mir, okay, ich habe jetzt mal wieder Bock, was zu klauen und was Schleichiges zu machen. So wähle ich meine Quests aus. Wenn ich dann wieder lange Zeit nichts gekloppt habe, denke ich mir, ey, musst du jetzt mal was suchen, wo es wieder saftig hergeht. Also ich wähle mir die Quests eigentlich immer danach aus, die gerade so bei mir in der Nähe sind. Das ist, ja wirklich, dieses fucking Land ist so riesig und wie gesagt, ich mache halt irgendwie auch keine Quick-Travel, deswegen gucke ich mir mal an, wo ich jetzt gerade bin und was hier in der Nähe war und sehe, ah ja, stimmt, hier hätte ich irgendwie vor 100 Jahren schon, hätte ich mal einen Stab vorbeibringen können. Ich schleppe den ganzen Zeit rum, jetzt bin ich ja hier. Ach ja, ich bin ja wieder in Eisenkalt. Genau, es ergibt sich ein eigenes Spielleben, wenn du kein Fast-Travel benutzt dadurch und auch, es wirkt komplett anders. Ja, eben, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich da irgendwie noch so ein bisschen emotional tiefer drin bin, dass ich eben wirklich, also jeder fucking Weg, den man geht, wenn man den wirklich zu Fuß geht oder mit seinem Pferd, auf das ich sehr gut aufpasse, wenn Frost irgendwo runterfällt oder stirbt, lade ich nochmal neu. Das geht gar nicht. Das mache ich bei Miko. Miko ist mein Hund. Ach stimmt, einen Hund hatte ich auch mal. Wo ist der denn eigentlich? Ach, der ist gestorben. Scheiß auf den Hund, ey. Hunde sind mega. Was ich mir für ein neues Elder Scrolls wünschen würde, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie das Spiel kaputt machen würde, es bräuchte schon noch ein bisschen mehr Dramatik. Ich finde, die Drachen waren ein Schritt in die richtige Richtung, weil es so Endbosse nicht gab vorher und jetzt hast du sowas wie Endbosse, das finde ich schon cool. Nur irgendwann wiederholen die sich auch. Es wäre schön, wenn du mal in eine Höhle kämst, sei es das die Dwemer-Ruinen oder so, und da wartet was Einzigartiges. Ein Monster, was es nicht irgendwie in der Datenbank gibt und immer wieder randommäßig platziert wird, sondern ey, das ist der Boss, der gehörst zu dieser Ruine und von dem habe ich am besten schon vorher in Bücher gelesen, dass es den gibt. Das wäre geil. Das Ganze von mir, ich weiß nicht, ob Cutscenes da reinpassen. Bei Morrowind und Elder Scrolls gab es hin und wieder mal schwache Cutscenes. Brauchst meiner Meinung nach nicht unbedingt, aber mit dem System, mit dem Elder Scrolls arbeitet, nämlich Charaktere, die nur begrenzte Anzahl von Animationen und Mimiken haben, da kriegst du halt so, und auch keine Kamerafahrten, kriegst du halt schlecht so eine gewisse Dramatik hin. Das fehlt manchmal oft. Manchmal musst du dir die Spannung dazu denken. Und wenn du halt das jetzt nicht so hinkriegst, wie das von den Designern angedacht war, dann geht der dir im Moment flöten. Und es wäre schon cool, da wünsch ich mir manchmal schon so ein bisschen das auf die Nase gebunden zu kriegen. Ey, du hast absolut recht. Aber für mich persönlich liegt der Reiz jetzt weniger in der Dramatik und Spannung der eigentlichen Begebenheiten, warum jetzt so ein Typ seit 100 Jahren in so einem Kerker wartet, bis ihn jemand befreit oder so. Sondern ich freue mich einfach, dass ich den Kerker durchwandert habe und den abgeschlossen habe. Und wenn ich da irgendwie noch geile Items gelootet habe, dann ist es umso besser. Und also für mich hängt es jetzt, zum Beispiel eine der ersten Quests hast du bestimmt auch schon gemacht, die Geschichte des Roten Adlers, da finde das Schwert des Roten Adlers. Das war irgendwie nett, haben sich auch Mühe gegeben, das nett einzufügen, dass du immer wieder Bücher findest, da kommt es nämlich genauso vor, dass du in Büchern drüber liest, aber ganz ehrlich, 2 Tage später kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, was genau jetzt der Rote Adler war und warum der, wessen Schwert, warum, wie, hä? Also mir ist es, das ist mir dann eher egal, also ich habe dann wirklich, der Reiz ist echt in dieser Welt zu versinken und die kennenzulernen, da durchzuwandern, Sachen zu finden, Teil dieser dieser Welt zu wehren, zu lernen, wie die versteht, Sachen zu entdecken, die ich vielleicht gar nicht so erwartet habe. Also ich freue mich auch immer, wenn ich am Wegesrand Leute sehe, die miteinander kämpfen oder so. Ja, ja, ist, oder klar, das einmal, ist super. Wirklich einmal, ich habe schon mal erzählt, aber diese Massenschlacht, wo ich eigentlich nur gegen so einen Drachen kämpfen wollte und auf einmal kamen dann noch so zwei Mammuts und zwei Riesen und ein paar Diebe und eine Schlammkrabbe. Die Schlammkrabbe war das Beste, die dann so rauskam und den Drachen noch so gepiekt hat. Ich habe so gelacht, ich fand das alles so herrlich. So in dem Moment war, ach, das war so toll, ich hätte es mir schon angucken können. Aber gerade solche Momente, also ich sag jetzt mal beabsichtigte Momente, die jetzt nicht so randommäßig in der Natur passieren, die auch geil sind, sondern so questbezogene Momente, da gibt's recht wenige, an die ich mich noch erinnern kann. Und das finde ich ein bisschen schade. Eben weil die teilweise nicht so einprägsam waren. Sei es jetzt, weil ich vergessen habe, wer derjenige Charakter war, den ich da eigentlich umgehauen habe, oder wie der in Bezug mit wem anders stand oder was ich da nochmal gefunden habe und so. Also, es gibt nur wenige, so ein paar Daedra-Quests fand ich ganz toll, aber es ist mir nicht alles so im Gedächtnis geblieben. Das finde ich echt schade, weil das fehlt. Die Figuren sind oft zu austauschbar auch. Gut, lass doch im besten Fall, wir reden irgendwann nochmal, wenn ihr mal durch seid mit dem Spiel oder jedenfalls dann euch davon trennen könnt und ein bisschen Abstand hat. Ich glaube, dann kann man es besser beurteilen, in welcher, wo das für einen steht oder nicht. Zusätzlich rausgekommen im November Super Mario 3D Land für den Nintendo 3DS. Ganz, ganz großartig. Ich habe bisher die ersten drei Welten gespielt und es wirkt wie das alternative Super Mario 64. Wenn Super Mario 64 nicht das erste 3D-Super Mario gewesen wäre, das wäre so eine legitime Art, wie man Jump'n'Runs in 3D hätte machen können. Es hat weniger diesen Adventure-Charakter, dass du eine zentrale Welt hast und dort die Levels Sachen sammelst und so weiter, sondern es wirkt wirklich wie ein Super Mario 3, auf dem das Ganze ja basiert, mit leicht aufgewerteten Leveln, mit 3D-Perspektiven-Spielereien. Das 3D greift nicht so extrem rein, ist eine nette Idee mit kleinen Puzzles, die damit gemacht werden können, aber im Grunde ist es wirklich ein richtig schönes, geiles Mario-Spiel und vor allem auch, kann man glaube ich auch jetzt schon sagen, selbst nach den ersten drei Welten, das beste Handheld-Mario, was es gegeben hat. Ganz groß, das hätte zum Release mit dem 3DS mit bei sein sollen, weil dann hätte es auch anders ausgesehen. Assassin's Creed Revelations haben wir uns einigermaßen dazu ausgelassen. Wir brauchen da echt nicht in die Tiefe gehen. Ja, die Geschichte wird abgeschlossen zwischen Ezio, Altair und Desmond mit den ganzen überraschenden Wendungen, die es gegeben hat. Vorher im Ende vom Assassin's Creed Brotherhood war, glaube ich, der zweite Assassin's Creed 2-Teil. Ja, und ich bin ein bisschen müde des Ganzen gegenüber. Gegen das Spiel sage ich absolut, es ist ein sehr schönes Spiel. Hat auch wieder eine große Welt, die man bereisen kann. Diesmal Konstantinopel als sehr groß ausgearbeitete Stadt. Ich mag sehr gern Königreich der Himmel, den Film Kingdom of Heaven. Und dort dann. Aber nur im Director's Cut. Da ist er nämlich wirklich gut. In der normalen im Director's Cut macht er echt Sinn. Und so einfach vom Styling her hat es mich ein bisschen dran erinnert, eben so. Also Konstantinopel sieht cool aus dort. Ey, wenn ich mir was wünschen könnte für den nächsten Assassin's Creed-Teil, ist es zum einen, dass er in zwei Jahren erst. Ich habe auch einen Wunsch. Und dann, also ich fand Assassin's Creed 1, wie die meisten, war relativ langweilig. Also auf keinen Fall war das bessere Spiel als die Teile, die danach kamen. Vor allem Assassin's Creed 2 war fantastisch. Aber ja, finde ich auch. Was in der Tat wirklich Kritikpunkt ist, ist, dass sich die Serie mit fortlaufender Dauer immer weiter vom eigentlichen Kern entfernt hat. Also mittlerweile, ich mag Ezio wirklich sehr, er ist echt eine coole Sau. Aber mittlerweile ist er mir fast ein bisschen zu cool und hat zu viele Gadgets und ist auch viel zu schillernd und auffällig. Also es geht so ein bisschen der Idee von Altair, dass es quasi einer von ganz vielen ist, so ein bisschen stumm, ist jetzt nicht der große Superstar, kein Sprüchereißer, kein Weiberheld, sondern versucht sich halt irgendwie immer anzupassen, mit der Umgebung zu verschmelzen, erledigt seinen Job und zieht dann auch wieder weiter, ohne jetzt großes Brimborium zu machen. Und Ezio ist mittlerweile, ist er mir zu... Ezio ist sehr flashy, natürlich. Sehr flashy und zu Videospielheld, Superhelden, wie die Serie dreht sich hier um mich mäßig. Also ich finde, die sollten, oder was heißt ich finde, ich würde mir wünschen, dass sie Assassin's Creed da wieder so ein bisschen reduzieren und ernster und fokussierter machen. Ansonsten, ey, wie gesagt, ich finde Assassin's Creed immer noch geil, aber der nächste kann jetzt wirklich mal zwei Jahre auf sich warten lassen. Mal sehen, was sie mit Assassin's Creed 3 wirklich machen. Die Geschichte von Ezio ist abgeschlossen worden, nicht direkt im Spiel, sondern es ist zum Download mittlerweile ein animierter Kurzfilm rausgekommen, Assassin's Creed Embers, der zeigt, wie die Geschichte von Ezio sozusagen zu Ende geht oder nicht. Ezio selbst wird noch in Soul Calibur 5 nächstes Jahr auftreten, was, finde ich, da passt es wieder. Das wird eigentlich ganz geil, ne? Weil der passt da. Ich finde, durch diese vier Spiele haben sie jetzt wirklich diesen Zeitraum von 1100 bis 1500 oder wo das spielt, wirklich zu Genüge abgedeckt. Und das mag man auch gar nicht mehr sehen, immer diese ähnlich anmutenden Städte. Ich hätte jetzt wirklich gerne mal im 20. Jahrhundert wäre ganz cool oder sowas. Oder nein. Auf gar keinen Fall. Also so viktorianisches London oder sowas, da wäre das vielleicht ganz cool. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es da Assassinen gibt, aber so rein optisch könnte ich mir eine Stadt geil vorstellen mit vielen Schatten, also, alten Straßenlaternen, so nass. Du bist Jack the Ripper. Ja, von mir aus, sowas in der Richtung. Dafür waren die Morde zu unterschiedlich. Aber wenn du Jack the Ripper dann fassen musst, weil er selbst Teil wie so einer anderen Sekte ist, das wäre doch... Also generell würde ich mir mal was wünschen, was so ein bisschen mehr in die finstere Ecke geht. Wobei das jetzt auch nicht wirklich originell klingt, gab es auch schon 100 Mal, aber in Verbindung mit Assassin's Creed könnte ich mir das gut vorstellen. Die haben einen Freifahrtschein eben sehr, sehr viel zu machen und diese Periode aus Ezios Lebenszeit und... Die haben doch letztens ich glaube auf Ubisoft.com auf der Seite so eine Umfrage gestartet, wo die Fans am liebsten das als der nächste Assassin's Creed sehen würden. Und da stand zum Beispiel auch das alte Ägypten zur Auswahl, China zur Ming-Dynastie, bla. Ich guck dann auch mal, das ist ein bisschen komisch. Da kann aber auf ich mir das gar nicht so noch vorstellen. Wieso nicht? Also, ich meine, du hast schon recht, so Konstantinopel ist jetzt alles wunderschön, aber jetzt mal ganz ehrlich, so ein Riesenunterschied zu Rom sehe ich da jetzt auch nicht. Nee, ne? Es sieht toll aus und alles wundervoll, aber so der ganz große Kick ist da auch weg. Und von daher schon mal vor, so Ezio in Ägypten oder so? Es hat schon Potenzial. Finde ich schon gut. Revolutions als Abschluss der Serie, total legitim. Mal sehen, was Ubisoft aus der Serie demnächst macht. Ebenfalls im November rausgekommen, Championship Edition wollte ich schon sagen. Halo Combat Evolved Anniversary, Remake. Da hast du ja sehr viel Spaß gehabt, einfach hin und her zu wechseln die ganze Zeit. Zwischen dem alten und dem neuen. Und ich habe es auch durchgespielt, obwohl ich das gar nicht vorhatte. Aber ich... Halo 1 für mich immer noch das schönste Halo. Ich hatte das damals öfter durchgespielt und auch das, was ich am meisten durchgespielt hatte, und alle anderen Halos danach haben mich nicht mehr so begeistert. Ich kann da auch nicht festmachen, woran das liegt, aber das 1 ist für mich das Beste und das hat die Anniversary Edition auch nochmal gezeigt. Das macht immer noch so Bock wie vorher. Ich mag einfach die Gegenden, die Musik und der ganze Levelaufbau. Das hat sich mir schon so ins Gehirn gebrannt. Ich stehe da voll drauf. Ja. Wenn sie ein Halo remaken, soll es dann der erste sein. Immer noch geil. Halo ist immer noch geil. Okay, das soll es dazu gewesen sein. Ja, im November gab es ein weiteres Need for Speed. Alter, sind wir immer noch im November? Ich hasse euch so sehr. Nein, Dezember kommt doch fast nichts mehr. Ey, es ist viel nach 8, Mann. Ja. Need for Speed The Run, brauchen wir auch nicht viel dazu sagen. Zusätzlich jetzt Quicktime-Events in Cutscenes mit dazu, die eine Cannonball-Run-mäßige Geschichte weitertreiben, wo du ein Rennen Cross-Country von, ich glaube, San Francisco nach New York oder irgendwie so dann durchführen musst. Vom Spiel selber her hat es aber nur so Implikationen in den Cutscenes, diese Quicktime-Events. Also da wird nicht das ganze Spiel mit damit ablaufen. Ich habe trotzdem Bock drauf, ne? Weil ich glaube, die Fahrsequenzen sind wieder eher typisch Need for Speed. Ja, wenn du mal so ein ganz unbeschwertes Need for Speed haben willst, was man so zwischen den Tagen mal spielen kann, ist das, glaube ich, okay. Das klingt doch absolut gut. Auch rausgekommen im November habe ich jetzt endlich richtig damit angefangen. Hat langsam lang gedauert, bis ich die Version mal bekommen habe. Saints Row the Third. Ich meine, ihr habt eine Stunde mitgemacht, habt es länger gespielt. Wir hatten sehr viel Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß in L.A. gehabt mit dem Spiel und allem drum und dran. Finde ich als legitime Alternative zu einem GTA, was in eine andere Richtung eben geht, der Open-World-Wahnsinn ist dort Programm. Und mir gefiel es im zweiten schon ganz gut. Ich finde den dritten, der ist noch absurder, noch polierter in gewissen Richtungen und einfach, wer wirklich Wahnsinn braucht, Saints Row ist eben das Spiel, was alles bedient. Auch so ein Spiel, das liegt auf meinem Stapel. Ich habe auch echt Bock drauf. Ich werde es mal anfangen, aber noch ein Open-World-Spiel parallel, das geht einfach nicht. Ja, man muss sich schon investieren, aber es ist auf jeden Fall eine andere Farbe, die damit bedient wird. Ich bin auch echt kein großer Fan mehr von diesen Open-World-Spielen. So. Also das mag ich jetzt nicht generell sagen, aber was so Großstadtspiele angeht, brauchst für mich schon eine große Überwindung, dass ich die anfasse, weil ich genau weiß, da steht ganz, ganz viel vor mir und kannst du nicht alle zocken. Dann wird das nächste GTA ja auch nichts für dich, ne? Ja, GTA gut, 5? Wer weiß, wann das kommt. Also das 4er hat mir leider auch nicht mehr so gut gefallen. Ja, das da haben wir im GTA-Cast schon eine ausführliche Analyse, glaube ich, dazu gemacht, warum das funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Übrigens, weil wir es vorhin von dieser Cry-Engine hatten, das 5er soll wohl die Cry-Engine 3 benutzen. Echt? Ja. Tatsache? Die hat doch ihre eigene, wie ist sie dann, Infinity Engine? Nee, wie ist sie dann von Rockstar? Ja, die war vorher Renderware. Also beim 3er, bei der PS2-Zeit. Das weiß ich noch, Renderware war ja Standard, aber genau, die haben ja die ihre Physik-Engine ihre neu gemacht, die beim 4er und Red Dead Redemption eingesetzt wurde. Ach so, bin ich gespannt, wenn die jetzt dann auf die Crytek-Engine dann umschwenken. Ah, okay, vielleicht stimmt's auch nicht. Ja. Rausgekommen im November, wir haben vorhin drüber gequatscht, Rayman Origins. Ja, sehr schön, ja, super großes, super buntes HD-Jump'n'Run. Total schönes Jump'n'Run, alles selbst gezeichnet. Die Charaktere sind total lustig. Ich war nie der Rayman-Fan, also ich fand Rayman immer, immer blöd. Rayman Origins, muss Karten zählen, Achievement, ja. Ich fand Rayman eigentlich nie so richtig cool. Hab aber jetzt ein, zwei der Charaktere tatsächlich schon lieben gelernt. Wie ist der nochmal? Globox? Das ist der Globox, Baby. So super lustig, auch wie er sich bewegt und all das. Dann Rayman ist okay, aber prinzipiell ein sehr, sehr toller Plattformer. Ich würde ihn allerdings nicht alleine spielen und ich würde ihn auch nicht zwingend mit vier Leuten spielen, sondern zwei. Zwei ist das Optimum. Das ist ja der Sweet Spot. Mit zwei Leuten hat man den meisten Spaß. Mit zwei Leuten hat man eigentlich den meisten Spaß. Drei Leute sind auch noch okay. Ist ein bisschen unübersichtlicher. Aber zwei Leute ist perfekt. Und dann hast du echt stundenlangen Spielspaß vor dir. Und vor allem gibt es auch noch ein paar Elemente, die sich tatsächlich an Plattform-Profis oder erfahrenere Spieler richten. Du hast ja unendlich Leben, dass du automatisch auch, wenn du mal abkratzt, dass du gleich motiviert bist, ich mach's nochmal. Genau, nochmal. Das mit dem Leben ist gar nicht schlimm, dass du da halt unendlich Leben hast. Es ist eher so, dass es Passagen gibt, wo du Truhen fangen musst, die auch vor dir wegrennen. Ah, okay. Und der Bildschirm läuft quasi mit. Und es ist ein bisschen Super Meat Boy-esque vom Schwierigkeitsgrad herstellen, weil du musst also wirklich auswendig wissen, was passiert, wann springe ich, und je nachdem, wie vielen Charakteren du spielst, wird das auch schwerer dadurch, dann, weil ihr euch gegenseitig quasi auch schlagen könnt in der Luft, und ab und zu musst du quasi schlagen, um zu beschleunigen. Mhm. Ach, aber ist echt? Ja. Das ist cool. Und das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Weil solche Sachen habe ich nämlich ein bisschen vermisst. Nee, das gibt's ja. Ja? Ja, du, also um an bestimmte Bereiche zu kommen, musst du beispielsweise Räuberleitern machen oder musst dich irgendwo abseilen und dann halten sich einige an deinen Füßen fest und sowas. Doch, an deinen Füßen, genau. Und so weiter und so fort. Und du kriegst im Laufe des Spiels kriegst du immer neue Fertigkeiten, die dir dann die Möglichkeit geben, in alten Leveln neue Bereiche zu öffnen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, Unterwasserlevel geil zu machen. Ich hasse Unterwasserlevel, aber in Rayman mag ich sie wirklich das erste Mal, weil die Steuerung wirklich sehr, sehr präzise ist. Es ist so liebevoll gestaltet, es macht wirklich viel Spaß. Und Fluglevel gibt es auch mit Moskitos. Du reitest quasi auf Moskitos, bis auf Globox, da reitet der Moskito auf ihn. Ja. Nee, eigentlich ja nicht, sondern der Moskito trägt ihn ja. Ja, oder trägt ihn quasi, ja. Und aber sieht halt fast aus, als wenn er noch reitet. Und er kriegt auch nur so ein Baby-Moskito, wenn alle anderen einen großen haben. Sehr, sehr lustig. Und das ist einfach so viel Liebe im Spiel. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, hey, für einen Jump'n'Run zahle ich keine 60 Euro. Mhm. Solltet ihr aber, weil nicht nur, weil wir Beyond Continue 2 sehen wollen, weil auch das Spiel selber ist einfach fertig. Das ist auch ein ganz, ganz seltsamer Punkt. Das habe ich nie verstanden. Warum zahlt man gerade für einen Jump'n'Run keine 60 Euro? Du zahlst doch für jedes andere Spiel auch 60 Euro. Ja, weil sie halt sagen, es gibt viele Jump'n'Runs als Arcade-Game. So, die halt auch, weißt du, hast ein Super Meat Boy, du hast ein Limbo, was kein Jump'n'Run ist, aber im Prinzip. Und es muss ja jetzt keine 10 Euro kosten, aber ich hätte auch gesagt, 40 wäre vielleicht ein guter Preis. Ja, 40 ist ein guter Preis, denke ich auch. Und das kostet jetzt mittlerweile auch. Also, es ist auch direkt ein bisschen runtergesetzt worden. Aber selbst 60 Euro in meinen Augen sind gut investiertes Geld. Auf jeden Fall. Also, der schiere Umfang, dann die Liebe, die sie da reingesteckt haben, dann Beyond Good and Evil 2. Es gibt wenige Argumente, die dagegen genau, sprechen. Genau, genau. Die machen es einem eigentlich leicht. Aber ja, schon clevererweise hätten sie gleich mit 40 Euro am Start geben müssen. Finde ich auch. Wäre psychologisch gesehen, wäre es cleverer gewesen. Aber im Kern, finde ich, ist ein gutes Jump'n'Run ist genauso die Kohle wert wie das nächste COD. In meinen Augen schon. Nur sagen halt viele, wir haben es ja auch im Kommentarbereich bei uns gelesen, dass halt sagen, hey, 60 Euro ist mir gerade zu viel oder ist mir zu viel für ein Jump'n'Run. Ich kriege halt Super Meat Boy für... Alter, wir haben früher 120 Mark für das neue Mario bezahlt. Ja, eben. Naja, 99. Nintendo hat immer 99 nur gewollt. Also was günstiger als 60 Euro. Ja, so gesehen schon. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass sie mit der Engine, das ist ja diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, ist auch egal, dass sie da, das würde sich eignen für Rennspiele. Für Side-Scroll-Rennspiele. Das würde sich eignen für Point-and-Click-Adventure. Ja. Das würde sich, also der Grafikstil eignet sich halt für sehr, sehr viele schöne Spiele. Ja, vor allem, weil es auch ganz schöne, saubere Kanten sind. Sieht alles sauber, gestochen, scharf und halt. Also, es ist eines der schönsten Spiele, die ich gesehen habe. Es geht kaum Qualität verloren von Zeichenbrett hin zu Spiel, finde ich cool. Ja. Also ich bin begeistert, ich habe es gespielt und es ist so viel Liebe drin. Die Charaktere mit den Augen, wie sie sich angucken, wie sie sich bewegen und oh Mann. Ja, für eine rein wie exklusive Domäne, die Jump'n'Runs gewesen in den letzten Jahren, auch viele gute Jump'n'Runs, schön mal auch eins auch auf vielen anderen Plattformen dementsprechend zu sehen. Trotzdem, mit dem letzten Spiel im November kehren wir auf die Wii einmal zurück. Ich habe es effektiv durchgespielt, ich bin jetzt beim letzten Endgame bei knapp 41 Stunden oder so. Legend of Zelda, Gehst du jetzt Nein, es ist etwas später. Ja. Legend of Zelda Skyward Sword. Hat jemand von euch das, Wolf, du hast eine Stunde mitgemacht, aber weiter hinaus nicht gespielt bisher, ja? Auf gar keinen Fall. Das Elfental-Tauberfest. Nein, die Vogelreiter-Zeremonie. Heute ist die Vogelreiter-Zeremonie. Das dort, sind die ersten 5 Minuten. Wolf, sei langsam. Also kurzfassend zu Zelda Skyward Sword. Ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Macht viele Sachen, die letzten beiden Teile Wind Waker und Twilight Princess Elaine, die sie hatten, versucht es clever zu umschiffen, indem es viele Elemente miteinander kombiniert. Es gibt eine sozusagen übergreifende Oberwelt auf der Welt selber hinauf und währenddessen alles, was du unter der Wolkendecke dort hast, ist quasi ein großer Mega-Dungeon, der in gewissen Teilen nicht miteinander verbunden ist, aber du hast jetzt nicht nur klassisch nur Oberwelt und du gehst in den Dungeon, sondern auch alles, was auf der Oberfläche ist, ist quasi außerhalb der Kerker auch schon ein Dungeon in sich, dass du überall kleine Rätsel hast, kleine Ideen, kleine Leute, die du, also nicht nur kleine Leute, Leute, die du triffst, alles miteinander verwoben. Kleine Leute. Es hat wieder ein bisschen mehr das Gefühl von so einem A Link to the Past gehabt auf der Oberfläche selbst. Spielerisch ein bisschen schwierig. Bewegungssteuerung ist cool, finde ich aber dafür, die ist nicht ganz so präzise, wie sie hätte sein müssen, damit ich wirklich dann auch genau, also manchmal greift die noch daneben und du brauchst sehr präzise Schwertschläge, um mal von unten links nach oben rechts zu hauen. Das hat mich ein bisschen genervt bei den Kämpfen wieder und ich hasse es, nach vorne zu stoßen. Manchmal musste ich hier so von hinten nach vorne machen. Also manche Sachen, die haben mich ein bisschen abgefuckt. Story ist cool, Grafik passt auch für die Wii, Musik ist schön. Was scheiße war in der Richtung, dass da, ich weiß nicht, warum Nintendo das gemacht hat, aber ich habe jetzt echt 40 Stunden gespielt. Davon sind ungelogen 8 Stunden komplett reiner Leerlauf. Und komplett reiner Leerlauf in der Richtung, dass dir irgendwelche Quests gegeben werden, die wirklich rein weder spielerisch dir was bringen, sondern rein einfach nur, um den Inhalt zu machen. Du bist vor einem Dungeon angekommen, ne, und du sagst, oh, du brauchst einen Schlüssel, um diesen Dungeon reinzukommen. Ja, aber dieser Schlüssel ist nochmal in 5 Stück aufgebrochen, die überall dann aufgegangen, wo du einfach ganz genau weißt, und diese 5 Stück sind überall in der Gegend verteilt, die du gerade durchwandert hast, wo du dann anfangen musst zu scannen und schauen, ein bisschen so Metroid-mäßig scannen und dann das Zeug einzusammeln. Wenn man diese ganzen Parts rausgeschnitten hätte, hätte man effektiv 8-9 Stunden rausgenommen, da hättest du aber ein wirklich sehr dichtes 30-Stunden-Abenteuer gehabt, was ich immer noch sehr, sehr umfangreich, speziell auch für ein Zelda oder so ist. Und ich weiß nicht, warum Nintendo das in der Richtung gemacht hat. Also ohne diesen Leerlauf wäre es auf jeden Fall eindeutig mit mein Spiel des Jahres. Hier ist es vielleicht auf Platz 2, 3 oder sowas, weil der Rest, der da ist, den fand ich immer noch sehr cool. Und nach 5-6 Jahren, oder es sind 5 Jahre, seitdem Twilight Princess rauskam, habe ich wieder doch Bock auf ein klassisches Zelda gehabt. Nintendo hat es ein bisschen verdattelt in gewissen Punkten. Ist es ein eher finsteres Zelda oder ist es zuckersüß? Na, es hat ja diese Mischung aus Comic-Stil. Es ist nicht mehr ganz Wind Waker, dass du ein ganz SD-Comic-Stil mit kleinen, runden Mandelaugenfiguren und sowas hast. Hat leichtes Cell-Shading. Die Hintergründe sehen aus, als ob die mit Wasserfarbe gemalt sind, wenn du rumläufst. Es ist das erwachsenste Zelda in der Richtung, dass Link selber am erwachsensten ist, so 17, 18 ungefähr in der Richtung. Zelda ist eine Freundin dort tatsächlich im Spiel, wie das alles in sich abgeht. Und es ist ein Prequel, es ist das allererste Spiel der Serie und erzählt, wie das alles zustande gekommen ist mit dem Master-Schwert und mit dem Bösewichten. Und ich finde, das Design selbst fand ich ganz geil und auch von der, wie die Charaktere damit zusammengearbeitet wurden, auch von den Texten her. Also ich würde es jetzt nicht als erwachsenes Zelda, oder es ist jetzt kein Blutgekröse und sonstige Schwachsinn mit dabei, aber es ist auf jeden Fall kompatibler mit Erwachsenen als jetzt, sagen wir mal, ein Wind Waker, was sehr kindgerecht war in vielen Teilen. Ich würde dem Spiel ja echt gerne nochmal eine Chance geben, aber Zelda ist für mich irgendwie... Wenn ich zurück an Link to the Past denke oder Link's Awakening auf dem Gameboy oder hier Ocarina of Time, wenn ich da zurückdenke, dann hat sich für mich das Erlebnis nicht verschlechtert. Ich finde die immer noch toll. Ich denke jetzt gerade zurück an Dungeons, an Gebiete, an Musiken, die ich da höre und finde es geil. Und die Zeldas danach haben mir leider alle nicht mehr gefallen, weil irgendwie hat sich da was, als hätte das Entwicklerteam gewechselt, weißt du? Jetzt nicht, bei Skyrim merkst du, da sitzen die Leute... Ja, okay, am Ende halt nicht, aber bei Skyrim Max, da sitzen dieselben Leute, die schon 2 Spiele vorher dran saßen, das spüre ich irgendwie. Und bei Zelda spüre ich seit Wind Waker nicht mehr dieses Zelda, was ich kennengelernt habe. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Vielleicht bin ich auch der Einzige, aber irgendwas ist da falsch für mich. Nee, du bist durchaus nicht der Einzige. Ich habe mehr das Gefühl, dadurch, dass sehr, sehr viele Leute dabei sind, die von Anfang an in irgendwelcher Rolle bei Zelda mitgearbeitet haben, die verlieren ein bisschen den Blick fürs Wesentliche. Ich meine, das hast du bei Sonic Team gehabt, mit Sonic. Ja. Die sind irgendwann wahnsinnig geworden, nachdem die ein Jahr nach dem anderen neues Sonic rauskommen. Pumpen mussten und wussten nicht mehr, was gut oder schlecht ist. Ja. Ne, und Zelda hat sich als Serie so viel, ein bisschen so dieses was damals aus der Not geboren war, was, dass bei Ocarina of Time du keine super riesige Oberwelt hast, aber immer noch so ein zentrales Ding, wo du überall hingehen kannst, dass die finden das Maß jedenfalls oft nicht mehr. Mhm. Ne? Und wenn die meinen müssen, tatsächlich zu einem 30-Stunden-Spiel 10 Stunden Leerlauf dazu zu packen, einfach um zu sagen, dass ihr dann ein 40-Stunden-Spiel habt, dann finde ich, das ist von der falschen Seite ausgedacht. Da wird niemand zu denen kommen und sagen, ihr habt zu wenig Content reingetan. Ne? Das sind alles Geschichten, die ich glaube, einfach durch ein bisschen so Verblendheit oder sowas dann dort passieren. Ein bisschen so Anbiederung in Richtung, ja, wir möchten es allen gerecht machen und es ist ein Abenteuer, es muss jetzt super lang sein. Ne? Ich empfinde Länge nicht unbedingt besser bei einem Spiel. Ein geiles 20 bis 30 Stunden Abenteuer, wo ich auch richtig durchweg unterhalten werde, macht mir wesentlich mehr Spaß als ein 40-Stünder. Lieber 10 geile Stunden als 20 langweilige. Egal, genau. Und das Motto unseres Podcasts. Zumindest. Motto des Podcasts, das ist der Dezember. Zu dem wir hingekommen sind. Ah, über, gut, aber die Hälfte der Spiele ist da eh nicht rausgekommen. Und ich glaube, das ist. Ja, aber jetzt, ehrlich, was war eigentlich im Dezember? Ja, im Dezember Mario Kart 7 kam raus. Es ist fucking Mario Kart. Trine 2 gerade angekommen. Haben wir heute bekommen. Ja, wir haben es heute bekommen. Genau, ja. Freue ich mich persönlich auf jeden Fall drauf. Wird ja mega gehypt. Wir werden es spielen. Wir werden es hart spielen. Grade, ja, also einer von. Sagt ihr Kotaku? Sagt ihr Kotaku oder sagt ihr Kot. Ja, Kotaku, der Blog, der alles klaut. Ja. Kotaku finde ich sehr, sehr gut. aber einer von deren Autoren hat behauptet, dass Trine 2 das beste Spiel ist, das er je gespielt hat. Der ganzen Welt. Bom, bom, und bom. Aller Zeit. Auch nächste das Woche. Will natürlich ich schon möchte was nicht hypen, aber es ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Ja, also auch nächste Woche noch. Ey, dann muss ich mich ja richtig schämen, dass ich gar nicht weiß, was ist, ne? Ja, ist ein bisschen, er ist so ein Puzzle-Plattformer wie Lost Vikings, dass du unterschiedliche Charaktere hast, wo du miteinander so aber Aufgaben löst. Aber es sieht super toll aus. Ja. Habe ich mir zuletzt auch auf Steam geholt und ich werde es auf jeden Fall dann auch irgendwo weiterspielen. Ich mag einfach diese ganze Lost Vikings-Nummer. Ja, also ich wünsche euch da viel Spaß, je nachdem, wenn ihr das mal dann in Ruhe dann reinlegen werdet gleich. Star Wars The Old Republic kommt Ende des Monats raus, ist die Beta jetzt momentan am Laufen. Mal sehen, was wird's oder nicht. Also ich bin kein MMO-Fan, also werde ich mich da auch nicht reinversetzen. Bin da aber mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Also Hauke, unser Spezi, hat ja immer gemeint, das wird genau dasselbe wie WoW, halt nur im Star-Wars-Universum. Und allein das wäre ja schon ein Riesenerfolg, weißt du? Weil wenn alles, was so halbwegs erfolgreich die Leute von WoW wegbewegen kann, und ich finde, so langsam ist mal die Zeit dafür, das kann man schon als Riesenerfolg verbuchen. Und ich glaube einfach, wenn die am Anfang schon eine gute Grundlage legen, das Spiel wird dann durch Addons so krass weiterentwickelt, dass es dann wahrscheinlich doch schon zum Renner wird. Aber ich weiß nicht, ob die Lizenz alleine, ich meine, Star Wars mag eigentlich jeder Arsch, aber ich glaube trotzdem, dass so Fantasy-Kram ist noch kompatibler als Star Wars an sich. Ja, mal sehen, also Star Wars mit Galaxies, die hatten ja quasi die Lizenz zum Gelddrucken, haben es uns vermasselt, weil einfach Galaxies so viele Fehler gehabt hat und die Landschaft heutzutage bei MMOs ist ein bisschen anders dank WoW, wie es passt. Ich glaube schon, man unterschätzt ein bisschen, wie groß der Star Wars-Appeal noch ist und wie viele Leute nachgewachsen sind durch zuletzt die Filme und die TV-Serien und alles. Weil es wird ja auch weitergegeben von Generation zu Generation. Eigentlich schon, aber es ist auch ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass du nur Rebellen und Imperium hast und du kannst da eigentlich nichts dazu dichten, ob es jetzt gut oder schlecht ist, was kam bei WoW zuletzt, so ein Panda-Kram, kannst du halt nicht machen. Hauptsache man kann Gungans abschlachten. Naja, bei Star Wars würde es mich noch weniger wundern, dass du Pandas siehst als bei WoW, ehrlich gesagt. Ja, nee, so. Ich will einfach nur sagen, dass man ist da schon ein bisschen eingeschränkt und ich glaube einfach, dass der Appeal vielleicht ein bisschen. Ja, du musst halt Star Wars-Fan sein, um Bock drauf zu haben. Ja, Punkt. Natürlich musst du, aber du musst auch Fantasy-Fan und auf WoW Bock zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, da wirklich so neue Sachen reinzubringen, die Leute überraschen, die man nicht schon eine Million Mal gesehen hat, ohne dass man den ohnehin mittlerweile schon sehr aufgeweichten Star Wars-Stil noch weiter aufweicht, so weißt du? Also bei so einem Fantasy-Spiel wie WoW, da haust halt einfach mal zwei neue Rassen raus und fügst dir dem Universum zu und sagst hier fertig, viel Spaß damit. Aber bei Star Wars, glaube ich, ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, da irgendwie was Neues zu etablieren, ohne dass es total peinlich wird wie Episode 1 bis 3. Mal gucken, in dem Fall, ich glaube, die müssen sich aber Gedanken gemacht haben in die Richtung und die werden schon garantieren, dass genug der Star Wars, zahlende Star Wars Fans auch motiviert werden, das zu machen. Du sollst es angeblich auch gut alleine durchspielen können, also dass es da gewisse ein MMO, was man alleine spielen kann. Ne, gewisse Sachen, die dann nicht, also dass da genug Story-Elemente vorhanden sind, weil die haben es ja immer ihr Kunstwort dann gemacht, The Old Republic ist ja Knights of the Old Republic 3, 4, 5, 6, 7 und 8 so zusammen, na, als ob dann ein richtiges Sequels da gekommen wären, dass du es auch solo spielen kannst. Mal sehen, ob das wirklich der Fall ist. mir geht's am Arsch vorbei, ich will Mass Effect 3 spielen nächstes Jahr und nicht das hier. Es soll angeblich im Dezember auch erscheinen, I Am Alive, wenn es mal rauskommt, ja, oder nicht rauskommt. Es kommt es tatsächlich Arcade jetzt als Arcade-Download-Titel. Ich glaube sogar tatsächlich am 17. oder 18. schon. Ja, also in 3 bis 4 Tagen. Ja, ich warte lange drauf. Ich mochte die Disaster Report Sachen auf der PS2, wo dann Erdbeben waren und du musstest sozusagen überleben und so weiter. Und da sieht I Am Alive, dass es in die richtige Richtung oder in die gleiche Richtung dorthin geht. Der erste Trailer hat mich total weggebombt. Fand ich total geil. Wann soll das kommen? Jetzt im Dezember. Ich habe irgendwas gehört vom 19. Ja. Kann ich mir aber schlecht vorstellen. Wahrscheinlich Ende Dezember. Aber Dezember ist das, was ich gehört habe. Vor allem, wer macht das? Ubisoft? Ubisoft, ja. Ubisoft, die bringt doch zu jedem neuen Spiel alle 2 Tage einen neuen Trailer, Entwicklertagebuch, Blick hinter die Kulissen. Ja, aber von I Am Alive hast du ja generell nie was gehört. Ja, ich glaube. Ja, aber Ubisoft wird das nicht anders machen. Es ist nur noch ein Arcade-Titel, vergiss das nicht. Na, wart ab. Ich glaube nicht, dass ich ruf da gleich an und frage. Die werden schon den Rollout dort. Ja, die werden den Rollout dort haben, wenn es soweit ist. Im Dezember, ich glaube, es ist gerade rausgekommen, Shinobi für den 3DS. Werde ich auf jeden Fall reinschauen als Shinobi-Fan. Wolf gerade ausgegraben, super Shinobi für die Sendung. Mit, was hieß Shinobi eigentlich? Wie bitte? Was heißt Shinobi? Heißt es nicht Krieger oder so? Nee, ich wollte wissen, was es ist, aber war stumpfe Provokation, weil ich natürlich den Beitrag gesehen habe. Ja, mal sehen, in welche Richtung das auf dem 3DS geht. Ich glaube, es soll ein bisschen mehr wie die PS2-Teile sein, die ja mehr Action-Slasher aus der 3D-Perspektive gewesen sind. Mal sehen, in welche Richtung das dann hingeht. Und ich wollte es nochmal reinwerfen, ein schönes Spiel, was ich als US-Version längst besitze, Persona 2 Innocent Sin. Umsetzung eines alten Japaner-Rollenspiels für die PlayStation 1 auf der PSP. Kam damals in Europa und in den USA nicht raus, weil Adolf Hitler der Bösewicht war. Und ja, und sie haben jetzt, weil das Verhinderte. Ja, sie haben jetzt für das PSP Remake haben sie Adolf Hitler eine Sonnenbrille gegeben und jetzt kommt sie raus. Also ist jetzt Adolf Hipster. Ja, genau. Und damit sind wir am Ende. Ja, nee, wir müssen jetzt damit sagen, kann man den Podcast auch abschließen. Also Spiele des Jahres. Ja, stimmt, man muss auch sagen, was das Spiel des Jahres ist. Also, ich fange nicht an. Okay. Ja, ich fange auch nicht an. Ich muss gerade kurz überlegen, dann hau ich den Namen raus. Fängt Gregor, der wird sich scheiße eingebrochen. Ja, okay, ich lege mich fest, auch wenn es für viele dann vielleicht enttäuscht war in der Richtung, aber mein Spiel des Jahres ist Dead Space 2. Es ist so lange, weil du es schon vor 8 Stunden gesagt hast. Yeah. Wolf, welches ist dein Lieblingsspiel? Boah, ich bin echt sehr hin und her gerissen zwischen Portal 2 und Skyrim. Ich glaube, dass objektiv, also man kann es ja immer nur in einem gewissen Rahmen objektiv sehen, aber ich glaube, dass Portal 2 das bessere Spiel ist, aber mein Spiel des Jahres ist dann doch Skyrim. Wenn ich einfach mal sehe, wie viel Zeit ich damit verbringe, wie sehr mich das beschäftigt, wie sehr meine Gedanken drum kreisen, wenn ich im Bett lieg und am liebsten wieder aufstehen möchte, um die Xbox nochmal anzumachen, dann wäre es irgendwie echt einfach plump mir selbst in die Tasche gelogen, wenn es was anderes wäre als Skyrim. Deswegen sage ich Skyrim. Ich überlege zwischen Gears of War 3. Portal 2 und Gears of War 3 tatsächlich. Dark Souls könnte auch mitspielen, dafür habe ich es aber zu wenig gespielt. Ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, dass es Gears of War ist. Auch wenn ich, wie Wolf es auch schon sagte, ich glaube auch, dass Portal 2 das eigentliche Spiel des Jahres sein würde, aber mich verbindet halt, Gears of War verbindet mich ein bisschen mehr mit dem Ganzen. Okay, ja. Trant, wenn dein Spiel nicht Portal 2 ist, dann sagen wir, dass das richtige Spiel des Jahres ist, aber Portal 2. Ja, stimmt, ich glaube. Ja, okay, das ist ja auch der einzige gemeinsame Nenner hier im Raum, oder? Ja. Weil da haben wir ja alle Bock drauf. Und wenn wir schon alle sagen, wir überlegen zwischen Portal und hast du nicht gesehen, dann ist Portal ja schon dicke Scheiße. Also ich würde jetzt auch unabhängig davon sagen, dass es bei mir Dark Souls ist, weil ich da einfach so viele Momente hatte, wo mir das Herz in die Hose gerutscht ist, wo ich Jubelschreie ausgestoßen habe, weil ich was Krasses geschafft habe, weil da so viele Überraschungen drin waren, wo ich auch oft gestaunt habe, sei es jetzt nur was die Gegner angeht oder das Level-Design optisch und designtechnisch. Das war einfach ein saugeiles Abenteuer, da konntest du drin versinken, Angst haben, dich freuen und und viele Erlebnisse hängen da einfach drin. Auch wenn da einem nichts erzählt wird, ich kann mich an viele Sachen erinnern und es waren einfach geile Erlebnisse. Das gleiche gilt leider auch für Portal 2, allerdings war das einfach kürzer. Ey, wenn ich jetzt aber auch schon an den Koop-Modus denke, wie toll der war. Der Koop-Modus ist das, was mich da total schade, ich sag ja, müssen wir einfach jetzt eigentlich ist Portal 2 das beste Spiel des Jahres. Ja. Genau, lass uns festhalten, also unsere Spiele des Jahres, Dead Space 2, Skyrim, Gears of War 3, Dark Souls, das beste Spiel des Jahres ist aber Portal 2. Ja, genau. Müssen wir einfach mal so sagen. Und daran sieht man wieder, wie sehr man dem Hype oder wie wenig man dem Hype glauben kann und zwar auch dem Negativ-Hype. Ich weiß nämlich, als Portal 2 ganz frisch rauskam, als es quasi eine Stunde im Handel war, gab es schon die ersten Reviews im Internet, die es völlig zerrissen haben. Stimmt, da war doch viel was von ganz kurzer Spielzeit die Rede. Ey, genau, ungefähr nur noch 4 Stunden wie Portal 1, viel zu kurz, Koop-Modus scheiße, dir wird Geld wird aus der Tasche gezogen für Download-Content, der Schrott ist, da wussten Leute da schon, dass es bescheuerten Download-Content geben wird. Der kostenlos war. GLaDOS ist nicht mehr lustig, irgendwie die Rätsel sind nicht mehr cool, boah, ist Portal scheiße geworden. Echt, ich hab's gelesen und ich dachte, oh nee, das kann doch nicht wahr sein. So, nein, wie kann man sowas denn kaputt machen? Ey, man sieht wirklich daran wieder, don't believe the hype, echt ohne Scheiß. Man muss alles selber spielen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich mich selber davon krass beeinflussen lasse. Wenn ich nur die kleinste Kleinigkeit über irgendwie ein Spiel höre, wenn mir einer sagt, so, ja, hier, Xenoblade ist ein gutes Beispiel. Ja. Ich hab da voll Bock drauf, jetzt über die Weihnachtsfeiertage das zu spielen, bis ich jetzt gelesen habe, ja, das ist ganz schön voll viel sinnloses Gefarme, wo ich mir denke, oh nee, ey, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr, weißt du, nur weil es ein Mensch im Internet gesagt hat. Ja, es werden deine Ängste eben gefüttert. Genau, ich bin da leider sehr anfällig für und das darf man einfach nicht sein, man muss es dann einfach mit eigenen Augen sehen. Ich glaube, manchmal muss man auch echt ein bisschen seinem Bauchgefühl vertrauen. Ja. Manchmal ist es, glaube ich, wichtiger als Metacritic-Scores und irgendwelche bescheuerten Tweets von Leuten aus dem Internet, die es eine Stunde vor einem bekommen haben. Manchmal muss man, wenn man Bock auf irgendwas Ironie, hat... Ironie, dass wir das sagen. Ja, naja, ich meine, aber manchmal hat man irgendwie Bock auf irgendwas und das hat ja auch einen gewissen Grund, warum man irgendwie Bock auf irgendwas hat und vielleicht sollte man sich da gar nicht so beirren lassen und irgendwie mal länger an diesem Bock festhalten und dann kann man immer noch sehen, ob es nichts taugt. Weil nach 3 Stunden kann man es ja immer noch ausmachen, aber ja, Amen. Ich habe gerade wieder total Bock auf Portal Coop. Ja. Schon ein bisschen. Es ist schade, gibt es da eigentlich neue Download-Levels? Also das wäre mal cool. Ja, es gab ja, den Download-Content hast du nicht, oder was? Kacke, wann kam, den habe ich wohl verpasst. Ist doch schon ein bisschen her. 1. November, 1. Oktober? Uch, nee, das habe ich verpasst. Bist du Trant, dann hast du auf komplett jeden Fall. Komplett kostenlos für dich. Mein lieber Trant. Gerade für dich. Nur für dich. Schön, ja, schön. Und richtig gut vor allem, Koop-Modus halt. Schön. Ich bedanke mich bei Wolf, Trans und Chris nach diesen gefühlten 27 Stunden Podcast. Alter, das war jetzt aber ohne Scheiß wirklich der längste Podcast, den wir jemals gemacht haben. Es war der längste. Trant ist wurde geschlagen, der Rennspiel-Podcast. Oh. Wie viel waren das jetzt so zweimal? Der letzte zweimal 130 Minuten oder so. Ich will es gar nicht erst zusammenfassen. Wir haben, glaube ich, die 6-Stunden-Marke geknackt. Das war, glaube ich, mehr, ja. Wann haben wir angefangen? 1:30, kurz vor 2? Ungefähr, ja. Was gibt es in einem Stück? Ich muss mal sehen, wann ich fertig werde mit dem Ganzen. Es gibt erstmal Storytelling, aber das habt ihr längst gehört, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber ich sag mal was ganz anderes. Was glaubt ihr, wie viele Leute haben Red Dead Redemption durchgespielt? Prozentzahl. Komplett durchgespielt? Ja. Ich glaube, nicht so viele. Ich schätze mal. Einfach mal so. Einfach okay. 15. 50? Okay. 15? 50 von Trant? 8%? Ja. Es sind in der Tat ein bisschen weniger als 10%, die Red Dead Redemption durchgespielt haben. Ja, die laut der Statistik von Rockstar oder haben die Statistiken gemacht? Nee, es gibt so ein, wie heißt der, Raptor oder so, es gibt so ein Online-Dienst, ja, der trackt die ganzen Gaming-Sessions von 23 Millionen Spielern. Das ist so traurig. Schon krass, ne? Schon krass. Und dann, ey, umso geiler, dass jemand wie Rockstar immer wieder so viel Geld in die Hand nimmt und so viel Mühe und Manpower reinsteckt, solche Brecher zu machen wie Red Dead Redemption, wie das nächste GTA. Das wird beim nächsten GTA nicht anders. Aber muss ja auch, weil würde im Vorfeld jemand sagen, ey, das Spiel wird gegen Ende total scheiße, dann müsste es auch keiner kaufen. Aber wird's ja keiner. Aber ich meine, aber wie viel Liebe zum Detail auch so in letzte Mission, gerade bei Red Dead Redemption, wie geil es am Ende wird, fließen kann und es sehen weniger als 10% der Leute sehen. Aber ich sag sehen, ja, das ist ja auch wichtig, dass irgendein Honk das Vorverkauf oder während des Verkaufs sagt, so ey, das Ende ist das Allergeilste, der darf nicht sagen, gegen Ende wird's total bescheuert, weil dann bist du ja wieder abgeturnt und denkst du, oh, da kaufe ich es doch nicht. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, wir haben es jetzt auch gemerkt. Es muss ja komplett gut sein, damit man es verkauft. Wie viele krasse Spiele es einfach gab. Also jetzt nicht nur 2011, sondern auch schon 2010, weißt? Und du nimmst ja auch von 2010, ich nehme jetzt auch von 2011. Kommt nicht hinterher. Von 2011 nehme ich natürlich auch Sachen mit in 2012. So, und da sind dann Sachen bei wie Dark Souls, was mich wahrscheinlich 100 Stunden schon beschäftigt. Dark Souls beschäftigt dich schon 100 Stunden. Nein, was mich 100 Stunden beschäftigen der Gedanke ist zu spielen beschäftigt. Du musst doch mal richtig zuhören, wenn du... Du musst doch mal weniger nuscheln in deinen Bart. Mein Bart. Bärenmann. Auf jeden Fall werden im nächsten Jahr nicht nur neue Spiele auf uns warten, sondern sehr, sehr viele Überbleibsel von 2011, von 2010, wahrscheinlich bis in 2006 und noch früher hinein. Hast du die Hand am Paket aufgerissen dran? Verletzt. Haben das sich voll geschnitten, oder? Boah, Blut, Alter, Splatzen! Danke natürlich auch an alle, die tapfer bis hierhin mit zugehört haben. Ihr wahnsinnigen Menschen. Ich hoffe wirklich, dass während ihr das hört, dass ihr zumindest dabei irgendwas Produktives tut, wie aufräumen oder den Garten jäten oder so. Also setzt sich irgendjemand dahin und hört wirklich nur Podcast und macht nichts. 7 Stunden, das wäre so krass. Ja. Und wenn ihr tatsächlich den Podcast jetzt an Silvester oder sowas noch durchgehört habt, wünschen wir euch alle natürlich einen guten Rutsch und Wir hören Gesundheit uns übrigens auch. Ganz viel Gesundheit wünschen wir euch. Genau, wünschen wir euch fürs neue Jahr und guten Rutsch und tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Dein Blick saugt sich fest an der nicht enden wollenden Parade der Körperteile. Stundenlang lädst du dich auf. Irgendwann schleichst du keuchend davon zurück in deine verklebte Wohnung. Schwitzende Hände fangen sofort an zu pumpen. Dein Spargel schreit nach Erlösung. Stich ihn heraus, stich ihn heraus! Doch du kannst melken und melken. Du legst den Sumpf niemals trocken. Von ranzigem Sud verschmierte Hände zittern vor unstillbarer Gier. Kochendes, blutendes Verlangen tötet jeden Gedanken. Wundgelegen blökst du wie ein sterbendes Tier. Du kannst deinen Blick nicht mehr wenden von deinem zerfetzten Johannes. Psychotisches Erwachen in ranziger Bettstatt, von saurem Nachtschweiß getränkt. Fassungslos schaust du herunter auf deine blau gekeulten Beutel. Deine hässlichen Augen brennen, du hast dir aus Versehen ins Gesicht gespritzt. Spastisches Zucken im Stupor, du flehst in höchster Not, wenn nur endlich jemand käme, dir die Arme zu brechen. Ganz am Ende liegst du da mit gebrochenem Becken und versuchst mit letzter Kraft, dich am Gips zu reiben. Festgeklebt am eigenen Schmand zuckst du noch ein, zwei Tage, bis die Masse endlich hart wird und verkrustet. Dann kommen bald schon die Männer und hauen die Placken ab mit großen Stöcken. Das war Wolfs schönstes Ferienerlebnis. Was war das? Ey, die Gesichter meines Stroms.